Audioqualität spielt hier eine untergeordnete Rolle. Hier steht der Mensch im Vordergrund. Wunderbar. Ja, nee, ist wirklich so. Was auch ganz spektakulär ist bei meiner Art zu podcasten, ist, dass der Gesprächspartner nie weiß, wann es losgeht. Also man muss immer damit rechnen, dass die Aufnahme schon läuft. Okay, ja, ist kein Problem. Ja, nee, das muss ein Gespräch sein, weißt du, darum geht's mir hier, dass ich mit Leuten, die ich interessant finde, einfach plaudere. So wie wenn wir uns theoretisch, vielleicht jetzt nicht zum ersten Mal, aber ja, von mir aus zum dritten oder vierten Mal irgendwo treffen und dann ins Gespräch kommen, in einer Bar oder weiß ich nicht, wo man sich sonst so rumtreibt in Wien, auf Straßen mit splatterartigen, du weißt ja, was ich anspiele. Splatterartig? Splatterartig. Ah, ich spiele auf dein Video an, das du heute gepostet hast. Ich weiß ja gar nicht, was das war. Also es war auf jeden Fall viel Blut im Spiel. Ich habe es zuerst auch gar nicht gesehen. Ich bin da, ich habe die Kinder in die Schule gebracht und mit einem Dacia. Kennst du die Automarke Dacia? Ja, stand bei mir sogar mal zur Debatte. Ja, das steht bei uns nämlich eben auch gerade zur Debatte. Deswegen habe ich es Probe gefahren und habe es jetzt immer noch und bringe es jetzt in der Nacht dann, nachdem wir aufgenommen haben, zurück. Und ich bin eigentlich recht positiv überrascht von diesem Auto, muss ich sagen. Ja, was ich gehört habe, Leistungsverhältnis ist großartig. Genau, das habe ich gehört. Man darf halt nicht sonst was erwarten, ist klar. Genau. Und ich sag mal so, wenn du jetzt ein Auto holen möchtest, dass du deinen Kindern noch vererbst, dann ist vielleicht Dacia auch nicht unbedingt so die erste Adresse. Ganz genau. Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr es gibt da gar nicht so viele verschiedene Modelle, also das ist ein Dacia, aber wie es ein Lodgy heißt, der muss deswegen der Lodgy sein, weil wir brauchen mindestens 6 Sitze und da kann man bis zu 7 Sitze reinschrauben, da kriegt man sonst nichts mehr rein, aber eine Dachbox kann man dann, wenn man Urlaub fahren will, oben drauf geben und würde sich eigentlich alles ausgehen. Und das, was mir gefallen hat an diesem Auto, das hat nur, warte mal, was hat das? Das ist 66 Kilowatt, knapp 100 Benzin PS, geht echt nichts weiter mit dem Kübel. Ja. Aber man kann schön ins Gas reinlatschen. Ich habe mich in die Zeit zurück versetzt gefühlt, als ich noch meinen Toyota Corolla DX, mein erstes Auto hatte, mit, glaube ich, 70 PS und so. Das vom Fahrgefühl her ist das so, das ist so irgendwie direkt. Ich fahre recht viel in letzter Zeit neue BMWs wegen dem Drive Now, das ist so ein Carsharing-System in Wien. Und die sind halt schon extrem ausgeklügelt. Die fahren, die Automatik funktioniert super und alles flutscht und es ist fast wie für mich wie ein Auto aus der Zukunft. Und mit diesem Dacia fühle ich mich irgendwie in meine Autofahrt-Anfängerzeiten zurückversetzen, das gibt mir ein gutes Gefühl. Wahrscheinlich 2 Monate lang, dann wünsche ich mir, ich hätte ein BMW. Ich war auch völlig verblüfft, als ich vor einem Monat mir einen Golf gekauft habe und habe mich da reingesetzt und hatte auch noch so Reminiszenzen an meiner Jugend, als ich 1998 meinen ersten Golf kaufte, einen Dreier-Golf. Ja. Und wenn du dich da jetzt reinsetzt, ist das wirklich wie zu der damaligen Zeit, also 98, was wenn du einen 5er BMW oder so gefahren hättest? Also das ist unglaublich, wie die alle mittlerweile aufgerüstet haben, so in Sachen Luxus, und erklärt dann natürlich wiederum die extrem hohen Preise. Weil ich meine, wenn du halt einen Golf kaufst, neu, jetzt die Ausstattung, die ich gewählt habe, allerdings ist meiner nicht neu, sondern ein Jahr alt, aber wenn ich den neu gekauft hätte, hätte ich 36.000 Euro für das Auto bezahlen müssen. Für einen Golf. So. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Es ist der Wahnsinn. Also ich habe auch lange überlegt, Ja, darum ist man ja blöd, wenn man, also entweder ist man reich oder blöd, wenn man einen Neuwagen kauft eigentlich, weil der Wertverlust in der ersten Zeit ist, das rechtfertigt eigentlich gar keinen Neuwagenkauf. Irgendwie muss man ja zumindest ein Jahr oder 2 Jahre altes Auto kaufen. Ja, genau das war es eben. Also ich habe jetzt das geholt als Jahreswagen, das Auto, und dann habe ich 22.000 oder 23.000 Euro bezahlt. Also hat er schon mal in einem Jahr 13.000 Euro verloren. Das ist es ist halt eigentlich ist das ein Wahnsinn, dass sowas überhaupt legal ist. es macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wenn man das jetzt mal sich durch den Kopf gehen lässt, dass du ein Auto kaufst für knapp 40.000 Euro und ein Jahr später kriegst du das Auto nur noch für ein bisschen mehr als die Hälfte des eigentlichen Kaufpreises los. Also das müsste ja eigentlich Dann ist die Frage, wodurch, worauf sich der Wertverlust auch begründet, auf tatsächliche, der tatsächliche technische Abnutzung kann ich mir nicht vorstellen, dass das Auto um die Hälfte schlechter ist dann nach einem Jahr. Das ist wirklich immer die Frage. Also das frage ich mich schon länger, warum ein Auto nach einem Jahr so extrem viel an Wert verliert und eigentlich später, wenn du mit Jahr für Jahr mit mehr Problemen rechnen musst, der Wertverlust dann sich wiederum in Grenzen hält. Also wenn du mal so einen Golf hast, der 10 Jahre alt ist, also ob du den jetzt mit 10 Jahren verkaufst oder mit 13 Jahren, macht sich das jetzt nicht mehr so sehr am Preis bemerkbar. Das ist eigentlich, das ist sowieso hier in Deutschland. Das müssen irgendwelche Marktmechanismen sein, die wir nicht verstehen, weil wir zu doof sind. Nee, ich glaube, dass die zu doof sind. Also ich glaube ja, dass diese ganzen Menschen, die sich diese Marktstrategien und so ausdenken, dass die eigentlich so bescheuert sind, ja, dass die gar keinen anderen Job machen könnten als Marketing. Weil ein normal denkender Mensch will auf so einen Scheiß gar nicht kommen. Also weil welcher normale Mensch sitzt so da und denkt, nee, hier, also beim Türzuschlagen, da habe ich eine kleine Nuance irgendwie, hat sich das nach Bentley angehört, nee, das muss mehr nach Ferrari klingen, sage ich jetzt mal so. Also, weißt du, sowas, was denkt sich ja eigentlich genau? Sounddesigner in der Automobilindustrie sind sehr gefragt. Hast du dir schon mal sowas vorstellen können, dass du dich, sag mal, du bist ja sehr musisch, dass du das ausnutzt? Eine Tür 20.000 Mal in einem Jahr zuknallen und aufs Geräusch Nö, ja, so, ich wäre schon ein interessanter Job eigentlich, ja, aber es hat mich bisher noch niemand gefragt, ob ich das machen will. Und so, mein Leben funktioniert immer so, dass ich warte, bis mich jemand fragt, ob ich mich was machen will, und dann mache ich es erst. Das ist eine gute Strategie, denn dann macht man nämlich nie zu viel. Also das muss man eigentlich sich direkt mal merken, für alle jüngeren Hörer, die jetzt hier dabei sind, macht Ach, nur... Schon dabei? Hast du schon eingeschaltet? Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ja, ich habe schon eingeschaltet, deswegen ich lass mal das wahnsinnig tolle Elektro-Intro so langsam reinlaufen. Ist einer meiner absoluten Lieblingstracks so in der freien Musikwelt. Man muss ja mal aufpassen bei so Podcasts. Ja. Ja. Lass mal schön reinlaufen. You Make Me Feel heißt das Lied von der international bekannten Gruppe MK2. Schön, wie jetzt so Sinti-Musik einstartet. Du hörst das nicht, Roman. Du musst dir den Podcast nachher anhören. Ich habe mich auch gefragt, ob ich jetzt die Pappen halten soll. Auf unbestimmte Zeit, 2 Stunden später. Ja, also ich lasse das dann nicht mehr so lange laufen. Ich blende es schon wieder langsam aus. Nee, aber das mit... Live eigentlich auch? Nee, live, das ist Schnee von gestern. Also man muss dazu sagen, ich habe ja mal Live-Podcasten erfunden. Das wissen ja die wenigsten, aber das war ich. Und nachdem es jetzt jeder macht, habe ich gedacht, nee, also dann gehe ich jetzt voll auf Konserve. Und der Erfolg gibt mir recht. Da muss man einfach mal so ehrlich sein auch, finde ich. Ja, aber das Thema Sound ist bei dir wirklich ein Thema, das mich ja schon lange interessiert. Ich muss erst mal sagen, für alle, die jetzt uns beide in der Konstellation zum ersten Mal hören, ich habe zum allerersten Mal vom Roman durch einen Hörer von Non-PG gehört, der uns darauf hingewiesen hat, dass der Roman zusammen mit seinem Buddy aus Jugendzeiten einen sehr schlüpfrigen Podcast machen würde, nämlich den Happy Day Podcast. Ja. Und ich bin jetzt mal so ehrlich und sag so, also als ich zum ersten Mal gehört habe, dass jemand einen Happy Day Podcast macht, dachte ich so, oh Gott, Happy Day Podcast, alles klar, da sind so welche mit der Sonnenblume drauf, die, weiß ich nicht, irgendwie von ihren Studentenpartys erzählen, die sich also so immer so zwischen eine Uhrzeit zwischen 18 und 22 Uhr abgespielt haben, also so richtig langweilig. Und ich habe dann mit Folge 1 wahrscheinlich begonnen, die Tampon-Folge, die berühmte, also die mit deiner ehemaligen Partnerin, die, also nicht die Alkohol-Tampon-Folge, das muss man hier unterscheiden, sondern die andere Tampon-Folge. Und dachte mir, ach, das ist ja, da ist eine Schnittmenge vorhanden, und bin dann dran geblieben, und ihr wurdet damals im Rahmen unseres Non-PG-Podcasts Folgequatsch zum Podcast des Jahres 2000 irgendwas gewählt. Den Titel habt ihr seitdem auch immer wieder verteidigt. Wurde zwar nicht mehr ausgespielt, aber sag mal so. Das war ja dann ein leichtes Spiel. Ja, ich erinnere mich sehr gerne daran. Ich habe mich sehr gefreut über diese Ehrung, die wir da erfahren durften. Und Ich habe ja damals auch, kann ich mich erinnern, das hast du ja gemeinsam mit Tobi gemacht, ne? Also Folgequatsch habe ich mit dem Chris gemacht und ihr wart aber mal bei mir und beim Tobi, der Esel nennt sich immer zuerst, zu Gast bei der Tobi und Ricky Show, ja, die das spektakuläre Finale hatte, dass ich halbnackend am 30.12. mit Silvesterknallern auf der Wiese stand und die gezündet habe, währenddem der Tobi mit mir über Skype telefoniert hat, sozusagen die Hörerschaft war live dabei und später hat sich Jamie via Skype für uns ausgezogen. Also ja, genau. Unglaublicher Podcast gewesen, den man so auch nicht mal nachhören kann im Internet. Ja. Irgendwann lade ich den mal wieder hoch. Ich kann mich erinnern, dass ich dann in der Euphorie, ob dieses glückvollen Zusammentreffens von uns Podcastern, eine Lobeshymne, eine musikalische an dich und Tobi geschrieben habe. Kannst du dich daran erinnern? Ja, auch das hast du zeitlich völlig falsch verordnet. Das war nochmal ein Dreivierteljahr später, als ich und Tobi auf meiner Terrasse saßen und so vor uns hin schwadroniert haben und wir kamen halt auch auf dich und auf Philipp zu sprechen und haben dir, glaube ich, dann irgendwie eine Nachricht geschrieben oder irgendwie ein Bild oder irgendwas und dann hast du ein wundervolles Stück für uns eingespielt, das ich auch auf Soundcloud irgendwann mal hochgeladen habe. Da müsst ihr mal rumstöbern, irgendwie Roman, einfach mal Roman und Non-PG eingeben, vielleicht findet ihr dann was. Das war wiederum für uns eine riesige Ehre, weil du kannst es ja auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja, der Text war auch grandios, oder? Tobi und Ricky. Ja, ich müsste es fast mal raussuchen. Also ich kann da nebenbei, ich habe gar keinen, ich habe kein Loch mehr frei. Kannst du, hast du die Möglichkeit reinzuschneiden? Möchtest du es reinschneiden? Du kannst mir es einfach schicken und dann, währenddem wir ja aufnehmen und wenn das deine Internetleitung aushält und dann haue ich das hier irgendwann mal rein. Also ich schau mal, ob ich es überhaupt auf die Quinte. Ja, auf jeden Fall, darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen, als ich da euch zum ersten Mal gehört habe, da hast du mich wirklich fasziniert. Also ich kann das nur so sagen, weil du eine gewisse Lockerheit hast, eine gewisse Coolness, muss man fast schon sagen, die dir oft auch als Prokrastination ausgelegt wurde, die mich da hat mir sehr imponiert, muss ich sagen, weil ähnlich wie du es ja schon gesagt hast, du wartest immer darauf, bis was auf dich zukommt, so mehr oder weniger, und dein kongenialer Partner ist genau das Gegenteil. Ja. Und diese Konstellation, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Also, und daraus entstand so eine Art Bewunderung, muss man schon sagen. Und ich habe mich dann sehr gefreut, als Tobi und ich in Weinheim euch das erste Mal so in die Arme schließen durften. Ja. Schöner Abend, muss man sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es hat also wirklich. Das ist so eine Podcast-Bekanntschaft gewesen, über die ich mich auch Jahre später noch sehr freue. Das ist eine der ganz wenigen, muss man leider Gottes sagen. Vor allem, das freut mich. Ich selbst höre überhaupt keine Podcasts. Noch nie? Naja, schon immer wieder mal reingehört, aber ich glaube, da muss man ein Typ dafür sein und das bin ich nicht. Ich kenne viele, die einfach nebenbei, wenn sie was anderes machen, Podcast hören, aber meistens, meistens, wenn ich was mache, dann mache ich das einfach auch mit den Ohren mit und dann würde mich das nur ablenken. Ich bin halt ein recht auditiver Mensch und dann kann ich mich vielleicht auch nicht konzentrieren, ich weiß auch nicht, auch beim Laufen, wenn ich laufen gehe zum Beispiel, was ich sehr selten mittlerweile tue, andere Leute hören dann die ganze Zeit irgendwas Musik und ich möchte aber gern hören, was um mich herum ist. Ich möchte von dem Auto, das vorbeifährt, bis zu dem Rascheln im Blätterwald, möchte ich das volle Erlebnis haben. Das heißt, du genießt das auch, wenn du in der Straßenbahn sitzt, wenn du da das ganze Ambiente sozusagen voll aufsaugen kannst. Genau. Verstehe ich. Also ich mag das auch. Was ich zum Beispiel sehr mag, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber was ich sehr mag, ist, wenn ich mit meinem Handy einfach eine Aufnahme mache, währenddem ich in der U-Bahn sitze oder so und mir die später anhöre. Das mache ich ab und zu. Ja. Da sitze ich dann einfach da und drücke auf Aufnahme und höre mir das später an. Ich weiß gar nicht warum, aber ich mag das. Also nicht nur zum Einschlafen, sondern einfach mal so. Da höre ich da mal so rein, dann hört man da Gespräche natürlich besser als, also diese Mikrofone mittlerweile in den Handys sind ja so gut, dass du wirklich das einmal durch Auphonik jagst und dann hörst du da Gespräche, die man sonst, glaube ich, nur mit Fledermausohren hören konnte. Ja. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Von daher verstehe ich das, aber dieses Medium Podcast hat mir ja so viele neue Welten eröffnet, dass ich wirklich süchtig nach Podcasts bin. Und wie viel hast du so in der Pipeline? Jetzt pass doch mal auf. Da hole ich mal mein Smartphone raus. Oh, meine Mutter schreibt gerade. Kannst du mich, was? Kannst du mich? Wir rufen jetzt mal kurz meine Mutti an. Roman, nicht wundern. Der ist nämlich heute ein wahnsinniges Malheur passiert. Okay. Und zwar ruft sie mich ja vor ungefähr anderthalb Stunden an und ich versuche das mal bestmöglich nachzuspielen. Okay. Hey, hallo, ich stehe beim Bären. Ich stehe mitten auf der Kreuz, die Kupplung, kannst du mal kommen, die Kupplung? Ja, nee, ich dusche gerade. Ich stehe mitten auf, ja, dann bleib doch mal ruhig, hast du ADAC? Ja, dann ruf da an und stell ein Wanddreieck auf. Es ist die Kupplung! Ich so, ja, wie gesagt, ich bin in der Dusche, ich melde mich dann nochmal, tschüssi. So, dann habe ich, nachdem ich duschen war, sie versucht nochmal zu erreichen, ging sie nicht ans Telefon. Drei Minuten später klingelt wieder das Telefon. Also ich bin jetzt beim, kenne jetzt die Firma nicht, die Kupplung, melde dich daran nachher mal, tschüss. Und ich finde, das ist eine Konversation, die kann nur im Podcast weitergeführt werden. Und du wirst. Ja, da ist sie ein bisschen ausgetickt vorübergehend. Hm? Oder ja. Ist sie immer so drauf? Ich kenne sie ja nicht. Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass sie da einfach wirklich völlig Banane war und damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und falls du dich noch erinnern kannst, du hast ja vorhin davon gesprochen, von diesem Podcast mit dem Tobi. Da gab es ja die wahnsinnig gute Kategorie Dr. PKW und Mr. Love oder so ähnlich. Und ihr wart für die Liebesfragen zuständig und ich für alle Fragen rund ums Kfz. Von daher ist das wiederum eine Reminiszenz auf diese Sendung. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Die Mutti von mir mit dazugenommen. gucken, ob es so rangeht. Ist natürlich jetzt, wahrscheinlich ist er jetzt sehr nervös. Wir haben jetzt in der Konferenzschaltung. Ja, du müsstest sie eigentlich hören. Ja, ich höre schon Leuten. Das ist ja nicht schlecht. So. Da muss ich natürlich auch rangehen, sonst macht es keinen Sinn, diese Meldung, dass ich sie... Ja, hallo, Mensch, da bist du ja. Du, wunder dich nicht, ich habe gleich noch einen Kfz-Experten mit dazu geschalten. Also jetzt erzähl doch erstmal, was passiert ist. Ich will doch jetzt nicht auf Sendung sein. Also ich bin mit meinem Auto losgefahren. Ja. Und wollte zum Sport. Und dann bin ich vorne beim Bär, bei der Kneipe da, beim Bär, konnte ich nicht mehr vorwärts fahren, weil kein Gang mehr reinging, weil keine Kupplung mehr ging. Ich kenne die Lösung für das Problem schon. Das Auto wollte sagen, besser in die Kneipe gehen als zum Sport. Ja, es ist im Endeffekt eine direkte Ansage an dich gewesen. Wo standst du denn genau? Standst du auf der Kreuzung, mitten auf der Kreuzung oder so noch am, am Startstreifen? Ich stand nicht auf der Kreuzung, ich stand praktisch, um links oder rechts abzubiegen. Rechts geht zum Rewe, links geht zum Rhein in Innenstadt. Also ich stand schon noch da, ich habe links einen Blinker rausgehabt. Und ist ja klar, du stehst da, guckst links, rechts, ob frei ist, willst losfahren. Ah, schade, ging nichts. Bist du natürlich ein bisschen nervös geworden dann? Ja, da bin ich jetzt nicht. Scheiße. Sag mal, du kannst ja nicht fluchen. Also... jetzt muss ich nochmal nachhaken, weil für mich als Sohn war das eine sehr bedrohliche Situation, denn ich konnte im ersten Moment nicht unterscheiden, ob es jetzt hier wirklich nur ein Problem mit deinem Auto gibt oder ob du mir eine versteckte Botschaft schicken willst, dass du gerade Entführungsopfer geworden bist. Also es, von der Hysterie war eher Zweiteres zu vermuten, aber es war wirklich nur das Auto. Es war nur das Auto. Okay, so und jetzt? So, und dann, du klingst aber ganz komisch, das weißt du, ne? Ja, so eloquent. So, quack, so ganz komisch. Ja, das ist immer, wenn ich dir zuhöre und dir viel Aufmerksamkeit schenke, dann wirke ich so auf dich. Dann vibriert das, ist nett. Dann vibriert das bei mir, genau. Gut, also dann habe ich dich angerufen. Gut, dann Thomas habe ich auch nicht erreicht. Der, klar, wenn du beim Sport bist, dann gehst du halt nicht ans Handy immer. Naja. So. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt machst du Warndingsbums da rein und jetzt rufst du dein Kfz-Schlosser des Vertrauens an, Herrn Bächle. Der Herr Bächle. Der ist ja auch bekannt. Und Herr Bächle ist sofort gekommen. Und der hat sich dann hat zu mir gesagt, Frau Palm, wir machen Folgendes. Wenn ich das Auto jetzt in Gang kriege, dann... Na, das möchte man jetzt nicht. Nein, das musst du nicht unbedingt erzählen, was dann war. Wir können es uns schon vorstellen. Ja, wo war ich denn dann? Nee, es ist okay. Hattest du was Ledriges an? Warum? Nö, also auf jeden Fall hat das jetzt in Gang gekriegt oder nicht? Er hat es in Gang gekriegt. So, ja. Sie fahren jetzt ich mit seinem Auto hinterher. Mhm. Mhm. Ja. Und dann fuhr das Auto aber nicht genau bis zur Werkstatt. Er musste es vorher abstellen. Ja. Und in einem abgelegenen Waldstück oder? Nein, in einer Nebenstraße. Nee, wir mussten es dann noch bis zur Werkstatt zum Schluss noch holen und hinschleppen. So, und was ist denn jetzt kaputt? Also er ist ja klar, du kannst dir das nicht immer gleich... Der Auspuff. Der braucht gar nicht so zu lachen. Du lachst euch nicht lustig über mich. Machen wir doch nicht. Es ist die Kupplung des Getriebe. Was, beides? Nein, der kann das ja jetzt auch noch nicht sagen, wenn er nur fährt. So, okay. Gefahren ist, sag ich also mal. Er muss das erstmal jetzt genau untersuchen und dann wird er dir Bescheid geben. Genau. Okay, na ja, siehst du, mit der Information kann ich heute erstmal ins Bett gehen. Gibt es sonst noch Informationen, die du jetzt mit mir... loswerden willst? Ja? Nein, gerade nicht. Außer, dass ich mein Schönstes vom heutigen Tag leider mit meinem Personal Trainer nicht machen konnte, meine Massage. Ja, das glaube ich. Das ist ja immer das Schönste mit dem Personal Trainer, die Massage. Oh, ja, wie der reibt sich dann aber. Sag mal, ich habe... Pass mal auf, jetzt bleibt doch mal ruhig. Der Freund, der mit uns hier in der Leitung ist, ist der Roman. Der kommt aus dem wunderschönen Wien. Hallo, Frau Palm. Hallo, Roman aus Wien. Jetzt muss ich dich mal fragen, du warst ja auch mal in Wien bei, wie ist sie nochmal, unsere Tante da? Das ist nicht unsere Tante gewesen. Kann man doch so sagen. Das war aber nicht die Tante. Ist doch egal. Was weiß ich. Wie hieß denn die Waltraud? Oder Waltraud oder so. Das war wunderschön damals in Wien, weißt du das noch? Das stimmt. Das ist eine so schöne Stadt, oder? Ja, ist es auch. Ja, das wollte ich nur nochmal festhalten. Ich will immer sagen, es ist der Wunsch deiner deiner Oma, ja. Da mal hinzufahren. Das ist der Wunsch meiner Oma. Ja. Ja gut, also ich meine, ich sage es jetzt mal so. Meine Oma war ja, jetzt sage ich mal, schon in Südtirol und auf Malle und so. Ich würde sagen, ist Wien jetzt, sage ich mal, eigentlich erreichbarer als Mallorca. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also? Ja? Dann kannst du ihr ja mal ein Geburtstagsgeschenk machen. Ja, da können wir... Man kann bei mir wohnen, wenn sie möchte. Genau. Wir können, du, der Roman ist ein ganz, ganz toller, jetzt pass auf, der spielt Cello. Cellist? Sagt man Cellist oder sagt man? Ja, Cellist. Ja? Wirklich, der aber auch auf richtig hoher, also der kann das. Ja. Toll. Spielst du nicht auch in der Wiener Staatsoper? Nein, in der Wiener Staatsoper habe ich noch nie gespielt. Was war denn dein größter Erfolg als Cellist? Mein größter Erfolg ist, dass ich immer noch gern Cello spiele. Das ist mein allergrößter Erfolg. Genau, das gern zu tun, ne? Genau. Und ich habe mal so ein paar Preise gewonnen als Jugendlicher. Das sind sozusagen die offiziellen Erfolge. Und weiß nicht, wo bin ich überall aufgetreten. Mit Orchestern habe ich schon noch gespielt, aber ich habe das damals dann als 20-Jähriger nicht wirklich als Berufslaufbahn eingeschlagen, sondern habe dann erstmal 10 Jahre lang ganz was anderes gemacht und bin erst dann wieder langsam zur Musik zurück. Aber jetzt machst du nur Musik? Nein, ich mache jetzt leider, also nein, eigentlich nicht leider, nur insofern leider, als dass es mich ein bisschen zerreißt geistig in verschiedene Richtungen und zerspragelt, wie man in Wien sagt, weil ich halt einerseits die Musik habe mit teilweise auch Filmmusik und Sounddesign für Werbungen. Jetzt habe ich auch angefangen als Sprecher für eine Fortbildungsplattform für medizinisches Personal und ein ganz dickes Projekt mit meinem Schwager und seinem Bruder gemeinsam ist auch in Wien eine E-Sports Liegenschaft, wo sich alle Computerspielbegeisterten treffen können, zu installieren, die OP Arena nennen wir es. das ist alles einfach ein bisschen viel und manchmal wünschte ich mir, ich würde sagen, ich mache jetzt nur noch Musik und sonst nichts zum Beispiel und konzentriere mich dafür voll und ganz darauf und bringe dann auch gescheit was weiter. Ich mache jetzt gerade zum Beispiel mit Daniel Paterock, Ricky, du kennst ihn zumindest vom Hörensagen. Ja, das ist der Pianist. Das ist der Pianist, genau. Der hat gerade ein paar sehr schöne Easy-Listening-Lieder komponiert, so ein bisschen in die Richtung von Ludovico Einaudi zum Beispiel, das ist ein recht bekannter Pianist, der so eine Musik macht. Und beim Bar spiele ich Cello mit und mehr oder weniger produziere ich diese CD jetzt gerade bei mir und spiele ein bisschen Cello dazu und das macht einfach, Musik machen macht einfach den größten Spaß von allen Dingen, die ich mache. Meine Mutti spielt ja Gitarre. Wirklich? Ja. Kannst du noch Gitarre spielen? Ich muss sagen, nicht mehr so gut. Aber es war eigentlich immer mein Traum gewesen früher, Musik zu studieren. Mhm. Leider war es mir damals in der DDR nicht möglich, das zu machen. Das war eigentlich mein Traum, den ich leider nicht so umsetzen konnte. Mhm. Ja, gut, vielleicht hätte ich es später noch machen sollen. Ich habe es dann nicht gemacht, aber das ist absolut meine Leidenschaft. Und ich bin halt, ich liebe Musik, ich singe sehr gern. Ich arbeite ja im Kindergarten, selbst da mache ich auch mit den Kindern gern Musik. Mhm. Finde es schön. Also ich hätte natürlich damals auch lieber diese Musik studiert und hätte es gemacht in jungen Jahren, aber ich durfte es leider nicht machen. Ja. Es war vorgeschrieben und bei meiner Laufbahn, die ich dann eingeschlagen habe, selbst dann habe ich gemerkt, mir macht Spaß zu singen und irgendwas zu machen mit Musik. Ich durfte es einfach nicht. Und dann wird man älter, dann macht man doch den Beruf, den man erlernt hat und gibt das Ganze auf. Und das ist eigentlich schade, so im Nachhinein. Aber Desto trotz, Liebe zur Musik ist nicht weg. Ich höre sehr gern Musik, ich singe mit den Kindern, ich mache auf jeden Fall rhythmisch was und dann ist es so für mich auch in Ordnung. Aber ich finde es toll, wenn man das so leben kann, das ist eine tolle Sache. Ja. Ja. Du hast ja auch am Lagerfeuer immer, muss man sagen, kapitalistische Lieder gesungen, also zu DDR-Zeiten, Landesverräterin. Nein, das geht so natürlich nicht. Nee, das nehme ich dir bis heute noch übel. Ja. Dass ich geflüchtet bin oder das? Nee, die Flucht war das Beste, was du mir antun konntest, wenn man das so formulieren kann. Also, ich bin da wirklich froh. Also, ich meine. Ach so, das war das Beste. Ja, das Beste, absolut. Also, Gott sei Dank habt ihr den Schritt gewagt und seid auch wiederum hier, Roman kommt wieder die Verbindung, über Österreich mit mir kleinen Knirps geflüchtet. Ja. Über Ungarn zuerst, oder? Ja, über Ungarn, ja. Ja. Botschaft Ungarn, dann in das Lager, was es da gab und dann hat man uns dann rausgefahren über Österreich. Weiden war dann das Auffanglager hier in Deutschland. In Bayern. Und von Weiden wurden praktisch die ganzen Leute dann irgendwie verteilt in vom Land. Also das habt ihr auch nicht aussuchen können, wo ihr hin wollt, sondern... Ja. Na doch, du konntest also, doch sagen, du möchtest zu deiner Bekannten hier in die Stuttgarter Region. Das konntest du schon aussuchen. Den Wunsch konntest du schon aussuchen. Jetzt muss ich mal kurz, aber das ist eine interessante Frage. Wenn du jetzt keine Ansprechperson hier gehabt hättest in Westdeutschland, hättest du dann einfach dahin müssen, wo man dir jetzt, sag ich mal, einen Platz bietet? Oder hättest du trotzdem sagen können, ich würde lieber gerne nach Baden-Württemberg oder Hessen oder sonst irgendwo hin? Also ich glaube schon, du hattest die Wahl. Viele haben dann gesagt, viele sind ja nur nach Westberlin wieder. Also die wollten wieder nach Westberlin zurück oder die haben in Ostberlin gewohnt und wollten nach Westberlin Da kann ich mich noch an unsere Mitbewohnerin erinnern, die mit uns im Zimmer war, die ja aus Ostberlin kam und nach Westberlin wollte. Ja, genau. Und jetzt sage ich dir mal was, die war ja sehr jung, war so 20, 21. Ja. Und die sagte jetzt mal, das habe ich dir noch nie erzählt, obwohl ich erst 9 Jahre war, fand ich die ein bisschen geil. Ist jetzt echt, das klingt jetzt für dich merkwürdig und ich nutze solche Podcasts auch immer aus, um dann mal mit der Wahrheit rauszurücken. Aber die fand ich echt, das war eine süße Maus, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Das wollten Sie immer schon mal wissen, Frau Palm, oder? Wie bitte? Das wollten Sie immer schon mal wissen. Das wollte ich. Ricky, genau, ich habe das schon geahnt. Und weißt du noch was? Ich war ganz enttäuscht, dass keiner von den Businsassen die Kamerateams im Bus haben wollte. Also an der österreichisch-deutschen Grenze standen Kamerateams vorm Bus und wollten rein und uns filmen. Und ich habe mich schon aufrecht hingesetzt und war direkt fertig, dass es jetzt losgeht endlich. Und alle haben gesagt, nee, da sei keiner drin, moche weg, haben sie gesagt. Und ja, und selbst meine Eltern haben sich dagegen gewehrt und ich musste dann den Vorhang zuziehen und komm hier rüber, wenn das die Oma sieht, hast du gesagt. Ja. Ja gut, das habe ich wirklich gesagt, weil ich dachte, wenn die das wirklich das Zufall will sie Fernsehen bringen. Meine Mutter wusste das ja noch gar nicht. Sie hat, die fallen um. Das war mein Gedanke, naja. Da hat man vielleicht auch noch ein bisschen anders gedacht als heute, über 20 Jahre. Na, das mit Sicherheit. Ja, ja. Na gut, Mutti. Was gut. Für eine mutige Reise. Ja. Der Roman, den hältst du dir dann warm, falls wir mal die Adresse brauchen für Wien. Natürlich. Dann kannst du mal im Studio, auf der Besetzungscouch kann die Oma schlafen. Ja, der Roman hat immer ein Plätzchen frei für junge Damen. Also, aber das ist jetzt wirklich, Roman, vielleicht ist das mal eine Option. Also ich liebäugle ja immer noch damit, mit meiner Mutter das mal zu machen, weil sie sich diesen Wunsch geäußert hat. Das Problem ist ein bisschen, dass ich gucken muss, wie kriege ich sie von Leipzig nach Wien, aber am besten wäre mit dem Flugzeug. Ja, mit dem Roller wäre es ein bisschen blöd, also von daher... Wäre vielleicht das Flugzeug so die erste Alternative, das stimmt schon. Also. Nein, ich meine jetzt, du musst ja dann gucken, unsere Entfernung, die Entfernung, aber ich denke... Das ist alles, du darfst dein Leben nicht verkomplizieren, nimm dir ein Beispiel an mir. Go with the flow, wie ich immer sage. Go with the flow. Du musst es einfach machen. Fahr hin mit deinem Zugticket oder so, dann holst du ab, sagst Oma, Mensch, oder Mutti, sagst du ja wahrscheinlich... pack mal was zusammen, wir fahren heute nach Wien. So musst du das machen. Du musst die direkt aus ihrem Leben reißen. Und wenn sie dann sagt, du musst natürlich vorher organisieren, dass da die Leute die alten Blumen gießen und so. Und dann musst du, wenn sie dann sagt, nee, ich kann doch nicht weg, Mensch, ich muss doch noch der Gatter Bescheid sagen, wegen des Jalousien, dann kannst du sagen, habe ich alles für dich gemacht. Der Zug steht schon am Gleis 2 und dann geht's los, ab zum Flughafen nach Leipzig und von da aus geht's weiter nach Wien und dann könnt ihr euch schon am Abend auf dem Prater besaufen. So. Ja, gut. Das werden wir sicherlich nicht besaufen, aber wäre eine Option. Ja, siehst du, einfach mich mal fragen. Also, ich helfe da zur Not auch. Ich bin dir gerne behilflich. Okay. Gut, Mutti. Jetzt frage ich dich trotzdem nochmal was ganz anderes. Ja. Würdest du das Auto reparieren lassen? Ja, es ist natürlich immer eine Preisfrage. Ja, was willst du sonst machen, ne? Naja, also ich sag mal so, du wirst für das Auto vielleicht noch so 4.500 maximal kriegen. Maximal. Genau. Das heißt, wenn jetzt eine Reparatur anstünde, wenn das wirklich das Getriebe und sowas wäre, dann kann man sich vielleicht, also als erstes würde ich da mal fragen, ob es die Möglichkeit gibt, eines alten Getriebes, also dass du da so ein Altteil einbaust, das aber gewartet wurde. Bei Mercedes gibt's das. Ich weiß es jetzt nur nicht, ob es sowas auch bei Peugeot gibt, aber wahrscheinlich schon. Wenn nicht, und du musst was Neues einbauen, dann wird das wahrscheinlich so teuer sein, dass es sich nicht zwangsweise lohnt. Aber da würde ich jetzt erstmal abwarten, was der sagt. Und hat der auch ein Autohaus mit dabei? Also, oder macht er nur Werkstatt? Werkstatt. Ah, schade. Weil wenn dann ein Autohaus mit dabei wäre, dann kann man auch mal mit denen gute Geschäfte machen, dass man so sagt, naja, ich guck mal bei Ihnen nach dem Auto, Sie können ja das hier behalten und, weißt du, dass man das irgendwie verknuppert. Aber jetzt warte mal ab, was der sagt, dann melde dich bei mir nochmal und dann gehen wir da ins Detail. Okay. Gut. So, tschüss, sagt die Frucht deiner Lenden. Also, tschüss, schönen Abend. Tschüss. Papa, schönen Abend. Ja. Jetzt Ruhe. So, da muss man auch mal schlussendlich sehen, da geht's doch um dich, Roman. Ich mag deine Mama. Aber. Ja, die ist cool. Da kann ich wirklich nicht klagen. Die ist mir auch relativ sympathisch. Also, ja, aber sie hat natürlich was Wichtiges angesprochen. Diese Flucht, das war natürlich für mich schon in meinem Leben ein prägendes Ereignis. War für dich das wollte ich zum Beispiel auch mal erfragen. Du musstest ja auf ein Internat gehen. Da ist schon die erste Formulierung, die du mir jetzt im Hals rumdrehen kannst. Musstest du oder fandst du es cool? Nein, ich musste nicht. Ich habe mir das selbst ausgesucht damals. Also der Hinweis auf das Internatsgymnasium in Deutschland kam vom damaligen Freund meiner Mutter. Der hat das tatsächlich im besten Sinne gemeint, also er wollte nicht versucht, mich loszuwerden, der hat mich gemocht und ich habe ihn auch gemocht und der war sehr begeistert von meinem Cello-Spiel und hat gemeint, das muss irgendwie gefördert werden und als ob Wien nicht eh schon die Weltmusikhauptstadt für klassische Musik wäre oder zumindest lange Zeit gewesen ist oder immer noch so tituliert wird, hat er in der Frankfurter Allgemeiner Zeitung gelesen, dass Stipendienplätze in diesem Internatsgymnasium, wo ich dann auch später den Philipp kennengelernt habe, mit dem ich eben den Happy Day Podcast mache, dass da Stipendienplätze angeboten, zum Verkauf teilgeboten werden. Und Voraussetzung war entweder besondere sportliche oder besondere musikalische Fähigkeiten und Talente, und Voraussetzung war die erfolgreiche Aufnahme auf der Musikuni in Freiburg, und da und ich hatte damals so einen kleinen Fluchtreflex. Das war mitten in der Pubertät. 16 Jahre war ich alt, also schon eigentlich fast Spätpubertät, obwohl bei mir war es mitten in der Pubertät, ich war so ein Spätentwickler. Und ich habe eh schon so Elternhaus nicht ausgehalten. Irgendwie, meine Eltern waren damals schon geschieden, aber halt immer Reibereien. Ich bin nicht brav in der Schule und alles irgendwie mühsam und wollte gerne ein bisschen mal weg. Und deswegen bin ich dahin. Aufnahmeprüfung gemacht, genommen worden und so ein Halbstipendium bekommen. Das heißt, du bist bis 16 auf eine normale Schule gegangen? Ja, genau. Und du musstest dann davor spielen in, war das direkt in Freiburg eigentlich, oder? Genau, also das die Musikuni war direkt in Freiburg, und die Schule war außerhalb in Hinterzarten, da wo der Dieter Thoma seine ersten Sprünge gemacht hat. Alle, die nicht wissen, wo Hinterzarten ist, wenn ihr von Freiburg nach Titisee-Neustadt fahrt, dann ganz kommt genau. Ihr irgendwann genau an einer Skisprungschanze vorbei, und das... Also da ist Hinterzarten, wunderschöne ganz, genau. Gegend, ja. Ja. Also das heißt, du hast dann davor gespielt und dann haben die gesagt, okay, der hat ein Kriterium erfüllt, oder musstest du irgendwie mit der Posaune 100 Meter laufen oder so, dass man irgendwie so zur Not beides mal abdeckt? Nein, es hat gereicht, dass ich die Aufnahmeprüfung schaffe, und dann haben sie mir das Stipendium am Internatsgymnasium schon gegeben. Und das Studium dann in Freiburg habe ich allerdings, das ich ja parallel betrieben habe, das habe ich aber ziemlich verrockt, weil ich, wie soll ich sagen, erstens einmal, aus eigenem Antrieb tue ich wenig. Ja, das haben wir ja schon besprochen. Und auch das trifft so ziemlich auch aufs Üben zu und auch sogar aufs zum Unterricht hinfahren. Das ist ein weiter Weg. Da muss man zur Bahn gehen mit dem Cello, und dann muss man nach Freiburg reinfahren. Und mein Lehrer hat es mir dort auch nicht besonders angetan gehabt. Und wir haben uns dann quasi im Einvernehmen getrennt, er und ich. Und ich bin zu einer Kollegin von ihm, die Frau Professor Adriana Contino. Oh. Und die hat genau gewusst, wie sie mich packen muss im musikalischen Sinne, bevor du da jetzt auf Ideen kommst. Und die hat mir als erstes einmal die Noten, das weiß ich noch genau, die Noten hingelegt von der Suite für Cello und Jazz Trio von Claude Bolling. Und das ist das erste Mal, dass ich mit dem Cello in Kontakt gekommen bin, vor allem im Zusammenhang mit universitärem Unterricht, mit nicht klassischer Musik. Und das hat mich schwer begeistert. Was mich dabei jetzt so interessiert, ist, dass du mit 16 eigentlich aus einem gewohnten Umfeld rausgerissen wurdest und einfach nach Freiburg verfrachtet wurdest, wo du wahrscheinlich niemanden kanntest. Ja, ich habe damit nie ein Problem gehabt. Echt? Ich weiß, dass andere, ich merke es jetzt bei meinen eigenen Kindern teilweise auch. Also ich habe, für die, die mich nicht kennen, ich habe mit meiner Freundin 3 Kinder schon dazu bekommen, das war so ein All-Inclusive-Paket, und habe dann noch ein viertes hinterhergeschossen. Auch mal als Revier markiert sozusagen. Ja, genau. Jetzt wäre ich fast erstickt. Ja, das wäre aber, das sag mal, für unseren Podcast wär's jetzt einmal hilfreich gewesen. Es wäre ein nützlicher Tod, sagen wir mal so. Ich hätte darauf bestehen, dass der veröffentlicht wird mit meinen letzten Atemzügen. Stell dir das mal vor. Wenn der, also das war auch auf der Facebook-Seite von Happy Day Podcast hier, im Podcast Ricky ist der Roman gestorben. Da würden die Downloadzahlen so steigen, dass ich erstmal 10 Jahre keine neuen Folgen mehr raushauen muss. Ja, aber zurück zu dem für mich großen Problem. Für mich wäre es ein großes Problem, so ein komplett neues Umfeld. Ja, anzutreten. Genau, also ich wollte gerade sagen, ich bin sehr erstaunt auch bei meinen Kindern teilweise, wie schwierig das sein kann, so ein Schulwechsel auch. Und bei meiner Freundin ist es auch so, die hat relativ viel Schule gewechselt auch. Es ist ja nie irgendwie leicht gefallen, obwohl sie immer, sie war jetzt nie ein Außenseiter-Typ oder so oder ist gemobbt worden, sondern hat sich eh immer gut mit allen verstanden. Aber der Wechsel von einer Schule zur anderen nur war auch immer schon mit Anspannung verbunden, und das ist bei mir halt gar nicht. Ich bin auch so ein bisschen der aus den Augen, aus dem Sinn-Typ. Also es gibt so ganz vereinzelt gibt's Freunde, die sich über viele Jahre gehalten haben, wie zum Beispiel der Philipp, den ich ja war dann auch, nachdem wir gemeinsam am Gymnasium waren, erst einmal 10, 15 Jahre gar nicht gesehen oder gehört haben. Und dann haben wir uns über Facebook zufällig gefunden und haben da angeknüpft, wo wir aufgehört haben. Aber ich hab die Schule gewechselt und im Prinzip fast den ganzen Freundeskreis verlassen damit. Und zwar ziemlich ohne eine Träne im Knopfloch dabei zu haben. Also, weil wir ja vorhin davon gesprochen haben, dass auch ich mal so einen radikalen Wechsel mit 9 Jahren allerdings erlebt habe. Also für mich war das unheimlich schwer, die Freunde zurückzulassen. Das hat mir wirklich Probleme bereitet. Was ich jetzt aber bestätigen kann, was eigentlich gar nicht so schlimm war, war das hier Ankommen. Denn ich wurde ja eigentlich sehr, sehr offenherzig empfangen. Mhm. Natürlich auch so ein bisschen war ich eine kleine Attraktion, so der erste Flüchtling bei uns in der Klasse und so. Das hat ein gewisses Interesse geweckt, gar keine Frage. Ja. Aber es war eigentlich nicht so, dass die anderen Kinder, in dem Fall waren es ja noch Kinder, mich irgendwie ausgeschlossen hätten. Das heißt, bei dir war es dann auch so, du warst mehr oder weniger direkt integriert. Ja, ist sehr schnell gegangen. Ich behaupte über mich gelernt, oder ich glaube, ich habe über mich gelernt, dass ich anscheinend eine recht einfache oder gewinnende Art habe oder mir nicht schwer tue, irgendwie Anschluss zu finden, was ich schon kenne, ist, dass ich jetzt auch nicht mehr so, muss ich sagen, aber früher, wenn ich auf Partys gegangen bin, wo ich nicht viele gekannt habe oder vielleicht nur einen gekannt habe, der dann gerade keine Zeit gehabt hat für mich, weil er 1000 andere auch gekannt hat, und dann kenne ich das schon, dass ich da so rumstehe mit einem Glas in der Hand und und am liebsten eigentlich gar nicht da wäre, weil ich mir, es ist auch tagesverfassungsabhängig, weil ich mir schwer tue, irgendjemanden anzusprechen oder mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das könnte mir heute auch noch genauso passieren, nur der Unterschied ist durchs Erwachsensein, ich bin ja jetzt doch schon 87 Jahre alt, durchs Erwachsensein nehme ich solche Dinge einfach nicht mehr so schwer. Früher war das furchtbar halt. Dann bin ich auf der Party gestanden und bin mir vorgekommen wie das fünfte Rad am Wagen, und heute gehe ich dann halt, wenn es mir nicht gefällt. Ja, natürlich, man lernt dazu, und ich meine, man lernt ja allein aus dem Grund dazu, dass man irgendwann mal bemerkt, dass also es fast ja jedem so geht, jetzt gerade bei einer Party, dass er nicht alle kennt, und wenn er halt angesprochen wird, dann kommt man halt ins Gespräch oder eben auch nicht. Also ich habe jetzt noch nie erlebt auf irgendeiner Party, wenn du mit jemandem versucht hast, ins Gespräch zu kommen, dass der dann irgendwie gesagt hat, halt die Fresse, du Arschloch oder so. Also sowas ist ja nie passiert, und von daher, glaube ich, lernt man da einfach dazu und merkt, dass es unterm Strich den meisten so geht. Natürlich jetzt in der Schule ist es nochmal eine andere Situation, aber das ist für mich immer, wenn ich so eure Podcasts gehört habe, egal jetzt aus der Sicht von dir oder auch vom Philipp, das Schlimmste, wirklich auf so ein Internat zu kommen. Und es hat ja auch so ein gewisses Geschmäckle, sage ich jetzt mal, so ein Internat. Ich hatte meine Freundin, die war im Internat, und die Jungs waren fürchterlich. Da muss man dazu sagen, das war aber jungen Mädchen getrennt. Wobei das aber so von der Lokalität her nicht so weit auseinander lag. Okay. Und aber die Jungs, das war das Schlimmste. Die Jungs, das waren so eingebildete Rotznasen, so ganz arrogante Affen halt einfach, die natürlich Kohle hatten und so, und das aber auch so richtig raushängen lassen haben. Und die Mädchen, die wollten, also ich bring's mal auf den Punkt, einfach nur ficken die ganze Zeit. Das war für mich, das war, muss man sagen, aber ein katholisches. Das war okay für dich, ne? Nee, ich hab mich da eigentlich jetzt nicht auf mehrere Frauen fixiert. Es war nur eine, und bei der habe ich bis auf einmal nicht allzu viel zustande gebracht. Von daher war das vergebene Liebesmühe im wahrsten Sinn des Wortes. Allerdings, wie gesagt, was mich da halt so abgeschreckt hat, war dieser Materialismus, der da schon vorherrschte, bei den noch relativ jungen Menschen, ja, wo man den, davon eigentlich den nicht ausgeht. Den habe ich auch kennengelernt, den habe ich auch ein bisschen ausgeblendet und es war ein sehr gemischtes Publikum. Also im Großen und Ganzen Birklehof heißt die Schule in Hinterzarten. Und im, es ist schon so, dass das ein bisschen so eine, vielleicht ist es jetzt überspitzt ausgedrückt, aber eine Elite-Schmiede ist insofern einem elitären Publikum vorbehalten, weil sie schon sehr, sehr viel Geld kostet, ohne das Teilstipendium, sogar mit dem Teilstipendium oder Halbstipendium. Also meine Eltern haben die Hälfte des Schulgeldes bezahlt und das war schon wirklich viel Geld, das sie gezahlt haben, so dass ich sage, jetzt im Nachhinein auch, in erster Linie hat eigentlich meine Mutter bezahlt, den Respekt dafür, dass sie dafür überhaupt so viel Kohle aufgestellt haben. Und dann gab es da halt auch Eltern, die zwei Kinder an der Schule hatten und freiwillig dann auch noch das Doppelte bezahlt haben von dem, was sie mussten, weil sie fanden, dass der Birklehof eine so gute Institution ist, was ja eigentlich fein ist, ja, was bedeutet, dass dort waren halt schon viele, viele Kinder mit Eltern, die sehr, sehr, sehr viel Kohle hatten. Und das hat sich auf die Kinder ausgewirkt, aber nicht auf alle gleich. Manche sind halt, ich hatte so einen Schulkollegen, Klassenkollegen, der ist im Alter von 16, 17 auch so mit Hemd und Sakko und Stecktuch im Sakko und Halstuch unterm Hemd und so gekommen und hat auch so ein bisschen adelig gesprochen. Also in Wien würde man so sprechen, wenn man darauf hindeuten möchte, dass man von adeliger Abstammung ist, dann spricht also so ein bisschen nasal. Und ja, dann hat man früher halt in Deutschland anderen, auch gemacht. Mittlerweile spricht man aber so, ja, wenn man Kohle hat, du Fotze. So ungefähr, weißt du. Hab 500 Nutten im Schrank. Das ist eine Ghetto-Kohle. Alle, die im Ghetto sind, haben auf einmal Kohle. Das hat sie total gewandt. Das ganze Ding. Und es gab aber auch das extreme Gegenteil und es gab auch jede Grauschattierung dazwischen, nämlich Kinder, die sich quasi gegen ihre Eltern wendend, fuck the Establishment, total auf der Öko-Schiene und so, gab's auch. Und bei uns hast du dir einfach die rauspicken können, die dir sympathisch waren und die anderen hast du einfach links liegen lassen, oder ich zumindest. Also ich kann mal die Kosten und Gebühren für das Schuljahr 2016, 2017 für den Birklehof hier präsentieren. Das sind gut, für die Klassenstufen 5 bis 12 pro Jahr, muss man aber sagen, ist dann schon mit Unterricht, Erziehung, Verpflegung, Unterbringung und während den Schulwochen auch noch, also da ist das Wochenende noch inklusive. Das ist sozusagen noch so ein kleines Goodie, wenn man jetzt schon bucht. Kostet es nur 33.480 Euro im Jahr. Das kann man dann für 2.790 Euro im Monat, kann man das mal machen, finde ich. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel als Hörer gerade ein Kind haben und wissen nicht, wohin damit, das, finde ich, kann man mal machen. Allerdings, oder? Ja, Aufnahmegebühr sind dann nochmal 800 Euro. Das ist so ähnlich wie beim Fitnessstudio, wo man eigentlich nie weiß, wozu denn eine Aufnahmegebühr. Also das wäre zum Beispiel der erste Kostenpunkt, den ich jetzt bei so einem Vorstellungsgespräch erörtert haben wollen würde. Wozu 800 Euro Aufnahmegebühr? Ich zahle Ihnen jetzt hier 34.000 Euro für ein Jahr. Was machen Sie mit 800 Euro Aufnahmegebühr? Und dann würde ich vielleicht auch noch nachfragen wollen, warum ich 7.000 Euro Kaution hinterlegen muss. Was ist da in den vergangenen Jahren passiert, dass man auf so einen Kautionsbetrag kommt? Ich meine, weißt du, wenn sie 5.000 gesagt hätten oder 1.000 oder 10.000, aber wieso 7.000? Das ist so unlogisch. Das würde ich auch gerne wissen, wie das zustande kommt. Ja, also billig ist es nicht. Allerdings weiß man das, denke ich, auch, wenn man von Internat spricht, dass es nicht billig ist. Ich bin ehrlich, also ich habe noch nie so richtig negative Erfahrungen gemacht mit Leuten, die viel Geld haben, die selber viel Geld haben. Es sind meistens die Leute, die eigentlich kein Geld haben und davon profitieren, dass die Eltern oder andere Familienmitglieder viel Geld haben. Das waren meistens die Arschlöcher. Ja. Von daher hoffe ich einfach mal, dass jetzt in meinem Fall die Jungs, die ich damals kennengelernt habe, auf dem katholischen Internat, dass sie alle tot sind. Entweder tot sind, ja, oder wenigstens missbraucht wurden dann da. Oh, das darf man noch nicht sagen im Podcast. Oh, da kommen ja in Teufelsküche. Ja, ihr wollt doch alle hier die Christlichen sein. Also so ist es halt bei euch in der Religion. Das finde ich übrigens, das war bei euch aber keine kirchliche Angelegenheit, oder? Nein, absolut nicht. Das war sogar eine sehr, wie soll ich sagen, anthroposophische, naja, das ist vielleicht das ist ein bisschen gut. übertrieben. Aber eine sehr, sehr offengeistige Schule. Sehr, also allein der Umstand, dass sie auch Stipendien vergeben haben, weil das ist ja letztendlich auch von den anderen Eltern bezahlt worden. Das heißt, man hat geschaut, dass man auch Kinder aus den Kinder wie mich aus den sozial untersten Schichten mit hinaus. Aus den Ghettos der Welt. Ja, genau. Es war muss ich sagen, ich hatte eine super schöne Zeit dort. Die Lehrer waren weißt du, wie Lehrer sind? Manche sind Arsch, manche sind leibernd, ja. Manche sind einfach erträglich. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen waren sie alle sehr nett und es war ein wunderschönes Schulgebiet. Das war so ein großes Areal. In der Mitte stand das Haupthaus, so ein klassischer Schwarzwaldbau mit Schindeldach und so einem Rundturm, wo unten dann auch der Turmkeller drin war, wo man ab der 12. Klasse oder 11. Klasse hingehen durfte, auch ein Bier trinken. Und es war relativ liberal, ein eher linkes Internat, obwohl es ein Ableger eigentlich war von am Bodensee, gibt's da so ein, das ist irgendwie so eigentlich das bekannteste, glaube ich, Internat in Deutschland. Das weiß ich nicht. In solchen Kreisen verkehrte ich bisweilen nicht. Und das glaube ich, ist sehr, sehr konservativ und noch teurer und ja. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich nochmal davon distanzieren, dass ich irgendwelchen Klosterschülern Missbrauch gönnen würde. Handelt sich hierbei um einen rein satirischen Beitrag, der natürlich zu Lasten vieler Opfer geht. Ich muss aber dazu sagen, dass selbst ich Opfer, und das ist jetzt kein Satirebeitrag von einem sexuellen Übergriff war, und dazu kommt auch noch, dass selbst in der Familie, und das betrifft jetzt nicht mein Kind, Gott sei Dank, auch gravierende Fälle von solchen Schweinepriestern, muss man fast schon sagen, und auch hier ist die Wortwahl gewusst gewählt mit Priestern. Auf was ich hinaus will, ist einfach, es ist natürlich, ich wünsche es niemanden. Übrigens, da fällt mir was ein. Besonders, ich habe gestern einen ganz merkwürdigen Moment miterlebt. Jetzt muss ich mal deine Meinung dazu erfragen. Und zwar, ich stand an einem Bahnübergang und an diesem Bahnübergang steht eine Bank. So, weiß nicht, für die alten Menschen halt, dass sie sich da hinsetzen können, wenn die Schranken unten sind. So. Und da saß ein relativ junges Mädchen mit einem reifen Herren über 50, vielleicht schon 60. Und er hat sie so ganz extrem in den Arm genommen, so richtig an sich rangedrückt, wirklich richtig, so richtig an sich rangedrückt und immer so am Gesicht gestreichelt und so. Also es sah schon grenzwertig aus. Und ich habe auch bewusst versucht, wirklich so hinzugucken, dass man mich dabei sieht, wie ich ihn angaffe. So, aber es ist dem gar nicht aufgefallen. Weil ich wollte praktisch so, ich habe mir dann so gedacht, sag mal, ist das hier gerade irgendwie... Also versucht er sich an die ranzumachen oder ist das irgendwie vielleicht väterliches Verhältnis und die machen das halt so? Es war ja jetzt nicht so, dass er die irgendwie in die Titten gefasst hätte oder geküsst hätte oder so, aber ich hatte ein komisches Gefühl in diesem Moment. Und der hat sich von mir auch nicht beeindrucken lassen, muss man dazu sagen. Wahrscheinlich war er schon so geil im schlimmsten Fall, dass er das gar nicht bemerkt hat. Aber die Frage, die ich jetzt mal stellen will, ist, wie reagiert man in so einem Moment? Ich meine, das ist natürlich eine ganz blöde Situation, weil wenn du jetzt da anhältst und sagst, hey du Schwein, nimm die Hände von ihr weg oder so, das ist ein falscher Alarm, dann stehst du da wie der letzte Depp. Wenn du nichts sagst, dann kriegst du sie nicht mehr aus dem Kopf raus, so wie ich jetzt. Ja, aber ich meine, ich finde, du hast das ja richtig gemacht. Kommt darauf an, wie lang du es gemacht hast. Das waren schon so 3-4 Minuten, dass ich wirklich richtig angestarrt habe, beide. Ja, und hat sich dein Gefühl, hat sie dich irgendwie entdeckt oder gesehen? Die haben mich immer mal wieder so angeguckt, aber es wirkte nicht so, dass sie mich beachten, sondern das war halt so, oh, da steht ein Auto, so. Also es war einfach so ein, wie man halt so rumguckt. Also die haben sich von mir überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Oder eher. Wie alt war sie circa? Es war ein arabisch aussehendes Mädchen. Der Mann war typisch deutsch, würde ich mal sagen. Und ich würde sie so auf, das kann 14 gewesen sein, so, ja, aber viel älter würde ich nicht sagen. Also, ja, ich würde sagen 14. Sogar schon im legalen Rahmen wäre, oder? Dann, okay. Eigenartigerweise. Ich weiß nicht, ist es nicht 16? Also darf sie mit 14 mit einem 60-Jährigen rummachen? Da ist doch ein Politiker, irgendein deutscher Landesfürst drüber gestolpert. Aber über aber doch karrierebeendende Affäre. Ja, der vor die Presse getreten ist, geheult hat und gesagt hat, es ist Liebe. Ich kann mich an den Vogel noch erinnern, ja. Toller Moment in der deutschen Geschichte, ja. Wie auch immer, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, stehen bleiben und schauen, wie sich's entwickelt, ist eh das Einzige, was du dann machen kannst. Es gibt nichts. Stell dir vor, es ist seine Tochter gewesen, ja, und dann gehst du hin und ich meine, was willst du denn dann sagen? Das Problem ist halt, wir haben beide Töchter und wir wissen, wie man mit seinen Töchtern einfach sich liebkost auf einer väterlichen oder ja familiären Art und Weise und ich weiß auch, wie man jemanden berührt, wenn man geil auf den ist und wie man diese Person anschaut. Und er konnte wirklich den Blick nicht mehr von ihr lassen. Es wirkte nicht wie so ein spielerisches Umarmen, sondern wenn der Typ 50 oder 40 Jahre jünger gewesen wäre, dann hätte ich gar keinen Zweifel gehabt, dass es hier darum geht, dass er die geil findet. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist, eigentlich sah es für mich so aus, dass der rattenscharf auf die Alte war oder auf das Mädchen war. Und für mich war es in dem Moment halt einfach nur so ein innerer Zwiespalt, sollst du jetzt, weil ich habe wirklich kurz überlegt, soll ich das Fenster runter machen und irgendwie sowas sagen, wie, hey, alles okay bei euch oder so, irgendwie sowas, aber hab mir dann gedacht, du kannst ja jetzt hier nicht rumschreien, wie kommt denn das, also es war eine ganz, ganz unangenehme Situation für mich, aber andererseits habe ich mir dann gedacht, okay, es standen auch noch zwei, also weiß nicht, ob das Jugendliche waren. Das zählt nie, ob andere auch stehen. Das zählt nie. Ich weiß, aber ich dachte halt so, wenn sie jetzt in dem Moment sich bedroht fühlen würde von ihm, dann hätte, also ich such das jetzt nicht als Ausrede für mich, sondern in dem Moment war das halt mein Gedankengang, dann hätte sie jetzt in dem Moment auf sich aufmerksam machen können. Also es wirkte auch nicht so, dass sie in dem Moment irgendwie sich dagegen wehren würde, sie hat sogar mal so gelacht und so, also das wirkte einfach nicht, als würde sie bedroht werden. Allerdings kann man dann natürlich auch bei einem Kind, ja, sie kann ja auch 12 gewesen sein, nicht genau wissen, ob sie überhaupt den Ernst der Situation versteht in dem Moment. Ja, das ja, oder dass sie, ob sie nicht auf eine Art und Weise sozialisiert oder geprägt wurde, dass sie sich gar nicht trauen würde, gegen einen Älteren aufzubegehren. Zum Beispiel. Weiß man auch nicht. Ja. Also war eine ganz unangenehme Situation, die sich wirklich bis heute auch nicht abschütteln ließ, weil das ist. Wie gesagt, ich habe das auf eher akzeptabler Ebene miterleben müssen. Bei mir war es so, dass sich ein Mann vor das Fenster gestellt hat und sich einen runtergeholt hat und mich dabei die ganze Zeit angeguckt hat. So, das, ich war damals noch relativ 8 ungefähr. Okay. In dem Moment wirkte das für mich im Nachhinein, jetzt wenn ich älter wurde, dann wurde es erst mir klar, was da passiert ist. Damals habe ich halt bin ich zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, da hat einer seinen Pimmel rausgeholt und hat da so rumgemacht und irgendwann hat er gepullert oder so, sowas hat er gesagt. Dabei hat er dann runtergeholt und hat dann abgewichst darauf, dass ich da stand. Bis ich, weiß ich nicht, so 20, 21 war ich mir nie so richtig der Situation bewusst. Ich hab's auch nicht aus dem... Dementsprechend in dem Moment auch nicht gestört. Nee, gar nicht. Aber dann wurde mir halt bewusst, in was für eine Situation ich mich befunden habe in dem Moment. Und sozusagen wurde das im Nachhinein plötzlich für mich zum Thema. Ja. Weißt du, also eigentlich, hat es benutzt und unfair behandelt gefühlt hast oder inwiefern kurz zum Thema? Was war eigentlich? Ich glaube, dass ich geschockt. Onkel Rom. dass ich mich auch rausziehen wollte. Nee, eigentlich war ich geschockt, wie häufig dieses Thema vorkommt. Ja. Also es gibt ja irgendwie so diese Zahl jedes Jahr, wie viele Kinder Opfer von Missbrauch werden und die Dunkelziffer ist ja extrem viel höher, weil wie gesagt, aus dem eigenen Umfeld kenne ich eben Leute, denen ging's auch an den Kragen, sage ich jetzt mal, und die haben die Person nie angezeigt. Und so geht's bei den meisten, aus Grund von Charme oder sonst irgendwas. Mhm. Oder weil es in der Familie totgeschwiegen wurde. Es ist ja leider Gottes meistens die Familie, was es halt eben zum Problem macht. Und ich glaube, das so richtig extrem wurde das mit der Geburt meiner Tochter, wurde mir einfach gewiss, dass in meinem näheren Umfeld, jetzt in dem Moment, auch jetzt, wenn wir reden, Kinder missbraucht werden. Das ist normal. Und dieser Schock so ereilte mich, als mir einfach klar wurde, auch du wurdest missbraucht. Ich habe mir es nie als Missbrauch so richtig vor Augen gehalten, aber es ist ein Missbrauch. Und das hat mich, glaube ich, einfach geschockt und mich ein Stück weit vielleicht auch beängstigt vor dem, was da auf meine Tochter vielleicht zukommen kann, weil es natürlich für ein Mädchen, ich sag mal, gefährlicher, ja, also ich bin kein paranoider Vater, der jetzt die ganze Zeit denkt, mein Kind wird überall vergewaltigt, aber ich sag mal, für ein Mädchen ist es trotzdem ein bisschen gefährlicher da draußen, sag ich jetzt mal, als für einen Jungen, würde ich jetzt mal sagen, also was diesen sexuellen Übergriff angeht. Ja. Ja, ich glaube, das war mehr so ein Schockmoment, der mich da ereilt hat. Also das ist schon, ja, andererseits sage ich mir halt immer, ja, du musst halt damit leben, also es ist halt einfach, es ist halt einfach da, dieses Thema, und mittlerweile, ja, man darf auch nicht in der Angst aufgehen dann letztendlich, weil sonst tut man seiner Tochter oder seinem Kind auch keinen Gefallen. Aber machst du dir Gedanken drüber, wie du sie für sowas oder gegen sowas wappnest? Ja, wenn ich jetzt so daran denke, wie ich meine Tochter praktisch erziehen will, dann ist das Wichtigste für mich, dass ich ihr klar mache, dass alles, was sie macht in ihrem Leben, nur von ihr ausgehen soll. Also das muss immer ihr eigener Wille sein. Alles, was für sie komisch ist, wo sie sich nicht sicher ist, ist, das Thema muss immer weggeschoben werden, dann sage ich jetzt mal. Also das heißt nicht, dass man sich nicht darüber Gedanken machen kann. Ja, nehmen wir mal an, sie lernt mit 16 einen Typen kennen, der will, dass sie ihm einbläst. So als Vater würde ich sagen, um Gottes Willen. Ja, aber es ist natürlich naiv, so an die Sache ranzugehen. Das heißt, was ich erreichen möchte, ist, dass meine Tochter in dem Moment sich überlegt, will ich sowas oder will ich das, damit der mich cool findet oder sonst irgendwas? Und dann kann sie für sich abwägen. Ja, ich kann es ihr nicht vorschreiben oder nicht, aber ich kann ihr beibringen, dass sie sich über sowas Gedanken macht und das nicht irgendwie macht, um im sozialen Kontext irgendwie als in Anführungsstrichen cool dazustehen. Denn so Mädchen wirst du auch kennengelernt haben, die das irgendwie gemacht haben, um in der Gruppe akzeptiert zu werden. Ja. Und das möchte ich halt eben nicht. Wenn das ihr Wunsch dann ist, ja, später, dass wenn sie darin aufgeht, dass sie ständig Typen einbläst, dann kann ich es eh nicht verhindern. Nee, man muss es ja einfach so realistisch sehen. Du kannst es überhaupt nicht unterbinden. Du wirst es nie unterbinden können. Aber ich kann meiner Tochter halt mit auf den Weg geben, dass sie sich über all das, was sie so macht im Leben, einfach versucht, kurz vorher Gedanken zu machen. Und wenn sie ein komisches Gefühl hat, dann eher auf den Bauch zu hören. Und was ich ihr immer sage, ist, Lernen ist die Basis. Das sage ich ihr mit 7 Jahren. Und damit möchte ich ihr eigentlich immer schon mitgeben, ist, man kann immer Fehler machen. So, aber man soll daraus lernen und man soll sich halt immer vorher Gedanken machen. Und deswegen, das ist so mein Spruch, den ich ihr so langsam schon immer überhelfen möchte. Also ich möchte nicht so als paranoider Vater rumlaufen und ich möchte einfach meiner Tochter mit auf den Weg geben, dass es wichtig ist, dass man nur dann Dinge macht, wenn man auch dahinter steht und wenn man das selber will. Und dennoch gibt es Situationen, die man vielleicht im ersten Moment falsch beurteilt und dann einen Fehler macht, aber davon geht dann auch die Welt nicht unter. Also was ich einfach will, ist, dass meine Tochter mir immer, also das Gefühl hat, mir immer alles sagen zu können. Und ich glaube, das ist dann, wenn ich das erreichen würde, das ist die beste Basis. Aber es ist halt auch unglaublich schwierig. Weil. Aber damit wappnest du sie noch nicht gegen sexuelle Übergriffe. Wie willst du das machen? Ja, das ist die Frage. Also ein ganz wichtiges Ding meiner Meinung nach ist, dass die Kinder checken, dass es sowas gibt wie ein lautes und energisches Nein. Das verhindert, glaube ich, schon die allermeisten Dinge. Ich glaube auch, dass es teilweise Vergewaltigungen gibt, die darauf basieren, dass Männer, und damit nehme ich jetzt nicht Männer in Schutz, absolut nicht, ja, Vergewaltiger sind Arschlöcher. Ja. Ja. Aber die darauf fruchten oder die deswegen passieren konnten, weil sich die Frau nicht laut genug Nein sagen getraut hat, wodurch sie nicht die Verantwortung jetzt hat, um Gottes Willen. Ja. Aber ich glaube, dass ganz oft ein Nein, bitte lass das, nein, das will ich nicht, so tragisch und falsch es ist, weit nicht so gut funktioniert wie ein Nein, schlecht dich! Ja, absolut. Absolut. Ich meine, das ist ja auch ein großes Thema, ich glaube vor allem in den USA, dieses Nein und der Mann interpretiert so ein bisschen spielerisch, so du kriegst mich nicht, so als Fangespiel. Und die Frau, die, also es gab einen Fall an einem College, da hat halt sich ein Typ mit einer Alten getroffen, beide waren Hacke zu, haben gebumst, am nächsten Tag sagt sie, der hat mich vergewaltigt. So, die Geschichte dahinter war, beide waren wie gesagt Hacke zu, haben so ein bisschen rumgemacht und sie hat halt so gesagt, nee, lass mal, ich habe einen Freund und, aber beide haben es dann letzten Endes gemacht. In dem Fall wurde der Typ dann irgendwie auch verknackt zu ein paar Jahren, ich weiß es nicht jetzt genau, wie der Fall ausging, aber letzten Endes hat er auf jeden Fall eine Strafe bekommen. Und in dem Moment muss ich mich natürlich schon fragen, wie soll er das überhaupt beurteilen können? Also offensichtlich hat sie sich jetzt nicht energisch dagegen, oder was heißt energisch, noch nicht mal explizit dagegen ausgesprochen, sondern es war mehr so ein nein, ich kann doch nicht, ich habe doch einen Freund, aber eigentlich hat sie dann schon mit ihm rumgeknutscht und so. Beide waren Hacke zu. Also man muss dann natürlich, es ist schwierig einfach, dann da richtig zu urteilen in dem Moment. Aber ich glaube, was mir in Bezug auf meine Tochter eher Sorgen machen würde, ist, dass das direkte familiäre und freundschaftliche Umfeld, nicht, dass ich da jetzt die Befürchtung hätte, irgendwie mein Schwager oder so würde meine Tochter missbrauchen, aber eins ist klar, die meisten Übergriffe passieren im familiären und Umkreis, so bei den Freunden. Und das ist ein extrem schwieriges Thema. Pass auf, exakt. Dazu habe ich ein paar Sachen. Bei mir in der Familie sind wir oft sehr ungeniert nackt voreinander. Ja? Ja. Ich schlafe zum Beispiel nackt, meine Freundin auch oft. Und dann stehen wir halt in der Früh auf oder wenn wir duschen gehen oder so, da latschen wir schon mal irgendwo nackt durch die Gegend und es denkt sich irgendwie niemand irgendwas dabei. Die Kinder nicht, wir nicht. Ja? Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, weil die Kinder sind, man merkt es auch, wir waren jetzt im Urlaub in Griechenland und da haben wir, ist eine Bekannte auch dort gewesen und die hat gemeint, eure Kinder haben irgendwie überhaupt kein Scheniere. Das ist sehr schön. Ja? Also die denken da nicht viel drüber nach. Die sind jetzt auch erst 11, 9 und 6 Jahre alt. Und als ich relativ frisch mit meiner Freundin zusammen war, hat die Jüngste von ihr hat damit angefangen und die Zweitjüngste hat das dann auch gemacht. Da war ich dann eben auch schon nackt und sie kannten einen Penis oder einen ausgewachsenen, einen so riesengroßen Penis, wie ich einen habe, kannten sie nicht. Wer kennt den schon? Und das hat sie interessiert. Ja? Und wir sind im Bett gelegen in der Früh und aufgewacht und die kommen dann auch ins Bett und dann und die eine schaut und sagt, Roman, warum hast du 3 Penisse? Weil meine Hoden sind auch so riesengroß. und dann hat sie hingegriffen. Ja? Und der erste Reflex ist irgendwie so unangenehm, irgendwie Kind, weiß nicht. Und dann, aber dann auch das Hirn eingeschalten. Und es ist, wie soll ich sagen, es ist unschuldige Neugier. Für ja? sie ist es nichts Sexuelles in dem für Moment. Für sie ist es nichts ja. Sexuelles und für mich ist es auch nichts Sexuelles. Das Einzige, was in Wirklichkeit da ist, ist diese schwebende Wolke von Kindesmissbrauch. Mhm. Nicht ich würde es machen, sondern wie schnell steckt man dann da auch drinnen? Oder damals habe ich mir auch gedacht, was meine Freundin wohl dazu sagt. Ich habe dann mit ihr natürlich drüber geredet und sie hat gesagt, ist es eigentlich wurscht. Ja, also ja, heute reicht ja schon ein Nacktbild deines eigenen Kindes auf dem Rechner, um Probleme zu bekommen. Wirklich? Ja. Alter Schwede, dann wird mich dieser Podcast ins Gefängnis bringen. Nein, also ich weiß nicht, ob man das Gesetz dann irgendwie mal geändert hat, aber es gab ja 2012, meine ich mich zu erinnern, diesen Fall, dass eben jetzt, natürlich wird jetzt irgendjemand sagen, es war nicht der Vater, sondern es war der Stiefvater oder sonst irgendwas. Aber es gab halt ja. den Fall, dass irgendjemand von Kindern, die mit ihm in diesem Haushalt lebten und er irgendwie doch eine nähere Verbindung als üblich zu diesen Kindern ja. hatte, dass er Probleme dadurch bekam, dass er jetzt da irgendwelche Nacktbilder aus der Badewanne drauf hat. Also es waren keine Bilder, wo jetzt Kinder irgendwie sichtbar als Objekte dargestellt wurden und so als Wichsvorlage letzten Endes fotografiert worden, sondern es waren so diese klassischen FKK-Urlaubsbilder und in der Badewanne und ja. so. Und da hat diese Person wohl damals Probleme bekommen. Ich kann mich deswegen an den Fall erinnern, weil der in einer Radiosendung diskutiert wurde, die ich damals gehört mhm. habe. Also den gab es. Ich weiß jetzt leider zu wenig darüber, um ins Detail gehen zu können. Aber ich verstehe dein Problem absolut in dem Moment. Ja, ich habe, weißt du, der Punkt ist nämlich der, du willst auch gleichzeitig deine Kinder nicht irgendwie genauso, weil ich habe einiges an sexuellen Hemmnissen, sag ich mal, mit auf den Weg bekommen. Es hat damit angefangen, dass in meiner Familie wurde sich despektierlich über Schwule geäußert, was mich zwar jetzt persönlich nicht betrifft, aber es war alles so ein bisschen krampfig und Sex und da redet man nicht drüber und so. Und meine Freundin, die ist Hebamme, die ihre Kinder sind sehr aufgeklärt, sage ich einmal. Die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Meine Freundin selber macht auch Vorträge an Schulen und erklärt Kindern, wie Kinder gemacht werden. Und ich halte das für extrem wichtig. Und ich finde diese kindliche Neugier eigentlich was ist vollkommen in Ordnung. Und ganz ehrlich, Ricky, mir ist es wurscht, ob sie mir auf den Bimmel greift. Ja? Aber mir ist es, irgendwann wird es mir dann auch zu blöd, wenn sie dann irgendwie, weiß auch nicht. Ich hab das dann abgedreht und ich habe es auch deswegen abgedreht, weil irgendwann haben wir uns getroffen mit einer Freundin von meiner Freundin und die Kleine kommt wieder zu mir her und ich habe eine Hose an und sie greift mir auf den Pimmel. Und ich sag, ich will das nicht. Und sie sagt, aber wieso? Das hat dich gestern auch nicht gestört. Ja. Und ich meine, das vor der Freundin von meiner Freundin, was macht denn das für ein Bild? Weißt ja, du? Klar. Dann lebst du da in diesen, dann das ist so eine Gratwanderung. Einerseits willst du ihre Sexualität oder dieses unbekümmerten Zugang dazu, willst du nicht kaputt machen. Andererseits kannst du das auch nicht in der Öffentlichkeit weil die Leute halt sofort dran denken. Ja? Absolut. Kannst du nicht verübeln. Also ich hätte in dem Fall wahrscheinlich meiner Tochter gesagt, das ist mein Bereich, das ist mein Tanzbereich und da wird nicht rumgespielt. Und also ich verstehe aber, was du meinst. Vor allem mit diesem, es ist so wie, Mensch, dein Ohrläppchen ist irgendwie länger als das von der Mama. Weißt du so, also in dem Moment geht es diesem Kind überhaupt nicht um was Sexuelles. Und du hast ja auch gesagt, bei dir auch nicht. Aber ich verstehe natürlich in dem Moment einfach so diese Situation. Ich kann das nachvollziehen, wie das ist. Zum Beispiel, ich hab das jetzt abgedreht, ja. Ich meine, absolut, sie haben jetzt beide hingreifen dürfen. Sie haben jetzt beide mal einen Penis in die Hand gehabt, weil sie es interessiert hat. Ist für mich ist in Ordnung, aber ich habe es jetzt abgedreht. Aber meine eigene Tochter, wenn die mich nackt sieht, dann findet sie das auch lustig, dass sowas baumelt. Und dann greift sie auch. Die gucken ja auch immer hin. Ja, und das ist auch okay. Und mir ist es auch wurscht. Und ich möchte ehrlich gesagt, dass sie mir, also ich habe das noch nicht abgedreht. Ist jetzt eineinhalb oder ein Viertel. Ich möchte das jetzt noch nicht abdrehen, dass sie da nicht hingreifen darf. Das Ding ist, ich wurde in diesem DDR-Kontext natürlich auch sehr mit der freien Körperkultur erzogen. Also bis ich 10 Jahre alt war, spielten sich alle meine Sommerurlaube und Badeseeabenteuer an FKK-Stränden ab. Alle sind nackig gewesen, das war völlig normal. Kinder, Männer. Übrigens mache ich mir da heute auch Gedanken drüber, dass einfach halbreife Mädchen nackig da die ganze Zeit rumgelaufen sind und das auch völlig normal war, dass dann sich die Kinder so aufgestellt haben und man mal ein Gruppenbild gemacht hat. Da kann ich hundertprozentig davon ausgehen, dass es irgendeine Drecksau gab, die sich darauf angewichst hat. Mhm. Also das ist auch klar. So, aber ich möchte jetzt einfach mal gutgläubig sein und davon ausgehen, dass der Großteil da am Strand das einfach als wirklich als Freiheit angesehen hat. Und ich meine, es ist ja auch gut. Also ich mag das ja auch, nackt durch die Gegend zu rennen, gerade wenn es warm ist und so. Also das ist ja wirklich was Angenehmes. Nur ich hatte vielleicht nicht einen vergleichbaren Fall, aber geht schon in die Richtung. Und zwar, als ich zum ersten Mal mit meiner Tochter in die Badewanne gehen wollte. So, weißt du, es war so erstmal überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, wie man jetzt in die Badewanne geht. Und dann kurz davor habe ich so gesagt, soll ich jetzt hier mit der Badehose reingehen? Weil es ist halt, du wirst es erkennen, wenn man als Mann in der Badewanne liegt, das schwimmt ja wirklich oben wie so eine Boje. Mhm. Und das ist irgendwie natürlich dann auch immer ein Hingucker in dem Moment. Ja. Und das war mir so unangenehm, dass ich mir dann eine Badehose angezogen habe. Da war ich dann doch so prüde. Na, das würde ich nicht. Also eine Ex-Freundin von mir, meine erste Freundin, mit der ich zusammen war, die ist aufgewachsen in einem Haushalt, wo die Mutter dem Vater das Baden mit der Tochter untersagt hat. Mhm. Ja? Gab es einen Hintergrund oder war das? Ja, der Hintergrund war, also ich kenne keine Details zum Hintergrund oder keine Ursachen zu diesem Hintergrund, aber die Mutter hat mehr oder weniger die Einstellung gelebt, dass im Prinzip alle Männer Schweine sind. Okay. Ja? Und halt, ja, und auch mit dem, wahrscheinlich mit dem Wissen über die Statistik, wie viele Übergriffe innerhalb der eigenen vier Wände passieren und so. Ich sage ja nicht einmal, dass es nicht nachvollziehbar ist, aber es kann es deinem Kind irgendwie auch nicht antun. Es ist sau schwierig. Ich meine, die Abgründe, die man sich da gerade bei so Sendungen wie Domian anhören kann, also ich bin ja seit Jahren ein großer Fan dieser Sendung und ich bin auch der Meinung, dass man diese Sendung eigentlich nicht nachts ausstrahlen sollte, sondern am besten rund um die Uhr, damit einfach den meisten Menschen einfach mal klar wird, was in Deutschland so passiert. Ich meine, man macht sich immer darüber lustig, wie es bei euch Österreichern zugeht. ihr habt ja auch in eurem Podcast von dieser tollen Doku gesprochen, wo man österreichische Keller besucht. Ja. Die Abgründe. Hast du den Film? Ich habe den immer noch nicht gesehen. Nein, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber es war natürlich schon sehr interessant, wie der Philipp darüber gesprochen hat. Ja. Aber ich glaube, dass es in deutschen Kellern und in deutschen Wohnungen nicht besser zugehen wird, eher schlimmer. Also was ich bei Domian alles gehört habe mittlerweile, hat mich auf eine Art abgestumpft, ja, also mich schockt so schnell nichts mehr, kann man sagen, und andererseits, macht mir das halt auch einfach Angst, wie normal das zu sein scheint, gerade innerhalb einer Familie, und es ist ja ganz oft diese Konstellation, der Stiefvater, ja, dass der Stiefvater dann übergriffig wird. Also was man da so hört und dass die Mütter dann weggucken oder das sogar akzeptieren, nebendran liegen und so, holy shit. Also das ist ein Thema, das ist so schwierig, damit umzugehen, denn im Gegensatz zu vielen anderen bin ich bereit zu akzeptieren, dass das eine Krankheit ist. Also ich verstehe, dass Pädophilie nicht was ist, was man anschaltet, sondern das ist für... Ein pädophiler Mensch ist einfach genauso geil auf ein Kind wie wir auf eine erwachsene Frau. Ja, für den ist das einfach, da kriegt er einen Steifen, wenn er ein Kind sieht. Und man muss sich das einfach mal klar machen. Wenn zu dir jetzt jemand sagen würde, du darfst dir nie wieder einen runterholen auf irgendwelche YouPorn-Videos oder du darfst nie wieder eine Alte ficken, die du geil findest. Nie wieder. Ja. Also deinen Trieb darfst du nicht ausleben. Ja. Das ist extrem schwer, das durchzuziehen. Gleichzeitig, wenn du jetzt noch irgendwo ins Krankenhaus gehst und sagst, ich habe irgendwie das Verlangen, Kinder zu bumsen, das war's für dich. Dein Leben ist beendet. Dein komplettes soziales Umfeld bricht zusammen. Also weiß ich gar nicht, ob das so ist. Meinst du nicht? Nö, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es da Selbsthilfegruppen und so gibt, wo du dich anonym. Das also glaube ich auch. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Der Philipp, glaube ich, hat einmal sowas gesagt, dass es sowas, das ist in Holland schlägt anscheinend ein anderes Extrem. Da gibt's fast, ich weiß nicht, ob ich es ganz genau richtig in Erinnerung habe, aber sowas wie Pädophilie-Interessensvertretungen sogar, so auf die Art. Also die zugelassen sind und rechtlich abgesichert anscheinend. Sowas gibt's in Österreich. Das heißt, da darf man sich Kinderpornos angucken unter Aufsicht, oder was? Methadon-Kinderporno. Aber es gibt halt Leute, die dazu stehen, dass sie pädophil sind und gerne, weiß ich jetzt auch nicht, ihre Rechte erweitern würden oder so. Ja, das geht gar nicht. Also in dem Moment ist es halt einfach, die sind nicht auf Augenhöhe, die begegnen sich nicht auf Augenhöhe und immer dann kann es nicht funktionieren. Ob es jetzt Tiere sind, Kinder oder sonst irgendwas oder Behinderte oder so. Neulich war auch beim Domian einer, der hat erzählt, der so einen Syrer hat, der ist ein bisschen behindert, aber die ficken halt gerne. So, der weißt du, da denke ich, der Alte war irgendwie doppelt so alt oder dreimal so alt wie der Syrer, der wie gesagt behindert ist und er nutzt es halt aus und fickt den armen Jungen dadurch. Ja, der hat gar keine Ahnung, was mit ihm wahrscheinlich da passiert. So, das ist, sowas funktioniert halt gar nicht, das geht gar nicht. Was ich aber gut finde, ist, dass es so Einrichtungen gibt wie in der Charité, wo sich einfach Betroffene melden können und sagen können, ich spüre einfach diesen Drang in diese Richtung, ja, Kinder, das reizt mich, bitte helft mir. Aber was ich damit meine, dass alles zusammenbricht, ist halt in dem Moment, wenn du diesen Schritt gehst, Ist das Thema eigentlich dann, ich glaube, es kommt dann wirklich darauf an, dass du dir dann auch helfen lassen möchtest. Und soweit, da sind wir wieder bei dem Thema mit, du musst dich halt einfach damit auseinandersetzen, dass du nie wieder deine Bedürfnisse stillen kannst. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Der Hintergedanke, wenn du so einen Schritt machst, ist ja, glaube ich, dann bereits der, dass du akzeptierst, dass deine Bedürfnisse verschoben sind, nicht der Norm entsprechen. Und die machen dir Angst. Hättest, und du gern hättest, dass deine Bedürfnisse so sind wie die von anderen normalen und anführungsstrichen Menschen. Aber das wird ja nie funktionieren. Also man kann den ja nicht umprogrammieren, den Menschen. Du kannst ja auch nicht einen Schwulen heilen. Obwohl das nö, aber das hat, weiß ich, also dass man einen Schwulen nicht heilen kann, ist mir also heilen, hallo. Ja, ich sag das gerade absichtlich so, weil ich da wieder auf diesen kirchlichen Kontext anspreche. Ja, ich weiß eh, aber ich hätte es jetzt fast so nachgeplappert, dass man, egal. Was ich meine ist, also ob jemand homosexuell ist oder nicht, kann sich zum Beispiel auch schon im Fruchtwasser, glaube ich, Östrogengehalt im Fruchtwasser der Mutter manifestieren. Also das ist dann biologisch vorprogrammiert. Ich glaube nicht, dass Pädophilie das auch ist. Glaubst du nicht, dass das genauso eine sexuelle Neigung ist wie die Zuneigung zu Männern oder zu, also wenn du zum Beispiel transzendent bist, dass sowas einfach dir mehr oder weniger auch in gewisser Weise genetisch mitgegeben wurde. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie drüber nachgedacht, weil ich im Gegensatz zu Homosexualität bei Pädophilie tatsächlich davon ausgehe, dass es eine Krankheit ist, und zwar eine psychische Krankheit. Und die entsteht bisher zumindest, und ich habe eben noch nicht nachgedacht, meiner Meinung nach aufgrund von prägenden Ereignissen und Erlebnissen und von dem Zustand deiner Psyche, weil nur ein Beispiel, der Grund, warum du kleine Mädchen oder Jungs begehrst, ist der, dass sie nicht vergleichen, dass sie sich nicht über dich lustig machen können, weil sie keinen Vergleich haben und weil sie noch keine Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel, ja. Mhm. Ja. Das ist dann ein psychisches Problem, das ist ein Minderwertigkeitskomplex, den du auf diese Art und Weise versuchst zu kompensieren. Ist dann nichts Genetisches zum Beispiel, ist psychisch. Ja, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, dass diese Anlage an sich in dir irgendwie schon vorhanden sein muss, sage ich jetzt mal, weil es muss ja irgendwas auch, muss ja ein Reiz da sein, sozusagen an diesem jungen Mädchen. Weißt du, also für mich, wenn ich halt eine Zehnjährige sehe, ist das für mich kein sexuelles Objekt. Ja, also schon mal, wir waren alle mal 10 und als wir 10 waren, haben wir alle Zehnjährige reizvoll gefunden. Das heißt, diese Veranlagung, Zehnjährige reizvoll zu finden, ist ohnehin in uns alle schon drin. Aber war das was Sexuelles? Einfach hängen geblieben. Der ist einfach im Alter von 10 hängen geblieben. Im Gegensatz. Ich weiß halt nicht, ob das bei mir damals, ich würde jetzt behaupten, ja, dass es nichts Sexuelles war, sondern eher so ein Zuneigungsding. Also so. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Kinder sehr wohl schon, eine, wie soll ich sagen, nicht entfaltete Sexualität in sich tragen. Ja. Ich merke das, zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das über meine eigene. Nee, ich verstehe, was du also, meinst, weil das ist halt schwierig, weil es oft oder schnell falsch aufgefasst werden könnte. Nein, was ich sagen will, ist, ich kenne das auch von anderen eigentlich. Es gibt Kinder, die sich mehr für eigenes Geschlecht, wirklich Kinder, längst lang vor der Pubertät, ja, im Alter von 6 Jahren oder jünger, die sich für ihr eigenes Geschlecht wesentlich mehr interessieren als andere. Ja. Ja, und bei denen man schon Verhalten feststellen kann, wo man sagt, okay, das ist eine sexuelle Handlung, die noch nicht, also keine entfaltete sexuelle Handlung, aber das ist etwas, was sich entwickeln wird zu sexuell. Das ist ein sexueller Grundbaustein dieses Menschen. Ich bin mir ganz sicher, dass Sexualität in Kindern veranlagt ist. Und es gibt auch Kinder, die es irgendwie, wie soll ich sagen, ich war mal irgendwann mit meiner Schwester, glaube ich, war ich im im Freibad und da war wohl irgendwie eine Tochter von einer Freundin von ihr oder so und die war auch extrem jung und so, was weiß ich, 9 Jahre alt und die ist irgendwie auf mir so herumgekraxelt, dass das war schon irgendwie, da habe ich mich schon angemacht gefühlt. Okay, ja? Wie alt warst du da? Ja, erwachsen, weiß okay, nicht. Okay, 30, 25, weiß nicht. Ja. Und ja, aber ich weiß, was du meinst, ja. Das ist schon alles angelegt. Das ist nicht, das schlägt dann nicht mit der Pubertät auf einmal, ist es da. Ja, ich vorher war es gar nicht da. Was ich zum Beispiel immer, das betrifft jetzt nicht Kinder, aber ich habe zum Beispiel das Problem, dass egal wer mich am Oberschenkel berührt, ob das kann Mann oder Frau sein, ein Kind hat mich jetzt noch nicht am Oberschenkel so berührt, also so, dass er nackt war. Ich habe es halt bei der Massage bei einem Mann mal gehabt, dass ich sofort eine Erektion bekomme. Ja. Wirklich, es ist sofort kriege ich einen Steifen. Ja. Ich war da bei der Massage und der massiert halt, ich weiß nicht, ob du schon mal bei der Massage warst, da marschiert man halt über die Oberschenkel. Da massiert man halt auch die Oberschenkel und dann kriege ich da ein Rohr, also in bester Güte. Und war das verstörend für dich? Natürlich! Es war für mich total unangenehm. Ich war einerseits froh, dass es keine Frau war, aber andererseits auch wieder nicht. So war es natürlich. Und ich drehe mich um und dann sagt er so, ja nee, da das war auch so mit dem brandenburgischen Akzent, das passiert öfter, brauchst du keine Sorgen machen. Also, hast du gesagt, bin ich jetzt nicht schwul? Ja, mein erstes sexuelles Erlebnis war mit einem Mann. Oder mit einem Jungen, ja, ich habe also das, nee, das stimmt nicht, das war das Zweite, aber ich habe mir, oder wir haben uns gegenseitig einen runtergeholt, da war ich so, weiß ich nicht, 14, ja. 15, das war so in der Freibadkabine. Ja, so gesehen, weiter, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann war, gegenseitig runtergeholt, so weit sind wir nicht gegangen, aber so Pimmelspielereien und gegenseitig angegriffen, das kenne ich schon, das waren dann tatsächlich auch meine ersten sexuellen Erfahrungen. Also die allererste war mit so einer stadtbekannten Hure, sage ich jetzt mal so, also das ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber es war halt ein Mädchen, das mit jedem gefickt hat und mit jedem alles gemacht hat letzten Endes. Ja. Und mit der saß mal auf dem Spielplatz und dann weiß ich noch, dann hat mir, den Namen sage ich jetzt lieber nicht, aber dann hat der meine Hände genommen und unter ihr T-Shirt gesteckt und ich habe zum ersten Mal fremde Brüste berührt. Ja. Und das war so, also das war Wahnsinn. Und dann hat die mir da auch noch einen runtergeholt und das hat die ein paar Mal auch im Freibad gemacht und das war halt einfach so, du gehst in die Kabine und dann hat die das gemacht. So, das war für, da habe ich mir auch jetzt, nicht jetzt, sondern so dann im Nachhinein Gedanken drüber gemacht, was mit der eigentlich nicht stimmte, denn die war irgendwie 15 oder 16 und hat sich von jedem ficken lassen und jedem einen runtergeholt. Man, da muss ja auch ein psychischer Knacks definitiv vorliegen, also in dem Alter schon so veranlagt zu sein. Auf jeden Fall, irgendwann war die halt nicht da. Ich und der waren tierisch geil und wir haben uns davon erzählt, wie die uns einen runtergeholt hat, schon gegenseitig und so. Und ich habe Oberschenkel berührt. Na, dann haben wir uns gegenseitig die Pimmel gezeigt. Zuerst war es nur so eine Pimmelvergleichsnummer. Dann haben wir das einmal gemacht und dann habe ich natürlich schon Angst gehabt, dass ich habe wirklich Angst gehabt. Also das Krasse eigentlich, dass ich Angst davor hatte, schwul zu sein. Also so, wie als ob man dann getötet wird oder so, wenn das einer rauskriegt. Und da kannst du mir mal vorstellen, was es für Schwule bedeutet, sich zu outen und mit ihrer Sexualität. Ja, aber gleichzeitig auch für Pädophile. Stell dir mal vor, du merkst auf einmal, dass dich das anmacht. Ja. Ey, da scheißt dir doch in die Hose. Aber in dem Fall war es so, dass ich wirklich am selben Wochenende oder in der Woche danach in der Bravo, im berühmten Dr. Sommer-Team, diese Frage gelesen habe. Hier irgendwie, mein Freund und ich haben uns gegenseitig und so, sind wir jetzt schwul? Hat er wahrscheinlich hingeschickt. Wahrscheinlich, ja, so per Eilpost oder so. Und da stand halt, hat Dr. Sommer gesagt, nee, das ist so, dass die meisten Jugendlichen oder Teenager die ersten sexuellen Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht machen. Ja. Und dann wurde ich so geil, weil ich mir vorgestellt habe, dass zwei Mädchen das miteinander machen, dass ich dann gleich wieder wusste, ach nö, alles. Alles in Ordnung. Für mich war sowieso immer das Zugucken, das ist für mich bis heute, das ist Nonplusultra. Also Frauen dabei zuzugucken, wie die miteinander rummachen, das ist unfassbar für mich. Also nicht in Videoform, sondern in echt. Und das passiert natürlich nicht so oft, dass man sowas sehen kann. Also da muss man ja dann schon, sagen wir, danach suchen. Aber dass das zufällig passiert, das ist eher sehr selten. Aber zweimal hatte ich... Du bist verheiratet, glaube ich, ne? Ja, klar, jetzt sowieso. Also ich meine, aber ich war ja auch mal jünger und nicht verheiratet. Und ja, da hatte ich zweimal das Vergnügen... Ja, aber auch wenn du verheiratet bist, ist es deswegen nicht automatisch kategorisch ausgeschlossen, dass... Es geht aber nicht in Pornos. Es geht bei mir nicht in Pornos, weil Porno ist bei mir... Nein, aber das ist deine Frau. Weiß nicht, ich ach weiß so, nicht. Ja, nee, das geht mit meiner Frau nicht. Nee, da ist die nicht so, also auf die Schiene, das geht gar nicht. Würdest du das denn wollen mit deiner Frau? Also würdest... Ich glaube, das ist eine gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, mir das anzugucken, aber ja, ich hätte, glaube ich, instinktiv ein schlechtes Gewissen, da mitzumachen. Also einfach so, weil ich hätte Angst davor, irgendwann würde das auf die Füße fallen, würde ich mir denken. Ja, also genau. Das wäre mein Gedanke. Also ich hätte wahrscheinlich weniger ein Problem damit, ihr dabei zuzugucken, wie sie mit einer anderen Frau was macht, als da dann aktiv zu werden. Aber was ich hinaus wollte, ist eigentlich, ich hätte zweimal das Vergnügen, das zu sehen, wie dann zwei, also so richtig vor mir, und da habe ich das gemerkt, also wenn ich eine sexuelle Neigung habe, dann ist das das Angucken zweier Frauen beim Liebkosen, sage ich jetzt mal. Bist du eine lesbische Frau gefangen in dem Körper eines prachtvollen Kerls? Ich bin sowieso unheimlich feminin. Findest du? Ey, pass mal auf. Körperlich meinst du jetzt? Oder? Nee, körperlich gar nicht. Also körperlich bin ich eher maskulin, aber ja. Zum Beispiel, ich gucke mir heute die Emmys an. Ja, das ist jetzt nicht, ich finde es auch überhaupt nicht peinlich, aber ich finde es irgendwie krass. Ich gucke mir heute die Emmys an und ich habe wirklich bei jeder Preisübergabe Tränen in den Augen gehabt. Ja, komm schon, das, ja, okay. Ja, aber das ist doch total, das, selbst Frauen geht's nicht so. Ich sitz da und heule. Du bist einfach rührselig. Also okay, rührselig. Rührselig wird zu Unrecht als weibliche Eigenschaft deklariert. Aber also, wo kommt das her? Auch, ich habe mir Conny und Co. mit meiner Tochter angeguckt. Das war so peinlich. Also, es war ein fürchterlicher Film. Conny und Co. im Kino gesehen am Sonntag. Ganz schlimmer Film mit Till Schweiger, das sagt schon alles. Und dann seine olle Tochter da auch noch mit dabei, mit ihrem Sprachfehler. Auf jeden Fall, zum Schluss gibt's halt so ein Happy End, wie es halt immer ein Happy End gibt. Und da saß ich da und da sind mir die Tränen runtergekullert. Und ich dachte so, was ist denn hier? Also ich fühlte mich so innerlich nicht emotionalisiert, aber es löste bei mir trotzdem diese Emotion aus. Und das war mir so unangenehm. Und heute die 90 Minuten, wie gesagt, diese Zusammenfassung der Emmys. Ich hab nur geheult. Ich saß nur da dafür, das gibt's doch nicht. Was ist denn da? Ja, und deine Frau liebt dich wahrscheinlich unter anderem auch dafür, dass du so emotional. Ich zeig ihr das nicht. Also, zeigst du das nicht? Das ist urschade. Ich sag jedes Mal, wenn ich heul wegen irgendwas, sage ich es allein schon deswegen meiner Freundin, weil sie das irgendwie, geil finde. Sie mag das. Ja, ich sag ihr das schon. Also danach, als ich heute nach Hause kam, habe ich ihr auch gleich erzählt, dass ich geheult habe bei den Emmys. Und die so, wieso das denn? Und ich so, keine Ahnung, ich habe das so gesehen. Und ich fand es so schön, wie die sich alle gefreut haben. Und ich kann es dir auch nicht sagen. Aber wenn ich zum Beispiel sowas habe bei Filmen, wenn wir zusammen einen Film gucken und das ist emotional, muss noch nicht mal krass emotional sein. Es muss jetzt nicht sowas wie Philadelphia sein oder so. Manchmal freue ich mich einfach nur, wenn einer dann bei einem Rennen gewinnt oder so. Das reicht bei mir schon. Dann drehe ich mich aber sofort weg, dass keiner sieht, dass ich jetzt hier gerade ein Tränchen verdrücke. Aber stell mir... Ja, ich weiß, es ist Quatsch, aber... Aber es ist eh klar, wo es herkommt. Wir sind aufgewachsen mit Sprüchen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz und keine Ahnung. Es ist, unsere Gesellschaft ist halt nun mal so strukturiert. Männer müssen die harten Schweine sein, die alles aushalten und immer... Aber dennoch frage ich mich, warum ich anfangen muss zu heulen bei den Emmys. Ich meine, das sind ja auch Menschen. Das kann ich verstehen. Das, ja, also das sind ja auch Menschen, die sind so weit entfernt von mir. Aber ja, schon. Aber ich, pass auf, nächste Antwortmöglichkeit. Weil du sehr empathisch bist. Du versetzt, also dieses Wort Empathie ist im Zusammenhang mit dem Podcast, den ich vorbelastet. Ich verwende ein anderes Wort. Weil du dich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kannst und auch willst. Kann ich gleich sagen, was ich gut kann, ist relativ emotionsfrei über die Probleme anderer Menschen zu reden. Also ist das eigentlich auch nicht der Grund. Also du kannst, ich sag mal so, die Person, die in meinem nahen Umfeld sexuell missbraucht wurde, und zwar reden wir jetzt hier nicht von am Fenster eingewichst, sondern wirklich Richtig. Ja, da habe ich dann direkt danach mit so einer, also ich konnte das, ich habe das mir angehört und in dem Moment kann ich da ganz ruhig drauf reagieren und versuche das zu analysieren, wirklich fast schon technokratisch, wenn das der richtige Begriff dafür ist, und kann das relativ emotionslos besprechen. Auch familiäre Probleme oder so kann ich immer sehr emotionslos besprechen und sehr rational angehen. Also da habe ich überhaupt kein Problem, das komplett auszublenden, die Emotionen und die nahe Verbindung und das eigene Interesse, und kann das sehr, sehr... Da bist du ja auch gefragt, da bist du ja Teil des Systems, da kannst du dich ja auch nicht wirklich gehen lassen, da bist du ja, da musst deine eigenen Interessen vertreten, du wirst konfrontiert mit dem Schmerz deines Gegenübers und möchtest dem helfen, das musst du beim Fernsehen alles nicht, da kannst du komplett loslassen. Wenn du meinst, dass es das ist. Erstens das und zweitens ist Fernsehen einfach viel besser inszeniert als das echte Leben. Die wissen schon ganz genau, was sie wann spielen und einblenden und sagen und weiß nicht was machen müssen, damit Fernsehen funktioniert. Und ja, das ist sowieso das Faszinierende für mich gewesen bei diesen Emmys jetzt auch. Das wurde mir wieder so bewusst, wie unfassbar groß eigentlich diese Kunst ist, Menschen, gerade bei so Serien, über Stunden an den Fernseh fesseln zu können. Ich meine, du machst Musik, du liebst Musik. Ich liebe auch Musik, ich habe früher auch selber Musik gemacht. Ja. Und ich weiß, dass egal wie geil du irgendeine Musik findest, nach einer gewissen Zeit, und das sind jetzt keine 4-5 Stunden, sondern meistens ein bisschen früher, hast du dann dich auch mal satt gehört. Ja. Aber eine Serie, die dich anspricht und genau deinem Geschmack entspricht, kannst du über Stunden, über Wochenenden hinweg gucken. Was das eigentlich für eine kreative Kunst, also für eine Kunst ist, die Menschen so an ein Produkt zu fesseln, ist eigentlich unfassbar. Also ich rede jetzt natürlich nicht von so einer Scheiße da hier wie Cobra 11 oder so ein Fuck. Also sowas, da muss ich ganz ehrlich sagen, wer auf so eine Scheiße kommt, dem sollte man eigentlich so eine externe Festplatte in die Fresse hauen. Also das ist wirklich, das finde ich eine Frechheit. So eine Scheiße, es gibt auch nur in Deutschland so einen Rotz. Also, aber wenn du sowas halt siehst, gibt ja wirklich viele tolle Serien mittlerweile. Ich möchte jetzt gar nichts explizit herausheben, aber wenn du da manche Serien siehst und merkst, wie großartig das produziert ist, wie toll die Bücher geschrieben wurden, wie die Schauspieler, oft sind es ja Schauspieler, von denen hast du noch nie was gehört. Das fasziniert mich ungemein. Also diese Serien heutzutage, das ist wirklich was, da bleibt mir die Spucke weg. Weil es halt sich auch nochmal so unterscheidet vom klassischen Hollywood-Film, weil das ja doch immer wieder dieselben Charaktere sind, die auf ähnliche Rollen besetzt werden. Ja? Also heute ist immer noch Tom Cruise, der junge Mit-30er, der alles rockt und weiß ich nicht, macht er bei Mission Impossible mit? Irgendwie die Welt jedes Mal rettet. Ja, so. Es ist halt so langweilig mittlerweile. Ich meine, den nimmt ja keiner mehr ernst, den Vogel. So. Allerdings glaube ich trotzdem, dass das ein Badass-Typ ist. Weil das glaube ich auch. Er macht Distanz alles selber, alle. Ja, und du musst einfach es auch schaffen, über Jahre auf diesem Niveau in Hollywood eine Nummer zu sein. Ich meine, überleg mal, wie viele es mittlerweile schon gab, die aus dem Rampenlicht verschwunden sind, ob jetzt gewollt, selbst gewollt oder nicht. Also, das so durchzuziehen wie so ein Tom Cruise ist schon outstanding, kann man schon sagen, aber trotzdem langweilig auf Dauer für mich jetzt. Ja, aber so, wenn du wirkst auf mich, muss ich ehrlich sagen, auch wie ein sehr emotionaler Mensch. Nicht, dass du ständig heulst, das meine ich gar nicht, sondern so, dass du ein Mensch bist, der oft nachdenkt. Ist das so? Sitzt du oft mal für dich selber so da und denkst nach oder hörst irgendwas und denkst dann über irgendwelche Sachen nach? Muss jetzt noch nicht mal irgendwie so selbstkritisch sein, sondern einfach so über die Vergangenheit und so. Bist du so jemand oder? Also zum ganz schwierige Frage, weil einerseits ja, bin ich die ganze Zeit wie jeder Mensch wahrscheinlich, aber die ganze Zeit in Gedanken wobei eigentlich, ich weiß auch gar nicht, mir fällt es immer dann auf, wenn meine Freundin was zu mir sagt, weil meine Freundin redet sehr gerne sehr viel, die sagt sehr gerne alles, was in ihrem Kopf drinnen ist, und ich merke sehr oft, dass ich ihr deswegen nicht zuhöre, weil ich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt bin, einfach ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zeichen dafür ist, dass ich viel nachdenke, aber im Grunde genommen nehme ich mir wahnsinnig viel Zeit zum Nachdenken auch dadurch weg, dass ich irgendeinen Blödsinn mache, irgendein blödsinniges Spiel am Handy spiele oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich muss mich dauernd irgendwie beschäftigen, und wenn es mit dem allergrößten Scheiß ist, das ist eigentlich... Ja, aber wenn du die Gedanken so kreisen lässt, spielen die dann eher in der nahen Vergangenheit, oder ist das dann... Weil ich komme immer so auf diese Zeit zurück, zwischen 18 und 23, 24. Also, da hat das nichts mit meiner Partnerin zu tun, weil die habe ich mit 21 kennengelernt. Also, das überschneidet sich auch, und auch da denke ich dann oft drüber nach, was wir da so gemacht haben. Aber so diese, ich sag mal, so diese, ja, aktivsten Jahre so als junger Erwachsener. So, das sind so für mich die Jahre, über die ich so gerne nachdenke und mich einfach auch hinlegen kann und Musik dazu passend anhören kann und das als Soundtrack benutze, sozusagen. Mhm. Also nein, über das Alter denke ich jetzt nicht so viel nach, weil wenn, dann ist es bei mir eigentlich die nähere Vergangenheit meistens, über die ich nachdenke. Das kann jetzt irgendwie irgendwelche Probleme von Kindern in der Schule sein oder so, denke ich über mich sehr. Vielleicht am ehesten über meine, vielleicht denke ich am ehesten, was die Vergangenheit anbelangt, über meine Ex-Freundin und die Probleme mit meinen Ex-Freundinnen nach, woran was gescheitert ist oder so zum Beispiel. Aber gar nicht irgendwie mit Gram oder so, sondern eigentlich mit Verwunderung, wie sowas eigentlich passieren kann, dass etwas irgendwie so voller Euphorie startet, wie man so blind sein konnte, manche Dinge, oder wie ich so blind sein konnte, manche Dinge zu übersehen und auf die Seite zu drücken, manche Probleme, manche Inkompatibilitäten nicht wahrzunehmen und mich langsam aber sicher in die Scheiße hineinzureiten. Wenn du so über dich nachdenkst, bereust du da oft Dinge? Also ich meine jetzt nicht nur, das hast du nie? Nein, das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe früher schon bereut, warum habe ich nicht dieses oder jenes gemacht oder gelernt oder abgeschlossen oder so. Weil einer der Gründe, warum ich nicht bereue, irgendetwas gemacht zu haben oder nicht gemacht zu haben, ist, weil ich momentan sehr glücklich bin. Weil alles, was ich getan und nicht getan hat, dazu geführt hat, dass ich jetzt sehr glücklich bin. Und einer der Gründe, warum ich sehr glücklich bin, hat mit meiner Freundin zu tun. Jetzt bin ich irgendwie angekommen. Jetzt ist es perfekt. Und wäre ich zum Beispiel mit ihr, weil ich kenne sie schon sehr lang, ja, wir kennen uns seit wir 18, 19, wäre ich damals mit ihr zusammengekommen, wären wir beide weniger schlau gewesen und hätten es vielleicht verrockt. Glaubst du, dass du, oder hattest du damals schon die Gefühle für sie, oder hast du sie irgendwie geil gefunden, oder? Ja, geil, schon noch. Nee, ich meine, darum geht's ja letzten Endes, wenn du so 18, 19 bist, willst du halt nur ficken, also müssen wir auch mal ehrlich sagen, also. Ja, und ich habe sie gleichzeitig aber schon extrem nett und toll, eigentlich toll gefunden. Ich kann mich noch erinnern, sie war damals auch irgendwie kurz mit einem Freund und immer noch Bekannten von mir zusammen. Und mit dem hat sie dann aber Schluss gemacht, oder sie haben Schluss gemacht, weiß ich nicht mehr genau. Und er und ich, wir haben ihr dann gesagt, gemeinsam eigentlich, was sie für eine tolle Frau ist, weil wir es beide auch so gesehen haben, aber ich war trotzdem nicht verliebt. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ein wesentlicher Grund, warum man lieben kann, ist, weil man halt die Bereitschaft dazu hat, und ich glaube, das war irgendwie nie da. Ich hatte damals eine Freundin und sie war auch immer mit irgendwem zusammen, und das hat sich einfach nie die Frage gestellt, aber sie war immer schon eine tolle Frau, immer schon. Und auch nachdem ich dann keine Freundin mehr hatte, bin ich, na gut, so lange hat es dann eigentlich nicht gedauert, wenn ich recht überlege. Ich hatte, meine letzte Freundin war diese sehr junge Griechin, die war 16 Jahre jünger als ich, das war irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war die Schachspielerin. Die Schachspielerin, genau, die ich auf der Schach Online-Plattform kennengelernt habe. Und ich möchte jetzt auch gar nicht schlecht über sie reden oder so, aber es hat dann irgendwie ordentlich gekracht und nicht funktioniert. Ja? Ging es dir da, das wollte ich kurz mal so einhaken, ging es dir da mehr um die sexuelle Komponente? Also so, ich will mit einer Jüngeren Sex haben, oder war das Liebe in dem Sinne, wie man eine Partnerin liebt? Da war, das ist alles sehr schwierig zu beantworten, weil wir haben uns sehr lange eigentlich nur online unterhalten, sehr lange einfach nur über die Chat-Funktion auf dieser Schachplattform und dann irgendwie über Skype und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht auch geil auf sie war, ja, aber da ist schon was gewachsen, ja. Da ist was gewachsen, was wir dann sehr geschickt und sehr schnell wieder zerstört haben. Ja, gut. Als wir uns kennengelernt haben. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig, von diesem Kontext Online-Plattform dann plötzlich auf das richtige Leben zu wechseln. Weil ich glaube, wenn du dich halt online mit dem Menschen unterhältst, kann man ja so sagen, und von mir aus auch ab und zu mal triffst, hast du noch so viel Freiraum, dass du... Ja, das stimmt. Ja, dass du halt einfach immer die Möglichkeit hast, das jederzeit abzubrechen. Das Online-Thema ist ja deswegen auch so toll, du kannst es jederzeit kappen. Also du bist irgendwie, du hast das Tolle an einer Beziehung sozusagen, wenn du jetzt, sag mal, so eine von mir aus Fernbeziehung führst, das war ja letzten Endes bei euch dann so, kann man schon so sagen, oder? Ja. Du kannst es jederzeit beenden, ohne so dieses schlechte Gewissen haben zu müssen und ständig daran erinnert zu werden, was eigentlich die Vergangenheit so mit ihr angeht. Weil wenn ich mich jetzt von meiner Frau trennen würde, zum Beispiel, und sie würde auch bei mir ausziehen, würde mich alles hier in der Wohnung ständig an sie erinnern. Und bei dir wäre es halt im schlimmsten Fall, wenn du wieder Schach spielst, dass du kurz an sie denkst. So, ich glaube, das macht es dann insgesamt auch einfacher. Ja, ich kann mich auch erinnern, das war irgendwie das erste Alarmsignal, glaube ich, oder was das erste? Es war auf jeden Fall ein Alarmsignal, das ich dann auch verdrängt und überhört habe. Also, dass ich gar nicht wirklich bewusst wahrgenommen habe, ist, dass sie nach Wien gekommen ist. Sie ist Athenerin und sie ist nach Wien gekommen für ein halbes Jahr, um auf der Technischen Universität in Wien ein Auslandssemester zu machen. Das war Zufall? Nein, das war eingefädelt. Ja. Okay. Mhm. Und kurze Frage, von dir oder von ihr? Oder von uns. Okay, von alles uns. Da, okay. Also sie war jetzt nicht so darauf, dass sie dich hier mehr oder weniger belagern wollte in Wien. Nein, wir waren auch schon irgendwie, wir haben uns, glaube ich, viermal gesehen über vielleicht haben wir uns persönlich schon drei Monate lang gekannt oder so, dass ich entweder in Griechenland war und wir da gemeinsam Urlaub gemacht haben oder sie immer zwischendurch mal für 3-4 Wochen oder so in Wien war. Irgendwie so war das. Und ganz wichtig für mich, und ich habe es aber so gedreht, übrigens nicht bewusst, dass es für sie wichtig ist, dass wenn sie da jetzt mal auszieht aus dem Elternhaus das erste Mal, dass sie dann nicht bei mir wohnt, sondern auf eigenen Füßen steht sozusagen. Weil in Wirklichkeit wollte ich sie einfach nicht die ganze Zeit bei mir haben, weil sie sauer anstrengend ist. Ja? Okay. Und das habe ich irgendwie alles so nicht mitbekommen, so bewusst. Und hinterher ist mir einfach so viel klar geworden. Und das ist halt, und das ist das Schöne eigentlich an der jetzigen Beziehung, weil es geht sowohl ihr als auch mir so, dass wir das erste Mal Partner haben, die uns eigentlich gar nicht auf den Sack gehen. Dass man sozusagen wirklich den Deckel zum Topf, zum passenden Topf gefunden. Wir verbringen einfach sehr gern Zeit miteinander. Und das ist auch darin begründet, dass wir uns saulang kennen und eigentlich schon sehr lang recht gut befreundet sind und uns eigentlich auch immer alles erzählt haben. Als wir zusammengekommen sind, dann war es irgendwie kurz komisch, weil dann war die Gefahr da, dass man in so ein Muster reinfällt, in das glaube ich viele reinfallen, wenn sie mit jemandem zusammenkommen wollen, dass sie sich so ins beste Licht rücken, ja? Und dann haben wir in Wirklichkeit alles das, was wir freundschaftlich aufgebaut haben, alles das, was wir voneinander gewusst haben, dann haben wir angefangen, oder um ehrlich zu sein, sie hat damit angefangen. Natürlich. sich im Prinzip so ein bisschen zu verstellen und so und ich habe dann gesagt oder ich glaube, ich habe das auch gemacht und ich habe dann gesagt, hey, wir wären jetzt saublöd, wenn wir diese Freundschaft, die wir haben, als Basis wegschmeißen würden, um so ein künstliches Beziehungsgeplänkel zu veranstalten. So ein Nicht-Furzen auf einmal mehr oder sowas. Mm-hmm. Ja? Das habt ihr halt vorher, jetzt mal ganz blöd gesagt, früher habt ihr das gemacht als Freunde und jetzt genau. in der neuen Umgebung als Paar gehört sich das eigentlich nicht, deswegen hören wir jetzt damit auf. So. Genau. Und das verursacht eigentlich genau das Problem, das bei anderen Beziehungen dazu geführt hat, dass man sich nicht so wohl gefühlt hat. Richtig. Aber ja. Hast du trotzdem das Bedürfnis so, das klingt jetzt alles so, als ob ihr wirklich eine Einheit seid, ihr geht durchs Leben, so stelle ich mir das vor, aber hast du trotzdem das Bedürfnis so, dass du deinen eigenen Raum für dich beanspruchst oder fehlt dir das gar nicht? Also weil. Ja, doch, das habe ich schon ich habe viel mehr eigenen Raum als sie. Sie hat die Kinder viel mehr an der Backe als ich. Und wenn ich arbeiten gehe ins Studio, dann bin ich alleine nur mit mir und das brauche ich auch. Und Moment mal, da muss ich mal kurz einhaken. Sie hat drei Kinder, also insgesamt vier. Insgesamt sind es vier jetzt. Ja. Und arbeitet noch hauptberuflich als Hebamme. Karenziert jetzt. Okay, aber trotzdem, also meine Hochachtung an deine Partnerin, da ziehe ich einen Hut vor. Ja, also das muss man an der Stelle, glaube ich, wirklich nochmal explizit hier sagen, weil das ist, das nimmt man immer so als gegeben hin, aber das ist wirklich eine Leistung, die du erstmal erbringen musst. Ja, absolut. Es ist wirklich sehr, sehr, es ist sogar für mich anstrengend, sehr anstrengend. Ja, es ist, nicht falsch verstehen, es ist auch super schön, aber es ist auch unglaublich anstrengend, wenn vier Kinder gleichzeitig, du Roman, du Mama, das, alle wollen die ganze Zeit irgendwas entweder sagen oder haben oder was auch immer. Das kann wirklich sehr anstrengend sein. Und könnte ich nicht arbeiten gehen, ja, würde mich das wahrscheinlich irgendwie auch fertig. Vielleicht würde ich auch lernen, damit umzugehen. Aber ich bin schon sehr froh, dass ich da die Möglichkeit habe, auch ein bisschen Freiraum für mich zu haben. Ja, weil du ja eigentlich ja auch aus so einer Umgebung kommst, ich meine, wer die Happy Day Podcasts gehört hat, der weiß das, du bist ja schon so ein Mensch, der, ich sag mal, kein Kostverächter ist oder war, ja. Muss man sagen. Ja. Das ist halt schon bewundernswert, dass es auf einmal die Frau gibt, die diesen wilden Hengst in den Griff bekommt und zähmen kann. Ich meine, das ist, muss man ja wirklich so sehen, denn also mein Bild von dir war halt wirklich so ein Typ, der von der einen in die andere Muschi fällt, mehr oder weniger so ungewollt. Weißt du, wenn ich so die Geschichten gehört habe, hier war das nicht irgendwie auch bei irgendeinem Konzert, dass du so eine Alte auf dem Klo klar gemacht hast oder so? War das nicht so irgendwie? Ja, am Klo, glaube ich, war nix, aber die hat geschissen und du hast ihr dabei zugeguckt, so war's. Ach so, das war nicht beim Konzert. Sie hat geschissen. Ja, ich habe, da habe ich eigentlich überhaupt nichts klar gemacht. Da war ich einfach nur ein Spanner, ein Voyeur. Da gab's ein WC. Das war beim Musikkurs im Sommer. Da gibt's immer so Meisterkurse, heißen die. Da kannst du dann, wenn du unterm Jahr sozusagen noch nicht die Schnauze voll hast von 6 Stunden lang täglich üben, kannst du im Sommer auch noch einen Meisterkurs machen und dort bei einem fremden, anderen Lehrer dir was beibringen lassen. Und das war in Krems und in der Musikschule gibt es ein Klo und diese Klotür, da war ein kleines Loch drin und das ist mir aufgefallen, dass ich am Klo war und da habe ich mir gedacht, da könnte man noch mal durchschauen, wenn wir andere rausgehen. da ist dann eine Asiatin, die wahrscheinlich 16 Stunden am Tag Klavier geübt hat, ist dann kacken gegangen und ich habe durchs Loch zugeschaut, wie die Kackwurst, dass sie herausgekommen ist und sich ganz lustig nach oben wieder zurückgebogen hat und dann ihre Arschbacke von unten sozusagen angetupst hat. Das heißt, sie saß nicht richtig auf dem Top, sondern hoverte so drüber über der Schüssel. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ja, sonst siehst du es ja nicht. Bitte? Sonst würdest du es ja nicht sehen. Vom Winkel ab, ne? Ich weiß nicht, das Loch war wahrscheinlich relativ tief. Man hat, Wenn die sich draufsetzt, ist ja automatisch der Hintern so leicht eingesunken in die Schüssel. Also ja. Normal, wenn du dich normal draufsetzt, ist das ja relativ blickdicht in Sachen Kackewurst, sage ich jetzt mal. Also da kann ja eigentlich keiner auf die Kackewurst gucken. Da muss man ja so ein bisschen in der Hocke sein. Aber ich könnte es gar nicht, mehr sagen, genau. Aber hat dich das erregt? Nein. Ich glaube, mich hätte es erregt. Das hat mich fasziniert. Du glaubst dich, ja, wirklich? Ich habe ja mal bei euch im Happy Day Podcast, da habe ich ja mal so ein Audio-File geschickt, da habe ich ja davon der Geschichte erzählt, als ich in Frankfurt bei so einem Drogenheini, also ich habe mit dem Typen nie viel am Hut gehabt, aber es gab mal so eine Zeit, da habe ich halt Kontakt zu dem gehabt und das war so ein Möchtegern Untergrund-Heini, ja, also okay. Ein bisschen Drogen vercheckt hat und so, also für mich damals total spektakulär, aber wenn man so heute manche Geschichten dann mitbekommt, dann eher so ein kleiner Fisch, aber egal. Und da waren halt zwei Tussis und die wollten die mir auf den Bauch pissen oder kacken, das weiß ich gar nicht. Also es war auf jeden Fall auch so was mit Fäkal-Ding. Und da habe ich gesagt, nee, das würde ich nicht machen, aber ich habe mir natürlich danach drüber Gedanken gemacht und irgendwie denke ich dann immer so, ja, hättest halt mal ausprobiert, so, weißt du, so, das ist so, wenn man beim Thema, aber das ist halt so, hättest halt mal ausprobiert, ich meine, scheiß drauf, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ja. Es ist halt eine Erfahrung, ich meine, mit wem sollst du die sonst machen? Es ist halt wirklich schwierig, so eine Erfahrung zu machen und ich wäre froh, hätte ich damals gesagt, ja, mach, weil einfach um es mal erlebt zu haben, vielleicht wäre es das Schlimmste in meinem Leben gewesen, aber ich kann ja nicht zu meiner Frau gehen und sagen, du kannst mir mal kurz auf den Bauch kacken, ich will mal gucken, wie das sich so anfühlt. Okay. Wieso nicht? Ja gut, das ist einfach, ich glaube, in unserer Beziehung würde sie erstmal denken, ich verarsch sie. Die würde erstmal zu mir sagen, so, du, ja, setz, leg dich schon mal hin und ich komm dann gleich, so. Die würde mir das nicht abkaufen und ich würde es von ihr auch nicht wollen. Ja. Das muss ich auch dazu sagen. Ich frage mich das sowieso, wie das in so Beziehungen läuft, wenn man so mitbekommt, ja, ich und mein Freund, ich bin so devot und er ist dann immer mein Herr. Dann denke ich mir mal, wer kam irgendwann mal nach Hause und hat so gesagt, Schatz, ich habe eine Bombenidee. Hier habe ich eine Leine, die mache ich dir mal um und du bellst. So, wann kam dieses Gespräch zustande? Wie kommen Leute auf die Idee, sich gegenseitig so irgendwie anzuscheißen oder sonst irgendwas? Irgendjemand muss auch wirklich so krank gewesen sein und gesagt haben, du Schatz, wenn du gerade mal musst, scheiß mir doch mal auf den Rücken oder so. Also das finde ich hochinteressant, wie sowas zustande gekommen ist in Beziehungen. Ich kann mir vorstellen, dass, beziehungsweise ich kenne ein Pärchen, nicht eigentlich kenne ich nur ihn und von ihm. Nein, eigentlich egal. Also sie ist ein Bekannter von meiner Schwester und sie hat mir erzählt, wie auch immer, die sind so ein bisschen Sado, Maso, dominant, devot angelegt und die haben sich halt auch so quasi über die Neigungsgruppe kennengelernt, auch schon. Na, das ist klar, und, ja, dass sowas funktioniert. Und dann ist das halt von Anfang an mit drinnen in der Beziehung. Und das Interessante ist aber, dass das wirklich nur beim Sex darum geht. Sonst sind die einfach vollkommen auf Augenhöhe und gleichberechtigt. Und es ist nicht so, dass das eine über den anderen bestimmt. Aber beim Sex ist der eine der Sklave und der andere der Herr oder die Herrin. Also was ich in dieser Richtung reizvoll finden würde, ist diese Vorstellung, dass du zum Beispiel eine Frau bei dir fesselst, auf Arbeit gehst, nach Hause kommst und die ist immer noch gefesselt. Sowas. Interessant, aber eigentlich, wo das wohl herkommt, oder? Ich meine, das. Die muss nackt sein, das ist wichtig. Die darf nicht angezogen sein, die muss nackt gefesselt sein. Und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass sie, warte mal, ich muss mal überlegen, jetzt muss mal in mir gehen. Ich würde sie, glaube ich, an die Wand fesseln wollen, nicht ans Bett. Ich würde sie an die Wand, also die Beine gespreizt, oben die Hände auseinander, so an die Wand ran. Ich würde sie an eine Reckstange fesseln, die in einem Türstock eingespannt. Stimmt, das könnte man, aber ich tendiere doch eher, und da kann ich mir auch vorstellen, dass ich die anpinkel oder so. Also in der Hinsicht komme ich dann schon auf so eine Schiene, dass ich mir vorstellen könnte, so eine Nummer mal durchzuziehen, aber ich glaube nicht, dass ich da lange Spaß dran hätte. Ausprobieren, ja. Eins zu vorher halt auch noch richtig stellen, also der Grund, warum ich überhaupt hingegangen bin, um zu spannen zu dem Klo, ja, ist schon, weil ich geil, also ich war auch 14, ich habe nackte Frauen und so sehr rar, selten gesehen aus so naher Distanz. Und die Vorstellung, dass ich sie nackt sehen würde, hat mich schon erregt. Die Wurst, die dann rauskam, hat mich eher verstört. Aber musstest hingucken. Auch nicht verstört. Ich musste hinkriegen, weil eigentlich war es mehr so ein Faszinosum für mich. Vor allem, dass ich die Wurst so nach oben zurückkrümmen kann. Hast du sie danach nochmal gesehen? Also so einfach im normalen, weiß nicht, auf dem Gang oder so? Ja, manchmal vom Üben rauskam oder so. Sehr oft habe ich die Erfahrung gemacht, fast immer eigentlich, dass es gibt sehr viele asiatische Musikstudenten in Wien auch, und die sind irgendwie sehr viel für sich irgendwie kulturell fast abgegrenzt, üben sehr viel und haben nicht viel mit den anderen zu tun. Hattest du mal Sex mit einer Asiatin? Nein, hätte ich gern mal gehabt. Das ja, in dem Kontext mit dem Frankfurter, das war eine Asiatin mit dabei, muss man sagen. Okay. Und das ist wirklich, also da habe ich so einen kleinen Schuss weggekriegt. Die fand ich schon unfassbar. Ja. Also das, damals muss man sagen, die war auch tätowiert, so an der Titte und so. Und das war damals noch nicht so gang und gäbe, dass Frauen so großflächige Körpertattoos hatten. Also heutzutage ist es jetzt nicht mehr so außergewöhnlich, aber damals, das war unfassbar. Da habe ich mir, glaube ich, jahrelang drauf noch einen runtergeholt. So. aber was mir auch noch eingefallen ist, gerade während du so geredet hast und gesagt hast, das hat dich damals gereizt als 14-Jähriger. Irgendwann kam ja mal YouPorn und X-Hamster und der ganze Rotz. Ging es dir ja auch so, ich meine, wirst ja, denke ich, auch mal das ein oder andere Video durchgestöbert haben, dass du irgendwann, kann mich nicht erinnern, nee, aber dass du voll abgestumpft warst von dem Scheiß. Und vor allem, dass du so ein, also ich habe mal von... warst, ich bin nach wie vor abgestumpft von dem Scheiß, ja. Weil ich habe mal von einer Sexualtherapeutin gehört, es gibt ja so immer wieder so Männer, die sagen, ich komme zu schnell. Ja? Und das ist eigentlich ein ganz klarer Hinweis auf einen Vielwichser. Also ein Mann, der schnell abspritzt, ist halt einfach ein Typ, der unheimlich viel onaniert. Denn, ja, sie hat das folgendermaßen begründet. Ein Mann, der viel onaniert, für den ist natürlich dieses Gefühl einer warmen Fotze einfach so unglaublich nochmal oben einen draufgesetzt zur Hand, dass er so extrem erregt ist zum einen und dann halt gleich kommt und dann kommt noch dazu, dass du beim Wichsen vor YouPorn vollkommen dieses Drumherum um den eigentlichen Akt weglässt. Es geht ja nur darum, so schnell wie möglich da zu kommen, so mehr oder weniger. Es geht ja nicht darum, jetzt 20 Minuten lang deinen Computer zu beglücken, sondern es geht ja nur um dich. Und das übernehmen diese Menschen in die normale Sexualität, sage ich jetzt mal, und ejakulieren aus diesem Grund viel schneller. Und früher hat sie erklärt, zum Beispiel, als du jetzt bei Sat.1 dir Pornos angeguckt hast, musstest du dir das Wichsen mehr einteilen, weil es ja nicht so eine durchgängige Fickshow war, sondern du hast halt mal für 5 Minuten Titten gesehen, danach war erstmal wieder, hat Peter Steiner wieder mit irgendjemandem geredet auf dem Bauernhof. So, also musstest du dann so deinen Pimmel hin und her schlagen, darfst noch nicht kommen, aber die Latte darf auch nicht ganz weggehen. Und dann ging es wieder los. Und dann kurz, oder scheiße, jetzt ist wieder Pause oder so. Und du konntest dich da mehr darauf trainieren, deinen Erguss zurückzuhalten. Ja. Und das ist vollkommen weggebrochen mit YouPorn und X-Hamster und dem ganzen Scheiß. Du onanierst halt einfach nur noch in Rekordzeit, mehr oder weniger. Und das führt dazu, dass du auch bei der normalen Sexualität, also das zum einen, dass du halt überhaupt nicht keine Rücksicht mehr auf den Partner nimmst, führt dazu, dass du schnell ejakulierst. Und das neue Gefühl, dieses feuchte, warme, macht dich völlig bescheuert noch letzten Endes. Und mir ist das bei mir auch aufgefallen, dass ich da wirklich, also das 2 Stöße haben da manchmal gereicht und dann musste ich schon sagen, halt still. Und dann hat es schon gereicht, wenn sie sich einfach nur bewegt hat. Interessant. Hast du das nicht gehabt? Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich bin noch, ich komme überhaupt nicht schnell. Ja? Also das bei mir braucht das seine Zeit und ich habe aber schon sehr viel gewichst in meinem Leben. Und das hat bei mir auf die Schnelligkeit des Orgasmus meiner Meinung nach überhaupt keinen Einfluss gehabt. Das ist sowieso eine interessante Überlegung, warum es da so Unterschiede gibt. Weil, also ich muss mich da wirklich zusammenreißen und muss dann auch meine Partnerin, sag ich mal, eher einbremsen und sagen, so, jetzt musst du aber mal kurz einen Moment warten. Ja. Sonst ist hier vorbei und es kotzt einen tierisch an. Einerseits, aber andererseits ist es auch wieder geil. Also ich liebe das nackt, verschwitzt einfach da zu liegen und diese Wärme zu spüren und mein, wenn du dann so da liegst und versuchst runterzukommen, dann erschlafft der Penis ja auch erstmal so ein bisschen nicht. Der geht jetzt nicht so ganz, jetzt dann immer noch so eine Halblatte. Komplett zusammen, ja. Ja, und wenn du dann wieder Gas geben kannst, das ist, also das finde ich schon geil, so das Gefühl. Aber meine Lieblingsvariante ist, glaube ich, immer einfach vorher erstmal so ein Schnellschuss und dann lieber noch eine zweite Runde. Also so eine komplette 20-Minuten-Nummer würde ich nicht hinkriegen. Keine Chance. Okay. Schaffst du das so einfach so aus dem Stand raus, so jetzt hier mal 20 Minuten? Ja, ganz schaffen. Schon. Also, ich habe es, glaube ich, irgendwann mal zu meiner Freundin gesagt, ich hätte so gern mal einen vorzeitigen Samenerguss, weil ich gern wüsste, wie das ist. Also vor allem auch vielleicht noch überhaupt vor dem Geschlechtsakt, nur beim Ausziehen schon abspritzen vor lauter, weil eigentlich leiden die Leute, die das haben, leiden ja extrem drunter, vor allem die abspritzen, bevor es überhaupt irgendwas war. Ja. Aber wie das ist, von 0 auf 100 in so kurzer Zeit, das würde ich schon gern mal wissen. Dass die Leute darunter leiden, ist das Problem der Leute, sag ich jetzt ganz leicht fertig. Denn ich hatte ein Erlebnis, wie alt war ich da, so 19 oder 20? Also man muss einleitend sagen, zuerst, ich kannte die Tussi schon länger, oder das Mädel, Tussi klingt ein bisschen abfällig. Und einmal fragte sie so, da war halt so ein typischer Dorf-Jahresversammlungsball oder wie man das dann nennt. Also es waren halt, alle vom Dorf waren halt da und die hat nebenan gewohnt und fragte so, hä, wenn du willst, kannst du bei mir pennen. Mhm. Und ich weiß nicht warum, ich habe gesagt, wieso soll ich denn bei der pennen? Also, ich fand die per se schon gut, aber das ist doch totaler Quatsch. Was will ich denn bei der? Und später wurde mir dann erst klar, was das eigentlich zu bedeuten hatte. Ja. Und ich habe mir dann halt geschrieben, naja doch, ich würde jetzt doch gern bei dir schlafen und bin dahin. Und war auch schon ziemlich geladen. Und das Überraschende war, dass sie angezogen normal aussah. Also gut so, ja, also hat mich schon angesprochen, aber so, das ausgezogene Mädchen hat mich dann umgehauen. Also wunderschöne Brüste, tolle Figur, alles so. Und die hat mir die Hose ausgezogen, mir eingeblasen und es hat also vielleicht 30 Sekunden gedauert. Und alles voll gelottert hat in dem Bett, das weiß ich noch, da war eine Pampe drin, nur das war unglaublich. Auf jeden Fall, in dem Moment, wenn du sagst, darunter leiden, das war wirklich, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich dachte, so eine Scheiße. Aber dann habe ich mir gesagt, ey, das ist doch perfekt, du hast überhaupt keinen Druck jetzt mehr und du kannst dich jetzt voll auf sie fixieren. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich so noch nicht zum Schuss kam, dann habe ich so ein Verlangen, mich zu befriedigen und also an dieser Frau sozusagen und oder mit dieser Frau. Und in dem Moment, wo ich dann aber fertig bin, kann ich mich voll auf die konzentrieren. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe die versucht, nach all dem, was ich so bislang gelernt habe, nach allen Künsten zu verwöhnen, mit Fingerzunge und halb erregten Glied, denn es dauerte dann immer so 10 Minuten, bis das Ding wieder geladen ist, mehr oder weniger. Und ja, das ist großartig. Aber wirklich sehr unterschiedlich, weil wenn ich mal abgespritzt habe, dann interessiert es mich erst einmal gar nicht mehr irgendwas zu machen. Also für mich, ich bin, wenn ich zuerst komme, dann ist es, finde ich schon schön, meine Partnerin auch noch zum Orgasmus zu bringen. Ja? Aber ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, dann zum Beispiel noch einmal zu kommen, das hätte ich wahrscheinlich, wenn überhaupt, nach einer Stunde das nächste Mal wieder. Ich meine, das war auch, muss man dazu sagen, das war auch anders, als ich 18 war. Ja. Aber das ist bei mir nur beim Onanieren so. Also, dass ich wirklich dann, also ich könnte jetzt nicht onanieren, kurz mal wegputzen und dann nochmal onanieren oder sowas. Das könnte ich nicht. Nee. Das ist auch. Also Onanieren ist mittlerweile eine hundertprozentige Stressbewältigung für mich. Also einfach so Scheißtag so oder nervt irgendwas und so. Aber das hat fast die sexuelle Komponente vollkommen verlassen für mich. Das ist wirklich so wie so ein Ritual, wie so eine Kippe ist das. Also du kannst mir da auch alles aufspielen. Theoretisch kannst du mir da irgendwie, weiß ich nicht, 2 hoppelnde Hasen irgendwie als Video, das brauche ich alles nicht. Es ist einfach nur so ein Ritual. Also es hat fast kaum noch was Sexuelles, außer den Erguss an sich dann letzten Endes. Ich kann das gar nicht so sagen. Das ist für mich was völlig anderes als Sexualität mit meiner Partnerin. Also hat sich komplett gewandelt. Früher war das eine gewisse. Also du wirst es ja auch kennen, du lernst irgendeine Alte kennen und landest bei der nicht, aber dann stellst du dir halt vor, wie das wäre, mit der zu vögeln. So. Ja. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Also das ist vollkommen weg. obwohl ich oft Frauen sehe, die ich jetzt persönlich attraktiv finden würde, gerade im Fitnessstudio und so sind ja viele, die wirklich dann auch gut aussehen oder so, aber dass ich dann im Bett liegen könnte, ich meine, das ist jetzt eh nicht gegeben, weil ich halt eine Partnerin habe, aber ich habe auch nicht so diese Gedanken dann in dieser Richtung, gar nicht, also hat sich bei mir vollkommen verabschiedet. Ist auch betreibst du Fantasie-Wichsen, dass du ohne Porno auf dir ein... Na, eigentlich nicht, also es ist halt, wie gesagt, du könntest mir jetzt, der Porno an sich löst bei mir wenig aus, also was ich... Aber warum schaust du denn? Da mache ich eigentlich selten. Also bei mir ist es, ja, also so diese Seiten und so, das ist extrem selten mittlerweile. Also weil einerseits ist nichts da, was man noch nicht gesehen hat so. Ja, also du hast jede Tittengröße gesehen, ich habe jetzt nichts Spezielles, was ich geil finde, irgendwie Schimmel oder wenn dir ein Pferd in den Arsch fickt oder so. Hast du eigentlich dieses Video gesehen, wo der Typ gestorben ist, der vom Pferd in den Arsch gefickt wurde? Mister, wie heißt der nochmal? Mister, wie hieß denn der? Das muss ich nachher mal googeln. Da gab es einen Typen, oder das ist es ist halt auch so ein Fetisch, dass sich Leute von Pferden in den Arsch ficken lassen. Und da gibt es das Video, wie er vom Pferd in den Arsch gefickt wird. Also zwei Typen halten das Pferd so, dass es hinten reinvögeln kann. Und das Video, was man sieht, ich glaube, dabei stirbt er nicht, aber bei so einer Aktion dann später stirbt er dabei. Okay. Also das Pferd rammt halt seinen Schwanz wirklich in seinen Arsch bis... Weiß der Kuckuck wohin. Und der geht da draußen, muss ich mir vorstellen. Also du gehst da zum Arzt dann und sagst, du, mein Freund, der wurde gerade von einem Pferd in den Arsch gefickt. Und die sagen, ja, der ist halt tot. Wie hieß denn der nochmal? Mister, ich schreibe jetzt mal Horse. Das muss ich dir eigentlich mal zeigen. Das ist eigentlich ein Video für dich, Roman. Animation Composer, nee, Mister, wie hieß denn der? Der hieß nicht Mister Horse. Mister, ja, aber vielleicht finde ich es noch. Aber zurückzukommen zu diesem Thema, also das ist bei mir... Dieses Wichsen, so wie früher, wo du jünger warst, ist bei mir eigentlich völlig fast schon weggebrochen. Finde ich irgendwie merkwürdig einerseits, aber andererseits, es fehlt mir nicht. Also dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Aber wenn ich es halt so bei anderen mitbekomme, dass das für die noch sowas ist wie 6-7 Mal am Tag, wenn mal die Partnerin nicht da ist oder wenn sie nicht in der Beziehung sind. Ja, das finde ich irre. Also das ist für mich unvorstellbar, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Das ist bei mir ist Wichsen eigentlich fast immer eine prokrastinatorische Angelegenheit, Zeit totschlagen, wichsen, damit man nicht irgendwas anderes tun muss. So nach dem Motto, was könnte ich jetzt noch machen, um diesen Task, den ich erledigen muss, aufzuschieben, dann hole ich mal den runter. Ja, ist das so, du liegst im Bett und hast Langeweile, oder ist das... Ja, es ist eher so, da sitze ich vorm Computer und müsste arbeiten. Aber es gibt da schon noch dann, also gibt's da so Lieblingsvideos, weil das war früher bei mir so. Also ich hatte früher halt einfach, ich sag jetzt mal, ja, Lieblingsvideos, die ich mir dann angeguckt habe und das hat dann funktioniert so, aber dieses Suchen ging mir schon auf den Sack. Dieses mit heruntergelassener Hose vorm Rechner sitzen und da so durchklicken und dann, ach ja, scheiße, das ist so erniedrigend in dem Moment. Ja, das blendet, das kann ich gut ausblenden, aber grundsätzlich, also erniedrigend würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist für mich, es ist halt so wenig Menschliches dabei eigentlich, ja. Und es ist auch ganz eigenartig, die Sachen, die sich da einschleichen, wie hast du es vorgesagt? Was ist bei dir Wichsen, hast du gesagt? Ein Stressbewältigung. Ja, und es ist bei dir schon ein fixes Ritual, genau. Es geht die, ach so, Ritual, ja. Ich habe einfach nur das Wort Ritual gesucht. Die Rituale, die sich da herauskristallisieren, sind eigentlich auch so eigenartig, so dieses, wie viele verschiedene Reiter im Browser man geöffnet hat und wie man sich vorher schon vorstellt, ja, wenn da mir das nicht so gut gefällt, dann könnte ich da wechseln und so oder den Film, den würde ich mir eigentlich ganz gern noch anschauen, da möchte ich nicht vorher kommen, weil eigentlich würde ich, glaube ich, bei dem dann gern abspritzen, also ganz komisch zu sagen, und wenn man dann sich ein fertig heruntergeholt hat, mit der einen Hand, die eine Hand noch am Pimmel und die andere schon an der Maus, die das Browserfenster schließen. Nichts davon ist auf einmal mehr interessant. Alles wird sofort rausgelöscht. Es ist ganz eigenartig. Wichsen, ich halte Porno-Wichsen eigentlich für eine recht psychisch gefährliche Angelegenheit. Ich glaube, dass das recht viel zerstört, angefangen von von Fantasie über Libido und ehrlich gesagt, wenn ich bedenke, ja, wie oft ich mir schon gesagt habe, ich möchte mir eigentlich auf Pornos keinen mehr runterholen, dann ist das, was ich trotzdem noch tue, vergleichbar mit einer Sucht, oder es ist vielleicht eine Sucht. Ja. Es erinnert mich daran, dass ich sage, ich möchte aufhören zu rauchen. Und ich glaube sehr wohl, dass dieses Porno-Phänomen zur Sucht wird. Und vor allem, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass es halt mittlerweile als Normalität angesehen wird, was da passiert. Also es ist heutzutage völlig normal, dass junge Mädchen Jungs einblasen. Also da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, das war früher die Königsdisziplin, sowas rausschlagen zu können. Also es gab wenig Frauen, die da direkt mitgemacht haben, sage ich jetzt mal. Und heute ist das einfach völlig normal. Das ist wie, weiß ich, ein Zungenkuss oder so. Also das kriege ich auch mit jetzt im Fitnessstudio, wenn dann so, ich krieg's halt damit, weil das ist, da habe ich am meisten Berührung mit jüngeren Menschen. Und wenn du da manche Gespräche mitbekommst, ich weiß natürlich auch nicht, ob das alles stimmt, was die da erzählen, aber es tritt halt so gehäuft auf, dass ich es eher mal glauben möchte. Und ich meine, da bin ich jetzt auch nicht der Einzige, der behauptet, dass die neue Generation, sage ich jetzt mal, eher abgestumpft mit diesem Thema umgeht. Da ist das dieses Miteinander ins Bett gehen und sag ich mal, eher schon eine krassere Nummer durchzuziehen für unsere Verhältnisse, sage ich jetzt mal, für unsere jugendlichen Verhältnisse von damals, ist dann eher schon Normalität geworden mittlerweile. Ja, ich meine, du erkennst ja auch bei den Pornos, ich habe halt wirklich schon viele gesehen, erkennst du auch irgendwie, es gibt so verschiedene Patterns in Pornos. Das kann man daran erkennen, dass wenn man den Porno öffnet und man sieht, wie er anfängt, dann kann man schon ziemlich gut erraten, wohin man ungefähr in den Porno springen muss, bis man dorthin kommt, wo man das bekommt, was man haben will. Quasi so, okay, dass er zum Beispiel, ich kann es jetzt nicht genau aufschlüsseln, aber so instinktiv, okay, jetzt hat sie den Schwanz gerade in den Mund genommen, dann überspringe ich jetzt mal das erste Drittel ungefähr, da ist die Blase-Action zu Ende, weil interessiert mich gerade nicht so, ich möchte sehen, wie er ihr in den Schwanz reinsteckt, zum Beispiel. Sie werden halt alle nach dem gleichen, nicht alle, aber es gibt so verschiedene Muster, nach denen werden alle Pornos gestrickt. Und ich kann mir sehr leicht vorstellen, dass diese Muster dann einfach von einer Generation, die zum bestimmt guten Teil durch Pornos aufgeklärt werden, einfach übernommen werden. Ja, das Gefährliche ist halt nur, dass in diesen Pornos ständig die Frauen als reines Objekt dargestellt werden. Ja. Und als Vater einer Tochter macht einem das natürlich schon in gewisser Weise Sorgen, beziehungsweise man überlegt dann, wie man, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin mal hatten, wie man dann seine Tochter darauf vorbereitet, dass sie eben kein Objekt oder sich nicht als Objekt hingeben darf, sondern dass das in gewisser Weise was Besonderes sein muss. Damit meine ich jetzt nicht, du sollst dich aufsparen und hin und her, sondern ich meine damit halt einfach, dass man sich klar machen soll, dass so ein Akt was Besonderes ist und nicht einfach nur so eine Art, ja, finde ich auch cool Ding. Und so kommt es mir mittlerweile vor, dass es mehr oder weniger so eine, also dass der Sex noch vor der Beziehung steht eigentlich heutzutage, was früher ja selten so war. Gab's auch, klar, aber nicht so extrem, finde ich, wie heutzutage. Also ja, was ist, wenn das einfach eine unaufhaltsame Entwicklung ist? Ja, die Frage ist, wohin geht's dann? Also ich habe das Gefühl, dass es insgesamt, jetzt muss ich überlegen, ob das nur aus meiner Sicht eine negative Entwicklung ist, ja, weil es ist natürlich immer so, ich kann natürlich auch der alte Mann sein, der sagt, ich brauche kein Internet, verstehst du, also das ist halt immer die Frage. Ich meine, als ich damals mit 16 Internet, einen Browser, ein Modem wollte, hat mein Vater auch gesagt, so ein Quatsch braucht doch kein Mensch, weißt du, das kann natürlich auch auf Porno oder auf Sexualität zutreffen, vielleicht eröffnet das ganz neue Möglichkeiten, dass die Menschheit entspannter miteinander umgeht oder weiß der Teufel was. Aber aus meiner Sicht verschlechtert Pornografie eigentlich die Position der Frau, die ich persönlich aber eher gestärkt sehen würde. Denn ich bin ein Unterstützer der These, dass wenn die Welt ausschließlich von Frauen regiert werden würde, wir weniger Konflikte hätten. Also egal auf welcher Ebene, wirtschaftlich oder auch auf staatlicher Ebene oder so, zwischenstaatlich, ja, oder wenn es sowas gibt. Ich glaube einfach, dass Frauen insgesamt unserer Gesellschaft eher zuträglich wären. Und ich glaube, dass wenn eine Frau so reduziert wird oder wenn das Frauenbild ist, das viele Jugendliche mitbekommen, dass eine Frau halt einfach nur so eine Art Lochwand ist, die man einfach befickt, wie man Bock hat, glaube ich, dass das nachhaltig diese Position der Frau stärkt. Und es war ja schon ein unheimlicher Kampf, die Frauenrechte zu stärken und die Situation der Frau zu verbessern, ja, und es ist ja immer noch nicht ansatzweise ausgeglichen, ja, ja. Und ich glaube, ja, wie gesagt, dass das eher ein Rückschritt ist auf lange Sicht. Andererseits kann man auch sagen, die Frauen emanzipieren sich total und ficken genauso, wie die Männer früher gefickt haben. Früher mal, die Männer waren halt diejenigen, die mit jeder Frau ins Bett gegangen sind, und heute sagen Frauen auch, ja, weißt du was, fuck it, wenn ich Bock habe, einen Typen zu ficken, ficke ich den halt. Kann natürlich auch die Entwicklung nehmen. Ich glaube, dass viele, die in dieser Generation, die mit Pornos quasi groß geworden sind, nicht automatisch deswegen das Selbstreflexionsvermögen verlieren, zu erkennen, dass Porno ist und Leben und das echte Leben anders funktioniert. Das, erstens das kann ich mir vorstellen. Und zweitens glaube ich, dass es zu jeder Bewegung auch immer eine Gegenbewegung gibt. Quasi alles verläuft in Form von weiß nicht, einer Sinuskurve. Es gibt eine Entwicklung, die geht ins Extrem. Aufgrund des Extrems, das niemandem mehr gefällt, schlägt die Gegenbewegung ein. Und so beziehungsunwillig Jugendliche heutzutage sind, könnte ich mir vorstellen, dass die Generation, die danach kommt, wieder ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, der richtige Weg, um mir eine rosige Zukunft zu ermöglichen, wäre jetzt in Keuschheitsgürtel zu investieren, letzten Endes. Nee, ich weiß natürlich, was du meinst, klar, aber es ist schwierig, das irgendwie abschätzen zu können, weil du es ja auch nicht, kannst es ja überhaupt nicht irgendwie steuern oder so. Es ist ja unmöglich. Ja. Also ja. Es ist einerseits spannend, wohin sich das Ganze entwickelt. Andererseits ist es auch merkwürdig, weil wir, sage ich jetzt mal, mit anderen Maximen aufgewachsen sind. Das ist für uns merkwürdig. Genau. Aber das musst du eigentlich mal, das ist eigentlich schräg, ne? Für die, das ist für die Jungen, dass es ganz normal ist. Die Frage ist halt, ob so ist. Weil wir haben ja auch, und unter Freunden wird ja auch so gegangen sein, mit 16, 17 oder 18 erzählt, wen man nicht alles schon gevögelt hat. Und davon hast du irgendwie, von den 25 Geschichten hast du 24 abziehen können. Und bei der einen, die du da mit 16 mal irgendwie nackig gesehen hast, hast du wirklich nach 20 Sekunden schon abgedampft. Und weißt du, so war es ja bei den meisten. Und viele haben halt einfach nur doof rausgelabert. Es könnte natürlich auch sein, dass es genau so ist. Aber die Vorstellung, solche Anführungsstrichen krassen Pornos mit 14 oder so zu sehen, weiß ich nicht, ob mir das gut getan hätte. Also ich habe richtig krassen Porno, glaube ich, wirklich frühestens mit 17 gesehen oder so. Was verstehst du unter dem krassen Porno? Wo man richtig sieht, wie die Frau ins Gesicht gewichst wird und wo du siehst, wie der Pimmel da in die Fotze reingeht, so richtig. Das habe ich also so mit 14, 15 nirgendwo gesehen. Ich kann mich erinnern, mit 12 hat mein Vater ein super Versteck gehabt für eine Pornokassette. Man ist ja klar, mein Vater hat auch Pornos geguckt. Und er hatte die mega Idee, einfach sein Porno-Video unter das Video zu legen, das wir davor angeguckt haben. Also das war sein Versteck, es lagen praktisch zwei Videohüllen aufeinander und das, was drunter lag, das war so ein paar. Und ich weiß noch, da war ein Neger dran. Oh Gott, ich bin nicht rassistisch. Es ist so Neger gesagt. Ja, das ist so merkwürdig, weil auch das ist, ich Also hast du gesagt, da war ein Neger drauf? Gell? Ich wollte aber was anderes sagen. Ich würde wirklich was anderes sagen. Da war ein riesengroßer Negerpenis. So, also das ist merkwürdig gerade, weil es mir gerade selber auffällt, weil ich würde niemals einen Schwarzen als Neger bezeichnen, weil könnte sein, dass es damit zu tun hat, dass du dich in eine Zeit zurückversetzt ja. hast. Also es, aber Negerpenis war für mich so, das hat bei mir gar nicht so diesen, also hast ja gerade selbst gemerkt, in dem Moment, wo ich es sage, fiel es mir auf, ja. Aber wie gesagt, ich würde niemals, ich bin auch niemand, der sagt, ja, das müssen sie mal abkönnen oder so. Das ist alles Bullshit. Ich bin immer der Meinung, ja. Wenn jemand sagt, mich stört das, dann habe ich darauf Rücksicht zu nehmen. Egal wie bescheuert das in dem Moment für mich ist, aber es ist für mich leichter, Rücksicht auf sowas zu nehmen, als dem anderen zu erklären, dass er doch bitte damit zu leben hat. Also deswegen nicht falsch verstehen. Also ja, auf jeden Fall das ist grundsätzlich die richtige Einstellung. Ich finde, das ist ein Thema, über das man allerdings auch sehr viel reden kann. Weil, weißt du, es gibt zum Beispiel, wie soll ich sagen, einem 80-Jährigen zum Beispiel, der Neger sagt, nicht, dass es richtig wäre, ja, und nicht, dass nicht auch ein 80-Jähriger das Empathievermögen oder Reflexionslevel aufbringen könnte, zu verstehen, dass die Zielgruppe stört, oder die Zielgruppe, dass das Schwarze stört, wenn man sie als Neger bezeichnet. Natürlich könnte er das, aber viele können es nie, viele, es funktioniert nicht. Bei alten Menschen zum Beispiel, bei vielen funktioniert es einfach nicht. Das ist richtig. Ja? Manche Diskussionen musst du nicht führen, weil sie zu nichts führen. Wenn ich aber jetzt, wenn meine Oma zum Beispiel versehentlich sagen würde, ja, die ist ja auch mit einem Neger zusammen. Dann würde ich schon zu ihr, dann würde ich zu ihr sagen, du kannst ja nicht Neger sagen. Ja, man weiß ja gar nicht mehr, dann kommt ja meistens sowas, man weiß ja gar nicht mehr, was man sagen soll. Was soll man denn jetzt sagen? Und dann kommt, weißt du, maximal pigmentiert da, wo ich mir schon denke, okay, du merkst selber, dass es blöde ist. Und dann nehme ich dann keine Rücksicht auf Alter, weil in dem Moment, also meine Oma hat das nicht gesagt, aber ich meine nur, in dem Moment merke ich ja, dass die Person sich darüber klar ist, dass es Bullshit ist, was sie gerade sagt. Und dann würde ich schon sagen, versuch's doch einfach mal mit Schwarzer. So, und wenn zu meiner Oma würde ich halt einfach sagen, du, die wollen in der Regel, also das, was ich so mitbekommen habe, Schwarzer genannt werden. Das kannst du sagen, aber nicht hier der Schwarze, sagt man zum Beispiel auch nicht, sondern, weiß ich nicht, die Nicole hat einen Freund, der ist schwarz oder kommt aus, von mir aus Sachsenland oder so. Also es gibt schon Möglichkeiten, was anderes zu sagen, außer Neger. Und ich verstehe aber, was du meinst. Wenn man merkt, das führt zu gar nichts und die Menschen sind halt eben wirklich dann so in so einem Alter, wo du definitiv weißt, die lassen sich da auch überhaupt nicht mehr von abbringen. Und umso mehr du darauf rumreitest, umso mehr verschlechtert das komplette Klima zu dieser Person. Dann würde ich auch eher sagen, weißt du was, damit kann ich leben. Andererseits wäre es jetzt, wenn du jetzt so ein Typ wärst, ja, also jemanden, den ich einfach so kenne, dann würde ich halt sagen, okay, du bist halt eine dumme Sau. Weißt du, das ist dann wieder, deswegen verstehe ich, was du meinst, ja. Also man muss halt immer unterscheiden, ob jemand einfach, ob man da, wie sagt man da, Alter vor Gerechtigkeit? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie das Sprichwort geht. Aber du weißt, was ich meine, dass man halt einfach mal ein Auge zudrückt bei einem älteren Menschen, der ich drück eigentlich dann ein Auge zu, wenn ich merke, dass derjenige, der sagt, also wenn es ein alter Mensch ist zum Beispiel und er sagt und ich merke, er weiß nicht einmal eigentlich, dass das was das ist, ja, dann kann ich ihn drüber aufklären, wenn es mir wichtig ist, oder ich denke mir, eigentlich ist mir wurscht, weil in seiner Welt ist alles in Ordnung, und zwar ohne jemanden anderen zu dissen damit, ja, und es, ja, ich könnte ihn drüber aufklären, aber hast du das Gefühl, dass bei euch in Österreich, also ich meine, hier in Deutschland ist es definitiv so, aber dass es bei euch in Österreich auch salonfähiger geworden ist, rassistisch zu sein? Aber hallo. Also die kommen jetzt bei euch auch, ich meine, es ist mir schon klar, aber ich kann es immer. Aber das, was ich da meine, was ich jetzt angesprochen habe, eigentlich glaube ich, es ist schwierig, hat es was mit Rassismus zu tun? Es ist Rassismus. Es ist Rassismus, definitiv, weil die Menschen, die auch betroffen sind, ja, würden das definitiv so sagen. Aber ich verstehe, wie du es meinst. Wenn du selber nicht einmal weißt, dass sie es nicht wollen, dann ist es kein Rassismus, ne? Wenn du es nicht einmal weißt. Weil es dir nie jemand gesagt hat. Ja, wenn du nicht, Das Thema ist für mich halt deswegen so schwierig zu beantworten, weil ich natürlich genau in diesem Kontext aufgewachsen bin, dass es ja eigentlich, es ist ja auch nicht böse gemeint und dieser Spruch, ich esse ja auch mal gerne einen Döner, weißt du, so, das ist, ein bisschen so aus dieser Richtung kommt das. Eigentlich haben wir, die seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten davon profitieren, dass wir weiß sind, haben wir jetzt verdammt nochmal auch mal die Arschbacken zusammenzukneifen und darauf Rücksicht zu nehmen, wie die Menschen sich fühlen. Ja. So denke ich mir halt das. Also, ich habe das Gefühl, dass ich da, ich habe das Gefühl, dass ich dann noch in einer, weil ich weiß da noch nicht alles drüber über das Thema. Zum Beispiel habe ich vor kurzem auf Philipps Seite eine Diskussion verfolgt, weil der Philipp war in der Mohrenapotheke zum Beispiel. Ja? Mhm. Und Mohren möchten sie natürlich auch nicht genannt werden, ja. Und mir war irgendwie, wie soll ich sagen, ich hätte mir bei Mohrenköpfen kenne ich diese Diskussion, ja. Und ich verstehe das auch vollkommen und ich bin dafür, dass es keine Mohrenköpfe gibt, ja. Ja. Bei Mohrenapotheke, wenn das eine 300 Jahre alte Apotheke ist, auch da müsste sie umbenannt werden, ja. Aber da wäre ich selber zum Beispiel gar nicht auf die Idee gekommen. Warum? Weil da sowas Geschichtsträchtiges dahinter steckt, ja. Also, nicht auf die Idee gekommen heißt nicht, ich sag, nein, dann muss die Mohrenapotheke, muss auch Mohrenapotheke weiterhin heißen können, meine ich überhaupt nicht, ja. Nur ich wäre von selber gar nicht auf die Idee gekommen, dass das eigentlich rassistisch ist, eine Apotheke Mohrenapotheke zu nennen, auch wenn sie schon seit 300 Jahren so heißt. Und ich habe dann in dieser Diskussion, da hat ein Schwarzer hat dann irgendwie mitgeschrieben, der war schon ziemlich angefressen, weil ziemlich viele naiv rassistische Postings gekommen sind. Und ich habe dann irgendwie die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Kunst? Also zum Beispiel, was ist das von Shakespeare schnell? Der Moor Othello, der Moor von irgendwas. Bei Othello, ja, der Originaltitel vor, weiß nicht, man hat Shakespeare gelebt, vor 300 Jahren, war der Moor von Schlag mich tot, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich habe mich halt gefragt, sollte das umgeschrieben werden? Und weil nämlich, das war alles so extrem, er hatte geschrieben, das Wort Neger, er hat nämlich nur das N-Wort geschrieben, das N-Sternchen-Wort. Ja, was und ja auch mir, Quatsch und ja, ist. Und ich habe mir halt gedacht, aber ich kann ja nicht so tun, als hätte es das Wort nie gegeben. Ja, was, Maria hat das mal, also hier, die Mops-Maria ja. hat das mal schön im Mopscast gesagt und nicht nur sie, das wird schon häufiger so erklärt. In dem Moment, wo du sagst, wo du das N-Wort benutzt, zwingst du einfach nur deinem Gesprächspartner auf, sich das Wort Neger oder Nigger zu denken. Und du sprichst es halt einfach nicht aus. Also, dass du es nicht aussprichst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Also, wo du sagst, das N-Wort, ist es genau, das ist kein Unterschied zu, wenn du sagen würdest Nigger oder Neger. Und ich finde es immer wichtig, in welchem Kontext das gesagt wird. Wenn man über dieses Wort spricht und das diskutiert, oder nicht diskutiert, sondern einfach, wenn wir jetzt darüber sprechen, finde ich, kann man das Wort benutzen. Ja, aber man kann... Sehe ich eben auch so. Aber während ich das so sehe und ich mir das durchgelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich, weil ich das so sehe, für den vielleicht ein Rassist bin. Wenn er es so sieht, wenn er es mir so sagen würde, dass er es auch in der Diskussion für inakzeptabel hält, dass ich es benutze, dann gehe ich halt wieder mit der Denkweise ran, okay, für wen ist es jetzt hier das Problem, also ist es für mich wirklich ein Problem zu sagen, ich benutze das Wort nicht mehr? Nee, ist es nicht. Also dann benutze ich es halt nicht. Er fühlt sich davon irgendwie angegriffen, okay. Ich meine, irgendwo hört der Spaß auch auf. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt mir irgendjemand sagen würde, ja, ich möchte nicht, weiß ich nicht, also gerade diese Gender-Diskussion zum Beispiel, ja. Also da kann ich kann halt nicht jetzt auf alles mögliche Rücksicht nehmen, weil ich es gar nicht manchmal erkennen kann, ja, das Problem. Also, weißt du, was ich meine? Dass es ja mittlerweile Leute gibt, die sowohl keine Frau als auch kein Mann sind, sondern irgendwas zwischendrin und die fühlen sich dann auch auf den Schlips getreten, dass es ein Männer- und eine Frauentoilette gibt und so. Irgendwann wird's kompliziert. Aber bei sowas wie, ich möchte nicht, dass du Neger oder Moor oder sowas sagst, denke ich mir halt, sag es halt nicht. Also, wo ist das Problem? Ich meine, wir diskutieren letzten Endes darüber, dass jemand dann sagt, na, aber ich möchte es so sagen. Ich möchte dich weiter als Moor bezeichnen, sage ich jetzt mal. Das ist ja, darum geht's überhaupt nicht. Also, mir geht's nicht. Darum überhaupt nicht, weil mir ist vollkommen klar, dass ich das nicht tun würde. Ja? Aber zum Beispiel meine Tochter irgendwo das Wort Neger liest und sagt, Papa, was heißt Neger? Dann möchte ich nicht zu ihr sagen, Psst, dieses ja. Wort darfst du nicht einmal aussprechen, auch wenn es da steht, sondern dann möchte ich zu ihr sagen, Neger ist ein despektierliches, ein schlechtes, eigentlich ein Wort, das als Schimpfwort aufgefasst wird, für Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und deswegen verwenden wir es nicht, sondern sagen Schwarzer. Das Einfachste wäre eigentlich, einen Schwarzen zu fragen. Also genau diese Frage, die wir uns jetzt stellen, sollte man eigentlich einen Schwarzen stellen, weil der kann es am ehesten für sich sagen. Und da gibt es natürlich dann auch wieder die, so wie Roberto Blanco, ja, der das noch lustig findet, wenn er als Neger bezeichnet wird oder so. Ja, ja. Das gibt es natürlich dann auch wieder, dass die sich mittlerweile so in diese Gesellschaft versuchen zu integrieren, manche, ja. dass die das einfach, ja gut, dann bin ich halt der lustige Neger, der ein bisschen Spaß muss sein singt. Ja, ja. Also das ist halt, ich meine, dass es sowas wirklich gibt, im deutschen Fernsehen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, dass da ein Politiker sitzt und sagt, der Roberto Blanco ist auch ein guter Neger. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist halt was, da geht mir wirklich, also da geht mir einer ab. Hat mir in Österreich auch das sind alle Angehörige des Neger-Konglomerats oder so irgendwie. Der Punkt ist halt, das sind Menschen, die sich für die Elite halten, aber zu dumm sind, zu erkennen, dass sie damit andere Menschen wiederum, ich weiß nicht, ob man das denunzieren ist, es ja nicht, sondern beleidigen einfach auf Punkt gebracht. Und ja. Also entweder sind die hochrassistisch, das unterstelle ich denen dann erstmal, oder einfach nur blöde. Aber beides eignet sich nicht, um irgendwie als Politiker aktiv zu sein, egal was jetzt das Problem ist. Und trotzdem findest du diese Leute wieder in Talkshows oder auf Wahlzetteln und so. Das ist eigentlich das Spektakuläre. Auch, aber es ist ja nicht nur, mittlerweile hat man das immer so, ja, die Österreicher hier mit dem, wie ist euer schwuler Rechtsradikaler, der Haider, ja. So. Mittlerweile ist ja der Haider, ist ja fast schon noch, mittlerweile kommt der aus der Mitte. Schatz gegen Strache, Hofer. Ja, oder bei uns in Deutschland, mit den ganzen Affen so. Weißt du, wenn du das halt siehst und wenn du merkst, wie sehr das in der Mitte eigentlich angekommen ist, man spürt auf einmal, wie viele sich jahrelang da einfach auf die Zunge gebissen haben. Ja. Und endlich, jetzt dürfen wir es mal sagen. Und ich habe die Diskussion auch in der Familie häufig. Und dann frage ich immer, so kann es ja auch nicht gehen, dass die hierher kommen und alles kriegen. Ja, sag ich immer so als erstes, ja, was wird dir denn weggenommen? Ja, du musst mal gucken, bei uns im Kindergarten. Ja, aber was wird dir denn weggenommen? Ja, aber da gibt's kaum Plätze. Dann habe ich gesagt, ja, meinst du, es gäbe jetzt mehr Plätze, wenn die nicht kommen würden? Ja, nee, aber da sollten sie sich mal lieber um uns kümmern. Ja, meinst du, die würden sich mehr um dich kümmern, wenn jetzt keiner aus Syrien kommen würde? Meinst du, im Ernst, da würde sich irgendwas für dich ändern, wenn hier kein Syrer herkommen würde oder kein Marokkaner oder sonst irgendwas? Und dann ist es immer so, immer wieder dasselbe Argument, nur anders verpackt. Immer wieder, ja, also aber Ausländer raus. Und sie verpacken es halt immer wieder anders. Und das ist ein Thema, das man mittlerweile ja sozusagen diskutieren muss. Also ich kann mich noch erinnern, als die ganze Pegida-Scheiße hier bei uns losging, da hieß es ja mehr oder weniger, mit solchen Affen reden wir nicht. Mittlerweile, na, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Nee, fick dich. Ja. Da muss ich mich mit, nicht, überhaupt nicht, ich muss mit den Leuten, auch wenn ich es immer höre, ja, man muss mit den Leuten in den Dialog treten, weil sonst würden sie sich noch weiter abgrenzen und radikalisieren und so. Da denke ich mir so, ey, fick dich, ich muss mit den Leuten gar nichts. Jeder, der die AfD wählt, ist ein Nazi, fertig. So wie die behaupten, dass jeder, der hierher kommt, ein Terrorist ist. So jeder, der bei der AfD ein Kreuz macht, ist ein Nazi. Für jeder weiß, für was die Partei steht. Das ist das für mich das böse Onkelsphänomen. Ja, die bösen Onkels können sich jedes Mal hinstellen und sagen, sie sind nicht rechtsradikal. Wenn sich ein Großteil meiner Fans damit schmückt, rechtsradikal zu sein und ich mich nicht, mittlerweile haben sie es 5-mal gemacht, weil sie auch gemerkt haben, dass sie mehr Geld verdienen, wenn sie behaupten, sie wären nicht rechtsradikal, aber früher haben sie es halt nicht gemacht. Ja, wenn sich halt meine Fans hinstellen und eindeutig rechtsradikal sind, dann bin ich halt eine rechtsradikale Gruppe. Und so ist bei der AfD für mich genauso. Das sind rechte Drecksäcke und die Leute, die wählen, sind Nazi-Befürworter. Und die meisten, die wählen, die würden auch sofort unterschreiben, wenn man sagen würde, Herr, passt mal auf, was haltet ihr davon, wenn man mal den ein oder anderen Neger an die Wand stellt und er schießt, wenn der einfach mal Scheiße baut. So. Da gab es eine ganz geile Radiosendung neulich beim RBB, ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall mit Tommy Wosch. Und der hat einfach mal gesagt, pass mal auf, Franz Beckenbauer hat ja 5 Millionen bekommen für die WM-Scheiße da, die er da abgezogen hat und so. Und hat er gesagt, so, wir rufen jetzt hier auf, soll man Franz Beckenbauer, also Todesstrafe für Franz Beckenbauer, ja oder nein? So, weißt du, und dann regen sich alle Leute darüber auf, dass wie er so eine Frage stellen kann. Aber dieselben Leute, die sich darüber aufregen, diskutieren ernsthaft darüber, dass man mehr oder weniger den Schießbefehl an deutschen Grenzen wieder durchsetzen sollte, wenn da Familien kommen und so. Das ist alles so, ich habe das Gefühl, wenn hier, wenn diese Zuneigung zu Diktatoren, die sich immer mehr herauskristallisiert, die Leute finden das geil, was Putin macht und der Trump, wer macht mal was? So, das finden die geil, dass es solche Despoten gibt. Und wenn es hier in Deutschland mal einen gibt, der das Ruder wieder an sich reißt, ey, dann gute Nacht, Johanna. Dafür habe ich wirklich Schiss. Ganz ehrlich. Ja. Das verstehe ich sehr gut, weil ich habe hier in Österreich schon lange Schiss davor. Aber ihr habt noch eine andere, ich glaube, bei euch war das, ich möchte da Österreich nicht zu nahe treten, aber ihr habt jetzt nicht diesen Stellenwert in Europa wie Deutschland. Gerade jetzt, wenn du das wirtschaftlich siehst. Ich nicht, aber ich lebe in dem Land. Drum. Okay, das. Aber ich mache mir halt mehr Sorgen darum, wie das sich auf die ganze europäische Region auswirken könnte, wenn Deutschland wieder extrem nach rechts rückt. Weißt du, wenn Österreich nach rechts rückt, ist das kleine kauzige Land neben uns. Nein, ich glaube, so darfst du das auch gar nicht sehen, weil das zieht vom Kleinen ins Große. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, zuerst hatten wir in Österreich Angst, dass es in Ungarn in Frankreich gibt es die rechtsextremen Le Pen und in Ungarn, wie es dazu geht, ist auch nicht normal und das kennt keine Grenze und keine Größe. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Das hat sich irgendwo festgesetzt und dann wächst's und du kannst nichts dagegen tun und das also ich gewinne langsam den Eindruck, dass du nichts dagegen tun, dass sich die Menschen nicht geändert haben. Dem würde ich widersprechen. Ich glaube, du kannst. In den 30ern und du hast da keine Chance. Es ist eine, du kannst sie ausgrenzen, du kannst mit ihnen in Dialog treten, es ist egal, was du tust, es ist falsch. Und der Grund dafür ist, Angst funktioniert. Immer, ja. Du brauchst den Leuten nur Angst machen und schon fressen sie dir aus der Hand. Aber die meisten? Du brauchst nur Angst machen, und ihnen gleichzeitig die Lösung für eine vermeintliche Gefahr bieten. Aber vor was haben die bei euch Angst? Ist das die Angst, sag ich mal, vor Armut und so? Wie in Deutschland ist ja dieses Thema schon so ein bisschen Altersarmut. Davor hat man Angst, dass man von einem normalen Job, den man 8 Stunden am Tag durchführt, nicht mehr leben kann, gerade in Jobs. Das und die Angst vor Kriminalität, vor Kriminalität durchaus, vor Terror. Ja, aber das ist ja alles Quatsch. Das ist ja, weißt du, wenn, das verstehe ich auch nicht, dass da kein Politiker, kein ernstzunehmender Politiker einfach mal sagt, Leute, habt ihr eigentlich einen Dachschaden oder was? Was denn für ein Terror? Ich sag das immer wieder, vor was für ein Terror soll ich mir denn in die Hosen scheißen? Nenn mir mal irgendeinen Terror, vor dem ich mir jetzt in die Hosen scheißen soll. Weil in Frankreich in 35 Jahren mal 100 Leute umgekommen sind. Naja, es werden recht viele Asylantenheime angezündet von. Genau, das ist ein Terror. Und ich sag dir, was auch ein Terror ist. Das sage ich immer wieder. In Deutschland sterben jährlich fast 10.000 Menschen am Krankenhauskeim. Das ist ein fucking Terror. Und ich sag dir, was du da tun kannst. Da kannst du, wenn du ins Krankenhaus gehst, mit einem Wattestäbchen den Leuten im Mund rumwischen. Und so die Leute rausfiltern, die diesen Keim haben und denen daran hindern, dass er sich ausbreitet. Vor sowas habe ich Schiss. Ich habe Schiss, wenn ich ins Krankenhaus muss, aber ich habe keinen Schiss, wenn ich in Berlin im Alexa stehe, dass irgendeiner, ein Geisteskranker, mal eine Bombe zündet. Das ist doch alles Bullshit. Und ich verstehe nicht, ich verstehe natürlich schon, warum die Politiker auf dieser Angst Welle reiten, weil sie einfach Gesetze durchdrücken können, die sie unter normalen Umständen so niemals durchdrücken könnten. Und die Gesetze, die sie da durchdrücken, die wiederum machen mir Angst, wenn es mal irgendwann gelingt, dass solche rechtsradikalen Penner wie die AfD wirklich eine gewisse Macht in Deutschland ergreifen und dann plötzlich mal diese Gesetze gegen uns anwenden. Ja? Also dieser Schrei nach mehr Sicherheit und alles, ist ja alles gut und schön in der jetzigen Konstellation. Aber was weiß ich denn, was in 35 Jahren für ein Arschloch da an der Regierung sitzt? Und das ist dieses kurze Denken und dieses sich einreden lassen. Ich meine, vor welchem Terroranschlag soll ich Angst haben? Es gab in Deutschland keine. Und da kann mir jeder erzählen, hier diese Vögel da in dem Zug und so. Das sind Geisteskranke. Die gab's schon immer. Es gab immer schon Geisteskranke. Wenn es ein Deutscher gewesen wäre, wäre es halt einfach nur ein Geisteskranker. Man spricht heute noch davon, dass es in München ein Terroranschlag war. Es war kein Terror, es war ein Amoklauf. Es war ein geisteskranker Amokläufer. Aber man sagt immer noch, ja, nach den Terroranschlägen in München, Amsberg und Würzburg oder wo das war. Nee, das sind keine Terroranschläge. Ein Terroranschlag ist für mich 11. September oder Charlie Hebdo oder sowas. Und das sind sehr vereinzelte Ereignisse, die nicht verhinderbar sind. Und ich glaube, dass man sich viel mehr Gedanken darüber machen sollte, wie man so Probleme wie in Syrien lösen könnte. Und ich persönlich behaupte ja, ich habe eine relativ leichte Lösung, wie man so Konflikte lösen könnte, indem man einfach keine Waffen mehr verkauft. Denn ich habe noch nie vom syrischen Sturmgewehr gehört. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, das berühmte syrische Sturmgewehr, habe ich noch nie gehört davon. Also wer verkauft die Waffen dahin? Das sind ja, weißt du, das ist, die sind ja da nicht, die bauen die sich ja nicht selber, also manche schon, aber die meisten Waffen, die da sind, sind halt aus russischen Beständen oder aus deutschen oder, das Problem schaffen wir uns selber. Die bekämpfen uns mit den eigenen Waffen und dass die da alle mal angepisst sind, damit möchte ich nicht Al-Qaida oder ISIS verteidigen, aber dass die Menschen da unten mal irgendwann angepisst sind und leicht empfänglich sind für so Spasten wie die von der ISIS, ist für mich irgendwo eine gewisser Weise nachvollziehbar. Ja. Und ja, ich weiß nicht, genauso, wo das hingeht. Ich meine, der Grund, warum, weißt du, die Sache ist halt die, wenn die Deutschen oder die Amerikaner die Waffen nicht liefern, dann liefert sie irgendwer anderen. Die Russen, ist doch der AK-47, egal, was auch immer. Das heißt, eigentlich ist der Markt reguliert sich selbst. Du kannst den kaum regulieren, weil es gibt keine Weltunion, es gibt keine Weltgesetze. Es gibt schon sowas wie Human Rights und an dem man sich halten kann oder auch nicht, oder Genfer Konventionen. Aber wenn sie Waffen wollen, kriegen sie Waffen. Und natürlich wäre es gut, ihnen keine zu geben. Aber dann musst du halt irgendwie auch den freien Markt abschaffen oder den Welthandel oder so. Aber eigentlich müsste doch das der, also ein normaler Mensch schaut sich diesen Brennpunkt da in Syrien, Irak und so, schaut sich das an und überlegt sich, okay, wie ist das eigentlich jetzt zu so einem Chaos geworden? Und man kann ja schon sagen, dass dieser Einmarsch der Amis, weiß nicht, 2004 oder wann das war, in den Irak, der Ursprung allem Übels war. Und natürlich auch die Geschichte da in Afghanistan, die sie dann nach dem 11. September gestartet haben. Sprich, diese endlosen Bombardierungen und einfach mit Waffengewalt da irgendwas durchsetzen zu wollen, hat zu noch schlimmeren Problemen geführt. Ja. Und ich persönlich, jetzt, ich bin nicht das hellste Licht und irgendwas, aber dann denke ich mir so, okay, also wir bombardieren diese Region jetzt seit 15, 16 Jahren wie die Geisteskranken und es wird alles immer schlimmer angeblich, ja, und es gibt immer mehr Terroristen und die ganze Region versinkt im Chaos. Ja, vielleicht sollte ich da meine Strategie ändern, denke ich mir dann so. Also vielleicht ist dann einfach die Strategie, da hinzugehen und alles in Schutt und Asche zu bomben, nicht die richtige Strategie. Könnte vielleicht ein Ansatzpunkt sein, denke ich mir dann so. Vielleicht. Die Einmischungen gehen ja viel weiter noch zurück in der gesamten Region. Im Iran gab es schon eine komplett aufgeklärte Gesellschaftsstruktur mit sehr fortgeschrittenen Frauenrechten und allem drum und dran. Dann hat, weiß nicht, irgendwas, hat die CIA da interveniert und hat irgendwen abgesägt. Und dann immer wenn sich wer einmischt von außen, bröselt alles zusammen. Du hast halt das Gefühl, dass sie sich Konflikte schaffen, um ihre Waffenindustrie und damit ihre Wirtschaft weiterhin bei Laune zu halten letzten Endes. Und so ist es, also so kommt's mir vor, also das ist halt das Naheliegendste. Und in der Regel ist das dann meistens auch das Richtige. Also so, weißt du, das ist halt ganz kurzfristig gedacht, die machen sich ihre Taschen voll durch irgendwelche Waffenexporte und das hast du ja gesehen beim Irakkrieg, wer hat davon profitiert, die diesen Irakkrieg letzten Endes erfunden haben oder den Grund für den Krieg. Und wie gesagt, meine Sorge ist halt einfach, man spielt da so ein bisschen, ja, gerade die Russen und die Amis, die spielen so ein bisschen, wie schnell das zu einem extrem gefährlichen Konflikt werden kann, zeigt zum Beispiel dieser Abschuss von den Türken, die den russischen Kampfjet da abgeschossen haben oder so. Ja. Plötzlich ist eine NATO, ist ein NATO-Staat in so einer Kriegssituation verwickelt. Ja. Und also, weißt du, das fühlte sich ja alles mal so fortschrittlich an und wir waren so weit und plötzlich muss man sich wieder Sorgen machen, ob unsere Kinder und deren Kinder in Frieden aufwachsen können. Dabei habe ich immer gedacht, dass meine Kinder, für die ist Europa sowas wie für die Amis die Vereinigten Staaten. Und mittlerweile glaube ich, dass das definitiv nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass wir definitiv wieder dahin zurückgehen, dass die Grenzen wieder eher Grenzen sind und ich glaube auch, dass es mit diesen Abrüstungsgeschichten und so, da sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Ja. Und das macht mir schon Sorge. Ja. In der heutigen Zeit. Eine von der NASA beauftragte Studie. Ich glaube, in so einer Art Zusammenfassung mir durchgelesen und was war denn die Frage, wie lange die Menschheit noch existieren wird oder wie es weitergeht, weiß ich nicht ganz genau, aber es haben sich einen ganzen Arsch voller Wissenschaftler quer durch alle Disziplinen zusammengesetzt, von Mathematiker bis Soziologe war alles dabei und das Ergebnis von dieser Studie war letztendlich, dass egal welches Modell man auf welche Art und Weise durchrechnet, es steht zu einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit fest, dass die Menschheit sich über kurz oder lang selbst ausrottet. Also so irgendwas im Bereich von 92% oder so irgendwas. Also kannst du eigentlich auch gar nicht anders sehen. Also wenn es nicht durch irgendwelche idiotischen Kriege wird, dann halt durch unsere Art und Weise, wie wir mit dem Planeten umgehen. Ja, das ist irgendwie jetzt den 11. Monat in Folge, der heißeste Monat seit Aufzeichnungen dieser Wettergeschichte da. Mal in Folge der heißeste Monat ever war. Und es gibt immer noch irgendwie 3% Wissenschaftler, die behaupten, es wäre überhaupt nichts mit Menschen zu tun und die Erde erwärmt sich nicht. Und auf diese 3% scheinen dann irgendwelche Politiker zu hören. Das ist unfassbar eigentlich. Das ist eigentlich wirklich unfassbar. Ich glaube, wenn es das irgendwann mal geben wird, dass in 300 Jahren Menschen hier diesen Planeten noch besiedeln, was wir natürlich hoffen. Die werden, glaube ich, auf uns zurückblicken, so wie wir, weiß ich nicht, so französische Revolution, einfach so, was sind das eigentlich für Deppen gewesen? Also, weißt du, warum haben die sich das Leben so schwer gemacht, sage ich jetzt mal. Das ist unglaublich alles. Ja, Mensch, das ist echt ein schöner Moment, um so einen heiteren Podcast zu beenden, aber ich möchte es natürlich ein bisschen schwungvoller und fröhlicher beenden, denn, lieber Roman, dein Podcast, der Happy Day Podcast, geht auf Tour. Und das ist die Plattform. Du erreichst natürlich mit deinem Podcast Zehntausende von Hörern. Aber es könnte natürlich sein, dass du meine 500 noch nicht erreicht hast. Deswegen, jeder ist willkommen, den Happy Day Podcast live ihr müsst fast schon sagen, frenetisch zu bejubeln. Wo können die Leute das denn tun? Das können sie in Hamburg, in Köln und in Berlin. Und zwar Anfang Dezember. Wenn ich das dann nur auswendig wüsste, ich bin so schlecht vorbereitet. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Lass mich mal sehen. Ich weiß, dass ihr an meinem Hochzeitstag auf jeden Fall in Köln gastiert, am 3.12. Oder? Sehen wir euch da? Also ich wollte ja wirklich sehr, sehr gerne kommen, also mit meiner Frau halt nicht, weil das ist nicht so, das gefällt dir nicht so. Und ich weiß nicht, ob ich ihr, also da sind die Verhandlungen noch nicht fortgeschritten, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja auch an einem anderen Tag die Gelegenheit. Mich würde es freuen, nicht zu sehen. Ich kann es nur am Wochenende machen. Ansonsten ist es, also ich kann es jetzt, hast du es gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Am 2. Dezember, am Freitag, sind wir in der Wohngemeinschaft, so heißt das, in Köln. Am Samstag, den 3. Dezember auch, jeweils um 20 Uhr, wieder in Köln in der Wohngemeinschaft. Am Sonntag, den 4. Dezember, dann in Berlin, im Comedy Café Berlin. Am 5. Dezember noch einmal einen Tag in Berlin im Comedy Café und am 6. Dezember dann in Hamburg im Grünen Jäger. Oh, das klingt ja schön. Die Tour heißt Niveaulos mit Niveau. Also ungefähr das, so beschreiben wir unseren Podcast gerne. Ja, aber er ist eigentlich viel niveauvoller, als das den Anschein machen würde. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, er ist viel niveauloser, als es den Anschein macht. Ach, das ist eigentlich genau, ich glaube, mit eurem Podcast bildet ihr genau das wieder, was in all oder in vielen Wohnungen Deutschlands und Österreichs so abgeht. Also, ja, viele bewahren halt einfach eine gewisse Haltung und möchten nach außen hin anders wirken, aber eigentlich ist das genau der Querschnitt, den ihr abbildet. Deutscher, Österreicher und Schweizer. Ein Freund von mir hat neulich zu mir gesagt, der das erste Mal den Podcast reingehört hat und jetzt anscheinend jede Folge hört. Der hat gesagt, es ist wie ein Unfall auf der Autobahn mit Blechschaden. Es ist eigentlich vollkommen uninteressant, aber man kann einfach nicht wegschauen. Es ist fast so bei jedem Laber-Podcast, aber wie gesagt, bei euch, also gerade diese ersten Folgen sind so extrem bindend, dass man, also der Podcast hat sich definitiv verändert, ja, also es ist nicht mehr so die Mega-Porno-Geschichte nach der anderen, aber also bei euch ist es halt wirklich so, wenn man da von Anfang an dabei war, ist jede Unterhaltung irgendwie, man gehört halt so wie zu so einem Freundeskreis dazu. Ja, also es ist halt einfach so, meine Kumpels unterhalten sich, natürlich ist das eine andere Verbindung, aber es fühlt sich so an, wie wenn sich Kumpels unterhalten und was weiß ich, bei dem einen, der verliebt sich zum Beispiel jetzt beim Philipp in eine andere und du kommst vom, ich sag mal, Casanova plötzlich ins Vergnügen, Familienvater zu werden und so. Das sind so relativ normale Dinge, die man aber sonst nicht so häufig mitbekommt, so offen diskutiert. Ja. Erleben die ärgsten Metamorphosen unserer Persönlichkeiten mit. Das stimmt. Und es gibt auch, es gibt aber sehr viele Leute, die auch dann, die jetzt einsteigen und rückwirkend sich alle Podcasts nacheinander reinziehen. Es ist, ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum der Podcast so funktioniert eigentlich. Ich, so ganz genau, wie gut er funktioniert, weiß ich auch nicht, weil wir haben keine Zugriffszahlen, aber nachdem, was wir an Hörerbriefen bekommen und an Facebook-Klicks und so und Rückmeldung, werden wir schon gehört. Und ich verstehe es nicht, ich sitze einfach nur da, eigentlich, so viel rede ich eigentlich gar nicht, viel redet viel mehr. Und trotzdem bekommen wir Briefe, wo drinnen steht, dass wir so eine Art Strohhalm waren, an den sich jemand geklammert hat in schwierigen Zeiten und dass sich die Leute in der Straßenbahn oder am Weg zur Arbeit halb tot gelacht haben und das war ihnen schon unangenehm, weil so und ich denke mir, komisch, ich sitze nur da und laber irgendeinen Scheiß. Ja, aber das ist genau das, was die Menschen in dem Moment vielleicht auch brauchen. Also gerade die sich dann an euch festhalten wie an einen Strohhalm. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann jetzt mal für mich sprechen. Bei mir ist es halt so, wenn ich euch zuhöre oder am Anfang zugehört habe, so muss man sagen, mittlerweile ist es wieder anders, weil ich dann euch mal kennengelernt habe und wir auch mal jetzt hier so selber miteinander einen Podcast aufnehmen oder so. Ja. Aber ganz am Anfang war es halt einfach so, dass du die Geschichten hörst und oft manche Stellen, da erkennst du dich wieder oder erkennst Geschichten wieder und merkst so, ah, oh Mensch, mir ging's ähnlich oder du kannst es irgendwie verknüpfen, wenn der Philipp zum Beispiel von seinen Hip-Hop-Stories erzählt, habe ich mich immer an meine Techno-Zeit erinnert gefühlt. Also im Endeffekt war es genauso wie beim Philipp mit Hip-Hop, war es bei mir mit Techno. Und das sind so Kleinigkeiten und man hat dann so ein gewisses Sympathiegefühl zu den Leuten, die da sprechen und dann hängt man sozusagen an der Titte und kommt nie mehr los von. Also ich kann... Das ist gut so. Ja, dann, euch auch noch ein Kompliment machen. Die Hörer, das muss man auch sagen. Ja, also wir leben jetzt mittlerweile in großen Villen. Ihr macht ja Patreon, wie das heißt, ja? Genau, wir machen Patreon und da kommen monatlich sicher 440 Euro oder sowas rein, die wir uns dann aufteilen und da kann man sich schon eine Menge Eislutschka kaufen drum. Das ist cool. Also ich habe Patreon sehr, sehr früh beobachtet. aber also ich podcaste ja auch schon wirklich lange mittlerweile. Ja. Seit 2011 mache ich das jetzt hier. Aber mir war das immer irgendwie peinlich, weil ich immer dachte, da kommt nichts zusammen. Oder das lohnt sich einfach nicht so für mich, ja. Und ich habe auch keinen Bock, da irgendwie eine Seite aufzusetzen und dann steht da 24 Euro. Das halt, ja. Oder bei mir ist 15 Euro. Das ist mir zu albern. Dann denke ich mir lieber, ach nö, dann behaupte ich einfach, dass das nichts für mich ist. Kann immer so mir das selber schönreden. Aber was mich so wirklich umgehauen hat, war letztes Jahr, da haben wir so eine Aktion gestartet, damals noch mit dem Chris, dass die Hörer uns Geschenke schicken können von unserer Amazon-Wishlist. Und da war es wirklich so, dass vor Weihnachten fast täglich irgendwelche Geschenke ankamen. Geile Idee. Ja, das war richtig schön. Und dann, also mittlerweile bin ich dazu übergegangen. Chris wollte gern, dass es immer diese Geschenkoption gibt. Ich habe gesagt, nee, wir machen das so, dass wir immer am 1. Dezember dazu aufrufen, dass ab jetzt Geschenke geschickt werden können. Und wir machen dann zum Jahresende praktisch eine große Sause und da packen wir dann die Geschenke aus, live in der Sendung. Leider Gottes hat der Chris aber mittlerweile das Interesse am Podcasten verloren und auch die Zeit nicht mehr, regelmäßig zu podcasten, aber mache ich eben alleine. Also, dann können die Leute nur mir was schicken und ich lade mir ein paar Gäste ein und wir quatschen halt so über verschiedene Sachen. Das mache ich dann schon, aber Patreon oder Flutter oder PayPal und so, das ist mir zu albern, weil ich halt nicht diese Reichweite habe, die ihr zum Beispiel habt. Und das ist halt einfach so. Ich finde das auch nicht schlimm. Also, aber ich finde es eigentlich, ich finde dich extrem unterhaltsam. Also allein schon mit dir zu jetzt hier über Skype zu reden, wie du da so vor dich hin plapperst, du bist witzig, du bist schnell im Kopf, du sagst interessante Sachen. Ich finde, irgendwie muss man deine Reichweite erhöhen. Ja, mein Problem war immer erstmal vielen Dank. Es ist immer schwer, mit Komplimenten umzugehen. Mein Sehr Problem gerne. Ist immer die, dass ich so ein bisschen, wenn das Umfeld um mich herum nicht so mitmacht, wie ich das jetzt will, dann verliere ich schnell die Lust. Sprich, wenn ich mich sehr abhängig mache von Mitpodcastern und die aus irgendwelchen Gründen diesen Podcast nicht mehr so mittragen können, wie ich mir das vorstelle, denke ich dann, okay, ihr könnt mich mal, also das bezieht sich natürlich meistens dann auf Chris oder Pocho, mit denen ich das früher gemacht habe, ihr könnt mich mal, ich investiere so viel Zeit, ich organisiere alles, logistisch, Technik, mach alles ich und dann sollt ihr doch mal bitte gucken, dass ihr einmal in der Woche eine Stunde Zeit habt, um regelmäßig zu podcasten. Wenn das nicht klappt, dann kicke ich das ganze Projekt und das machst du natürlich einmal, das machst du zweimal und danach ist es schwer, die Leute wieder davon zu überzeugen, dass das jetzt aber wirklich ein ernsthafter Versuch ist, das Ganze langfristig am Leben zu halten. Aber brauchen die Podcast-Hörer wirklich die Langfristigkeit? Gibt es da nicht Podcast-Hopper, die mal da, doch, die sich auch freuen auf neue Projekte? Aber wenn du halt ständig deinen Feed löscht, dann, so ist es halt dann bei mir. Bei mir ist dann immer so ein Radikalstrich ziehe ich dann. Wird alles gelöscht, jede YouTube-Seite, alle Facebook-Accounts, alle Twitter-Accounts, werden alle gelöscht. Es gibt nichts mehr. Ich habe so eine selbstzerstörerische Ader. Das ist bei mir immer so. Ich liebe etwas in Gang zu bringen und aufzubauen. Und irgendwann denke ich dann, fick dich, ne, mach ich nicht, könnt mich mal alle am Arsch lecken. Und dann lösche ich alles. Und dann stehen immer alle da, was soll denn das jetzt? Und ich habe mir natürlich darüber auch Gedanken gemacht und habe deshalb diesen Podcast ins Leben gerufen, den ich einfach nach mir selber benannt habe. Ich finde, wie gesagt, nach 6 Jahren Podcasten kann man auch, oder nach 5 Jahren, endlich auch mal einen Podcast nach sich selber benennen. Hat man sich einfach verdient. Deswegen habe ich den einfach Ricky genannt. Und das ist ein Podcast, der mir einfach die Möglichkeit gibt, unabhängig zu podcasten. Ich frage dich, ich frage einen Philipp, ich frage einen Chris, ich frage einfach Leute, die mich interessieren, mit denen ich dann mal gerne podcasten möchte, ob die Lust und Zeit haben. Und wenn sich jetzt zum Beispiel ergeben würde, dass ich mit dir oder mit egal wem 12-mal hintereinander den Podcast aufnehme, ist es auch scheißegal. Also, aber so bin ich immer unabhängig von irgendwelchen Leuten, die dann andere Interessen haben, keine Zeit mehr haben. Und wenn ich mal 5 Monate keinen Podcast rausbringe, dann ist es auch wiederum egal, weil es halt sich eigentlich oder in dem Podcast eigentlich nicht um Aktuelles geht, sondern es ist mehr ein Gespräch, das ich führen möchte mit Leuten, die ich interessant finde. Und wie lange gibt's denn jetzt schon den Podcast? Den habe ich, Folge ist das? Das ist die 6. glaube ich jetzt. Okay. Ja, das ist jetzt die 6. Folge und ich mache das wirklich so, es gibt einige Leute, mit denen ich sprechen möchte, aber ich versuche mir dann auch wirklich immer Zeit dafür zu nehmen. Also ich möchte es nicht so einfach so, ja, ich muss es einmal in der Woche machen, aber eigentlich habe ich heute keine Zeit oder keine Lust oder so, sondern das ist für mich dann wirklich ein besonderer Podcast. Und wöchentliche Podcasts, die ich mache auch noch so MMA Radio, wo ich halt dann mit auch unterschiedlichen Gesprächspartnern über die neuen UFC-Geschehnisse spreche. Ja. Da ist es halt dann mehr tagesaktuell, aber den möchte ich eigentlich auch zum Ende des Jahres kicken und dann lieber mit den Leuten in diesem Kontext sprechen. Und dann halt nicht regelmäßig jede Woche über die UFC reden, sondern von mir aus alle drei Wochen. Einfach das Ganze so ein bisschen entspannen und für mich dann halt auch einfach das Problem so ein bisschen zu minimieren, dass ich frustriert bin, weil jemand anders nicht die Zeit hat, die ich jetzt gerne von ihm hätte für dieses Projekt. Ja. Und ja, bislang geht diese Ricky-Geschichte für mich total auf, weil ja, ich freue mich auf jeden Gesprächspartner. Also hier, das ist einfach immer was Besonderes. Ich habe mich seit letzter Woche auf dieses Gespräch heute gefreut. Und das ist halt einfach, darum soll es ja eigentlich auch gehen, wenn du mit Leuten podcastest, dass du dich jedes Mal drauf freust und dass du dir nicht vorher Gedanken machen musst, wie du es jetzt irgendwie hindeichselst, dass es besonders unterhaltsam ist oder so. Ja, es hört sich nach einem schlüssigen Konzept an, muss ich sagen. Ich stelle es mir gut vor. Was schätzt du, wie bei uns heute die Sprechzeitverteilung war? Ich würde denken 60-40 für mich. Alles klar. Hast du deine Statistik schon, oder? Nein, ich habe keine Statistik. Ich habe wirklich in der Statistik die Möglichkeit, das zu sehen, wie viel jeder wirklich gesprochen hat. Großartig. Ja, kein Scheiß. Ich habe mich gerade gefragt, ich war wahrscheinlich die ganze Zeit voll leise und jetzt bin ich wieder laut, weil ich näher am Mikrofon dran bin. Super. Aber du kennst den Podcast von Philipp und mir und ich rede relativ wenig. Wie würdest du schätzen bei Philipp und mir ungefähr die Verteilung? 70-30. 70-30. Ja. Okay. Und ich frage mich, woran das liegt. Ja, der Philipp ist jemand, der sehr viel Raum einnimmt. Das meine ich gar nicht negativ, sondern das ist jemand, der unheimlich, da zappelt's die ganze Zeit in der Birne bei dem. Also das ist einfach. Ja, aber bei dir auch. Also bei jetzt der Podcast da, und ich bitte, verstehe mich nicht falsch. Ich habe mich sauwohl gefühlt. Es war sehr sehr nett, mich 3 Stunden mit dir zu unterhalten. Danke. Mir ist auch gut gefallen. Ich habe echt wenig geredet. Warum habe ich jetzt wieder weniger geredet? Siehst du, und genau darauf habe ich versucht, sogar Rücksicht zu nehmen, dass ich dann, weil ich habe auch manchmal so dieses, jetzt muss ich aber, da muss ich jetzt kurz was dazu sagen. Und das merke ich dann bei mir auch und denke mir dann, nee, jetzt warte halt und entweder du sagst es später oder es ist egal. Also es ist ja auch wirklich egal, wenn du das jetzt, was du in dem Moment denkst, nicht sagen kannst, weil, mein Gott, dann sagst du es, wenn es so wichtig ist, dass du es unbedingt sagen willst, kannst du es auch noch später sagen. Und meistens erledigt sich das ja dann schon. Also ich verstehe, was du meinst so, aber ich glaube, es ist bei euch zum Beispiel ganz wichtig, dass ihr beide so tickt. Weil stell dir mal vor, du wärst auch wie der Philipp, würdet ihr nach 5 Folgen nicht mehr miteinander sprechen. Weiß ich gerne. Wie ist denn das bei Maria und Philipp zum Beispiel? Redet Maria nicht auch so viel? Ich höre die beiden nicht. Ah, okay. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwas gegen einen der beiden hätte oder so, sondern weil ich habe zum Philipp auch schon mal, also ihr seid der einzige deutsche Podcast, den ich höre, der deutschsprachige Podcast. Sonst höre ich eigentlich nur englischsprachige Podcasts und mir fehlt dann einfach die Zeit, um da noch mehr zu hören. Das ist halt, ja, ein Zeitproblem. Aber bei mir und beim Chris, und da nennt sich der Esel wieder zuerst, ist es wirklich so gewesen, dass wir uns manchmal kaum noch ausreden lassen haben. Und es ist so eine Pointenhascherei wurde, ohne dass wir uns irgendwie vorgenommen haben, jetzt einen besonders pointenlastigen Podcast zu machen. Sondern es war halt einfach so, dass der eine hat was Lustiges gesagt, sage ich jetzt auch was Lustiges. Und dann sagt der andere, und irgendwann verliert das Gespräch völlig an Bedeutung und es ist nur noch dummes Gequassel im Endeffekt. Und beide sind froh, wenn der Podcast zu Ende ist, weil es halt auch unheimlich anstrengend ist. Ständig dem anderen ins Wort zu fallen beziehungsweise ins Wort gefallen zu werden und dann auch noch immer lustig irgendwas dazu sagen zu wollen und so. Tierisch genervt hat uns das und da haben wir auch drüber gesprochen, hey, wir müssen jetzt mal ja irgendwie einen Weg finden, wie wir miteinander kommunizieren, ohne dass der andere nie einen Satz beenden kann. Also deswegen, ich versuche darauf zu achten. Ich habe mal die beste Erklärung für so ein Verhalten gehört, wie es der Philipp hat, wie ich es auch mit Sicherheit habe. Das ist, dass wir Dinge uns verständlich machen, wenn wir sie aussprechen. Also es gibt bestimmt Menschen, die hören einfach zu und entwerfen ihr Bild der Geschichte im Kopf, währenddem sie zuhören. Und es gibt einfach auch Menschen, die sich das nur, dieses Gebilde aufbauen können, wenn sie darüber sprechen, wenn sie nachfragen, wenn sie selber Dinge einbringen. Also da reicht's auch manchmal, ja, meinst du das so und so und du sagst nein. Das ist wichtig für den Gesprächspartner in dem Moment, dass er einfach nur diese Frage stellen kann, die du mit Nein beantwortest. Also ich glaube, das ist halt einfach, so wie es Leute gibt, die lernen können, wenn sie zappeln. Ja, das ist ja ein Problem in der Schule. Es gibt einfach Menschen, die können besser lernen, wenn sie sich bewegen können. Und ich glaube, so ist es bei Gesprächen dann oft auch. Dass du bist halt jemand, der unter Umständen zuhört, das für sich irgendwie verarbeitet und danach was sagen kann. Und ich oder der Philipp, ich glaube, der Philipp ist ja noch krasser, sind eher Leute, die immer diesen Output brauchen. Heute war ich im Supermarkt und da habe ich eine Leberkässemmel gekauft. Leberkäse, ich sag mal in Deutschland auch, oder? Ja. Ja. Und ich bestelle Leberkässemmel, ich war gemeinsam mit meiner Freundin, wir haben mehrere Sachen bestellt und wir haben die bei der einen Wurstfachverkäuferin bestellt und die andere Wurstfachverkäuferin hat zugehört und hat schon mit dazu gearbeitet, ohne was zu sagen, und sie waren extrem schnell fertig, waren extrem freundlich ich habe dann so ein bisschen geshakert mit der einen, geshakert ist übertrieben, aber sie hat irgendwie gesagt, ah ja, ich bin da schon dabei beim Leberkässemmel machen. Ich hab zugehört und die ist ziemlich weit weggestanden. Ich habe gesagt, sie haben aber gute Ohren. Und am Schluss dann hat sie noch irgendwie gesagt, so, da sind ihre Wurstsemmeln. Und ich habe gesagt, schneller habe ich noch nie eine Wurstsemmel bekommen als heute. Und das war irgendwie, wie soll ich sagen, das war so ein Alltagsgeschäker, Geplänkel, wie man es mit netten Menschen macht, irgendwie, die war freundlich und so, und dann sagt man halt irgendwie so lustige Sachen oder was Nettes und schneller, ja, und schneller habe ich es nie bekommen. Und in Wirklichkeit habe ich mir unmittelbar danach gedacht, als ich rausgegangen bin, es erzeugt bei mir Sozialstress, mit jemandem mich zu unterhalten, den ich eigentlich irgendwie, der mir jetzt gerade gegenübersteht, den ich vorher noch nie gesehen habe. Es ist, und Stress meine ich jetzt nicht, dass es mich auslaugt und fertig macht, sondern es erfordert meine Systemressourcen. Ich muss über irgendwas nachdenken, ja, was mir eigentlich ist mir wurscht, ja, wie schnell ich, eigentlich ist mir, die, wenn ich ganz ehrlich bin, die Frau wurscht, auch wenn ich mich gefreut habe, dass sie nett war, dass sie aufmerksam war, ich habe mich schon gefreut, aber aus mir selbst heraus kommt das Bedürfnis nicht, jetzt irgendwas Nettes zu ihr zu sagen oder mich zu unterhalten. So vielleicht noch so ein bisschen eine Art Geltungsbedürfnis, dass man es geschafft hat, einen charmanten Eindruck dann auch noch zu hinterlassen oder so dass für alle, dass die Begegnung nett war. Aber mir selber als Roman ist eigentlich vollkommen wurscht, wie schnell meine Wurstsemmel daherkommt und ich muss mich überhaupt nicht mit ihr unterhalten. Und das war irgendwie eine komische Erfahrung für mich, weil ich mir darüber klar geworden bin, dass die Kommunikation mit anderen Menschen für mich eigentlich Stress bedeutet. Ist für mich aber also fast noch schlimmer. Ich hasse das, wenn mich Menschen ansprechen. Also so auf, wenn du mich richtig ärgern willst, ist zum Beispiel, wenn du mich im Fitnessstudio ansprichst. Ja. Dreh ich durch. Also natürlich nicht der Person gegenüber so, aber innerlich denke ich, halt doch dein Scheißmaul. Es ist pure Aggression. Also das ist einfach nur der gesunde Menschenverstand, der mich davon abhält, diesen Menschen ernsthaft zu verletzen. Also das ist das Allerschlimmste für mich. Wenn mich jemand anruft und mir passt das gerade nicht, das hasse ich auch, aber das ist nicht. Das Schlimmste ist im Fitnessstudio. Also oder wenn ich. Ich laufe zum Beispiel durch die Stadt, hab einen Nippel drin, also Kopfhörer, und irgendjemand sagt was. Da könnte ich ausflippen. Also das ist, aber für mich ist das beste Beispiel im Fitnessstudio. So, hier kann ich auch mal an das Gerät. Halt's Maul! Ich würde echt am liebsten, hau ab hier, du Arschloch. Aber kannst du ja nicht sagen. Ja, ist wirklich, ich denke mir so, welches dumme Schwein kommt auf die Idee, mich anzureden, wenn ich an einem scheiß Gerät sitze mit Kopfhörern im Ohr? So sozial inkompatibel kann doch kein Mensch sein. Da sitzt einer am scheiß Muckigerät mit einem Kopfhörer auf. Da kann ich doch nicht hingehen und den ansprechen. Das ist für mich unbegreiflich. Das ist unbegreiflich. Da kam auch mal einer und sagte, kann ich mal was fragen? Und ich bin einfach so, ich hab den natürlich gehört, weil so laut war jetzt meine Musik auch nicht, aber einfach so getan, als wäre da nix. Und dann tippt er so auf den Bildschirm von diesem Crosstrainer, auf dem ich stand, mach ich das Ding so raus, wie lang brauchst denn du noch? Also wirklich, wenn ich da in so einem Moment eine Waffe hätte, ich würde diese Menschen töten. Es klingt merkwürdig, aber ich würde die einfach töten in dem Moment. Ich mach's halt einfach nicht, weil es gehört sich ja einerseits nicht. Ja, nein, würdest du nicht, weil du haust mir auch nicht in die Fresse. Das ist der Punkt ist eigentlich. Aber auch nur, weil ich dafür bestraft werden würde. Ja. Es ist auch im Straßenverkehr. Es ist bei mir einfach, wenn ich im Straßenverkehr so Arschlöcher hab, zum Beispiel, du kennst das ja, zweispurig und es wird einspurig. Dann gibt's ja immer noch so einen Oberidioten, der noch überschraffierte Feld vor dir mit 120 sich einbremsen muss. Ja. Der einzige Grund, warum ich diesen Menschen nicht hinten drauf fahre, den das Auto umdrehe, aussteige und seinen Kopf zwischen Tür und B-Säule kaputt schlage, ist, weil ich dafür bestraft werden würde. Ja. Einfach, das ist der Einzige, aber in mir drinne ist das bin ich so aggressiv. Ricky, das kenne ich sehr gut, das sind solche Aggressionen. Erstaunlich eigentlich, wie assig wir innen drin sind und wie geregelt wir nach außen trotzdem bleiben, oder? Wir sind Affen ohne Haare. Dass das funktioniert überhaupt. Wir sind einfach nur Affen ohne Haare. Es ist einfach so. Wir haben wir sind nicht so weit entfernt von diesen Vögeln. Also, wir sind Affen ohne Haare und irgendjemand hat es geschafft, uns in so gewisse Korsette zu stecken. Und einfach nur um unseren jetzigen Lebensstandard nicht zu verlieren, ordnen wir uns diesen Gesetzen unter. Aber wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann gibst du einen Fuck drauf. Und es gibt da dann so Menschen, so wie bei Falling Down heißt der Film, mit Michael Douglas, die dann irgendwann den Schalter umlegen und einfach nur noch einen Fuck drauf geben, was um sie herum passiert. Und das wird sich wahrscheinlich auch häufiger zeigen. Und das finden dann auch so Leute, die in Würzburg mit der Machete auf Asiaten losgehen. Und später sagt die ISIS, ja, das war einer von uns. Das ist, glaube ich, schon geht in diese Richtung. Aber naja, gut. Roman, für mich ist jetzt Zeit, ins Bett zu gehen, aber ich möchte dir noch die Möglichkeit geben, der Welt zu erzählen, was es Tolles in Romans Welt gibt, zu erkunden vor allem. Also wo können die Leute dich finden? Im Internet? Ja, und da? Keine Ahnung, ehrlich. Also wir haben eine Happy Day Podcast-Seite zum Beispiel, das ist immer, was den Podcast anbelangt, happydaypodcast.de, Happy Day Podcast zusammengeschrieben. Dann, ich habe auch eine Homepage, aber auf die habe ich seit Jahren nichts mehr gestellt oder geschaut. Im Moment gibt es nicht so wahnsinnig viele oder mich zu finden. Das heißt, aber geht. Wie heißt die Webseite? Happydaypodcast.de? Genau. Geht auf happydaypodcast.de, liked Happy Day auf Facebook, kann man auch machen, und schreibt Bewertungen auf iTunes für Happy Day Podcast, vor allem negative. Also das meine ich nur deswegen, weil der Philipp die immer so gerne vorliest. Eigentlich gibt es keinen Grund, negative zu schreiben, aber die der Philipp vorliest, oder meistens liest der Philipp vor, die sind sehr unterhaltsam. Ja, ich finde auch, dabei ist Philipp mittlerweile derjenige, der fast noch eher dazu neigt, es persönlich zu nehmen und doch drüber nachzudenken, irgendwie. Echt jetzt? Aber ich glaube, wir sind mittlerweile beide schon recht abgebrüht, was anbelangt. Aber auch am Anfang nimmt sich schon Sachen sehr zu Herzen auch, wenn was Schlechtes kommt. Aber wir arbeiten das dann manchmal gemeinsam auch auf, und mittlerweile ist es auch so, dass das Hater-Phänomen, dem sind wir ohnehin ein bisschen auf der Spur. Dass es Leute gibt, du hast es in den letzten Podcast gehört. Ja, habe ich gehört. Die nicht einfach aufhören, etwas zu konsumieren, wenn es ihnen nicht gefällt. Ja, der war sehr unterhaltsam, der Typ. Der euch sagen wollte, es ist eigentlich vorbei, aber eine Geschichte habe ich noch für euch. Ja. Ist zu empfehlen. Könnt ihr euch mal anhören. Die letzte Happy Day-Folge, vor allem dann auch der Schluss, als erklärt wird, wie schön es sein kann, sich einfach mal in die Fotze scheißen zu lassen und seinen Schwanz dann reinzuschieben. Nach bester Art des Hauses. Oder wie hieß der Catchphrase damals? Ja, so machen wir das. Also, besser keine schlechten Bewertungen für Happy Day Podcast. Lieber Facebook-Likes. Roman, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ja, wir wiederholen das, hoffe ich. Sehr gerne, sehr gerne. Ich melde mich bei dir. Schönen Abend noch, grüß die Familie und ich sag leise Adieu. Tschüssi. Mach's gut, Papa. Es kommt noch eine Mucke. Warte kurz.